Omega Tau, Wissenschaft und Technik im Kopfhörer. Ausführliche Gespräche mit Menschen, die was wissen. Bisherige Episoden, Kontakt zum Team und alles weitere auf omegataupodcast.net. Hallihallo, herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Omega Tau aus dem viel zu heißen Stuttgart mit dem offenen Fenster. 35 Grad haben wir mal wieder, unglaublich. Teilweise waren es auch schon 40. Es reicht. In dieser Episode geht es um die Fliegerei. Es geht um Abnormals, also Notfälle und um den Umgang mit Notfällen in der Verkehrsfliegerei. Bevor wir uns damit beschäftigen, möchte ich aber noch mal kurz einen Dank aussprechen und euch vielleicht auch auffordern, euch daran zu beteiligen. Seit, Mitte oder Anfang des Jahres ist es ja so, dass die Shownotes, also die Links von euch Hörern gesammelt werden. Sprich, eine Reihe von euch kriegen die Episoden im Vorfeld und hören dann da durch und sammeln die Stichworte, was natürlich uns hier eine ganze Menge Arbeit abnimmt, und das ist natürlich extrem cool. Konkret hat Bastian Hund das Ganze angezettelt und managt es auch. Und das aktuelle Team von Shownotern besteht aus Stefan Rillert, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, Tim Jurik, Jochen Spalding, Alexander Grote und Pascal Becker. Es sind derzeit 6 Leute, aufgeteilt auf 2 Episoden pro Monat. Heißt im Prinzip im Schnitt eine Episode alle 3 Monate. Das ist nicht so unglaublich viel Arbeitsbelastung. Natürlich trotzdem herzlichen Dank. Was ich damit aber sagen wollte, ist, vielleicht gibt es ja noch den ein oder anderen Freiwilligen unter euch, der sich da angesprochen fühlt und da vielleicht helfen möchte. Wäre sehr nett. Ja, dieses Mal, wie gesagt, geht es darum, wie man in der Verkehrsfliegerei mit Fehlern, Problemen, Notfällen umgeht. Wir haben dazu uns unterhalten mit einem Boeing 737-Piloten, der sich gleich vorstellt, wie üblich. Und ich denke, es ist wirklich ein guter Überblick, und es zeigt, dass es für alles einen Plan B gibt. Und ich meine, ihr kennt mich, ich habe hier nicht den Drang, hier jetzt irgendwie sensationsgeil über Unfälle zu reden, sondern eigentlich eher klar zu machen, dass die Luftfahrt, wie wir ja alle wissen, eigentlich extrem sicher ist, und einen Hintergrund dafür zu liefern, wieso so wenig passiert, was statistisch definitiv der Fall ist, trotz natürlich der Ereignisse, die jeder kennt, wenn sie dann doch mal passieren und in den Medien auftauchen. Gut, viel Spaß bei 3 Stunden Information und Unterhaltung. Unser Gast stellt sich wie immer vor. Ja, hallo, ich heiße Stefan, ich fliege seit über 15 Jahren die 737, seit 10 Jahren bin ich auch dort Ausbilder. Es gibt verschiedene Namen für Ausbilder, Checker oder Einweisungsberechtigter, das offizielle Deutsch. Und so ein bisschen hoffe ich, mich in der 737 auskennen zu können. Entspricht es dann quasi dem klassischen Fluglehrer, oder ist ein Fluglehrer nochmal was anderes als ein Checker beziehungsweise? Ein Fluglehrer hat eine Fluglehrerlizenz. Also das ist was ganz anderes. Das habe ich nicht. Ich bin kein Fluglehrer, den Leuten das Fliegen beibringen kann. Ich darf ihnen einen Type-Rating der 737 beibringen. Okay. Und auch da gibt es Unterschiede. Es gibt noch, ich bin ein Flight Examiner und Instructor. Aber es gibt auch noch Type-Rating Examiner, und das bin ich nicht. Das sind höhere Abstufungen in den Lizenzen. Und ich kann nicht alles machen auf der Ausbildersache. Also ein paar Unterschiede gibt es da. Okay, alles klar. Gut, und wir wollen uns heute unterhalten über, wie nennen wir das? Notfälle, Abnormals, Probleme. Wie ist der Begriff für Dinge, die schiefgehen in der Fliegerei und wie man dann damit umgeht? Darum geht's ja heute. Der Begriff Notfall hört sich immer sehr schön an bei den Passagieren. Genau. Ne? Hast du schon mal irgendwas Schlimmes erlebt? Rein fachlich benutzen wir den Begriff abnormal, non-normal, gibt es auch. Je nach Firma, wo man arbeitet, werden die anderen Begriffe, oder je nachdem, wie die Tradition der Firma ist, kommen diese Begriffe denn her. Also bei uns heißt es abnormals. Es gibt auch andere Firmen, die nennen das non-normals. Okay. Non-normal Checklist, abnormal Checklist. Mhm. So wird es dann genannt. Genau. Okay. Und was wir quasi vorhaben jetzt in dieser Episode, ist ein paar Abnormals durchzugehen, zu besprechen, wie man darauf reagiert, um dann damit eben auch im Endeffekt zu zeigen, dass man damit halt eben auch umgehen kann, sinnvoll. Ja. Und bevor wir aber über die konkreten Abnormals reden, sollten wir, glaube ich, nochmal ein bisschen den Kontext setzen. Also wie funktioniert überhaupt die Arbeit im Cockpit? Was ist da durch Vorgaben geregelt? Wie viel Freiheiten hat der Pilot selber? Und dass wir uns daran quasi dann an diese Abnormals rantasten. Ja, das ist der Plan. Ja, wie fangen wir an? Als Pilot hast du ja die letztendliche Verantwortung für das Flugzeug. Ja. Damit bist du auch derjenige, der letztendlich entscheiden muss, was du tust, wie du etwas machst. Du bist aber sicher an Vorgaben gehalten, gesetzlich oder genau. Von der Firma. Genau. Wie hängt das zusammen? Wie passt das zusammen? Es gibt eine Vielzahl von Vorschriften und Vorgaben, die von dem Hersteller gegeben sind, von den Behörden, Luftfahrtbundesamt oder auch von der Firma, Verfahren, die einem vorzuschreiben haben, wie man eine gewisse Sache angeht. Grundsätzlich kann man sagen, dass die Arbeit im Cockpit, fangen wir mal damit an, die Arbeit im Cockpit ist so aufgeteilt, es sind zwei Mann drinnen natürlich. Der eine fliegt das Flugzeug, so heißt es offiziell. Erjenige, der die Steuer manipuliert, wie, ja. so heißt es denn irgendwie im richtigen Sprachgebrauch. Also der, sei es so einfach, dass er den Autopilot bedient oder wenn der Autopilot ausgeschaltet ist, dass er manuell die Steuerknüppel bedient. Ja. Pilot Flying. Der Pilot Flying, genau. Der andere ist der, da gibt es verschiedene Bezeichnungen für, Pilot Not Flying oder Pilot Monitoring, ja. Ist so der neuere Ausdruck. Das ist derjenige, der ihm ja so zuarbeitet, der den Funk macht, der auf Anweisung des Pilot Flyings Landeklappen, Fahrwerke bedient, der die Funkgeräte eindreht, der praktisch so, dass der Pilot Flying sich wirklich nur damit begnügen muss, das Flugzeug zu steuern. Ja. Richtig als Rudergänger. Er führt allerdings auch. Man hört, wo du herkommst. Ja, okay. Ich bin aus Hamburg. Ja, genau. Der Rudergänger ist ein abfälliger Begriff. Ne? Okay. Das heißt ja nur, ein Autopilot ist ein Rudergänger. Ne? So würde ich das nicht meinen. Ja. Er führt das Flugzeug auch. Also er bestimmt damit auch, in welche Richtung es fliegt, sozusagen. Wobei die beiden sehr stark zusammenarbeiten und vielleicht auch nochmal, es wurde in anderen Episoden von dir ja auch erzählt, dass man so wichtige oder kritische Vorgänge wie den Start oder sowas, dass sich beide vor gemeinsam über die Wege und Richtung, wie der Flug jetzt stattfinden wird, intensiv selber unterhalten und vor allem auch über die ganzen Pläne und Alternativen, die es gibt, wenn irgendwas schiefgehen sollte. Also Alternate Airport? Nee, mehr so, wenn wir jetzt starten, dann haben wir meistens eine Abflugroute, die wir abfliegen zu haben. Über die unterhalten wir uns. Wie geht die? Wo muss ich in welcher Geschwindigkeit, in welcher Höhe sein? Okay. Aber wir unterhalten uns aber auch, was passiert, wenn ein Triebwerk ausfällt. Ja. Weil wir haben da keine Zeit mehr darum unterhalten, wie wir dann jetzt das machen, sondern da ist auch vor, wird genau besprochen anhand der Leistungsdaten des Flugzeuges, anhand des aktuellen Wetters. Ja. Wenn jetzt ein Triebwerk ausfällt, bis zu einer bestimmten Geschwindigkeit werde ich das machen. Wenn das Triebwerk nach dieser bestimmten Geschwindigkeit ausfällt, werden wir das machen. Ja. Und da unterhalten wir uns ganz detailliert rüber, sodass, wenn es dann wirklich eintreten sollte, wir auch diesen Plan dann genau und dass man sich einig ist und das Gleiche tut. Genau, dass es da keine Diskrepanzen gibt oder sowas. Nochmal ganz kurz, diese Rollen Pilot Flying, Pilot Non-Flying oder Pilot Monitoring haben nichts damit zu tun, ob man Kapitän oder Co-Pilot ist. Das wechselt. Das wechselt. Genau. Der Kapitän, der macht, auch das hängt wieder je nach Operator zusammen, aber man kann grob sagen, dass der Kapitän am Boden immer sozusagen der Pilot Flying ist. Ganz konkret ist es so, dass bei den meisten 737 kann auch nur der Kapitän das Flugzeug am Boden steuern. Das Bugrad insbesondere. Das Bugrad, genau. Weil nur er hat einen Hebel, also ein separates Rad für das Bugrad, mit dem er dann das Flugzeug steuern kann. Man kann aber auf beiden Seiten haben. Das ist ein Feature, was man halt bei Boeing einkaufen kann. Ah, okay. Und dementsprechend können auch, von der anderen Seite können wir das Flugzeug theoretisch auch lenken, sofern dieser Hebel dann sozusagen da ist. Ja, okay. Bei den Airbus-Fliegern ist es meistens so, die haben links und rechts eins. Und bei den größeren überhaupt, auch bei den späteren Boeings, die haben alle für beide Seiten ein Steuerhebel. Und ansonsten ist der Kapitän eben ja letztendlich verantwortlich. Ja. Und wenn was passiert und mit dem Co-Pilot nicht groben Unfug, wie heißt es, grobe Fahrlässigkeit vorwirft, dann ist wahrscheinlich im Endeffekt der Kapitän der die Nase hinhält. Ist der letztendlich verantwortlich hier, genau, ja. Logisch. Und wenn er merkt, dass selbst wenn der Co-Pilot oder der CM2 oder der First Officer, da gibt es auch wieder verschiedene Titel, selbst wenn derjenige der Pilot Flying ist und wenn es ihm, dem Kapitän am Ende nicht passt, wo er hinfliegt, dann müsste er praktisch sozusagen das wieder das Ruder übernehmen und ihn fliegen lassen. Aber das ist ganz extreme Sachen. Also man unterhält sich ja miteinander und Klar. Bespricht das auch gemeinsam. Und das wäre auch ein anderes Thema, Crew Resource Management, über den wir vielleicht auch nochmal reden sollten. Ja, können wir auch jetzt machen. Ach so. Von der History, man hat halt über die Jahre verschiedene Unfälle untersucht und hat halt festgestellt, dass oft der Kapitän eine sehr starke Autorität war bei Unfällen, die da vorgetreten ist. Und in eine Richtung geflogen ist oder sich auch überhaupt nicht von den Infos und Inputs des anderen Crewmember im Cockpit beeindrucken hatten lassen, und den Flieger also bewusst auch, oder nicht bewusst, aber zumindest in die falsche Richtung geflogen hat und dadurch einen Unfall verursacht hat. Mhm. Also praktisch totale Autorität war. Da gibt es ganze Serien von Unfällen, die dort passiert ist. Und deswegen hat man schon vor Jahren, schon Mitte der 80er angefangen, Crew Resource Management als Pflichtprogramm in die Cockpit-Schulung mit reinzubringen, dass es, wie die Cockpit-Crew miteinander zusammen zu arbeiten haben, praktisch ein Tools, wie man das nennt, ein Leitfaden, wie man, wenn es Probleme gibt, miteinander umgeht und auch, dass man das Potenzial der anderen Crewmember im Cockpit optimal ausnutzt. Also insbesondere, dass der Kapitän eben nicht sagt, ich bin der Chef und du hältst die Klappe, ich mache, was ich will. Ja, es ist schon, aber es ist halt so, idealerweise ist, dass beide fast auf gleichem Niveau sind, was die Kompetenz angeht, der Kapitän ein bisschen höher ist. Ne? Ja, ja. Ne? Damit da auch, wenn am Ende muss man irgendwann eine Entscheidung treffen, wir fliegen jetzt links oder fliegen jetzt rechts rum, dass es dann, wenn der linke sitzt, Kapitän sagt, wir fliegen jetzt links rum, dass dann auch links rum geflogen wird. Das ist dann kein Extremstreit, sofern der andere das dann auch verantworten kann. Gleich mal, wer die Verantwortung hat, muss letztendlich auch entscheiden dürfen. Sonst funktioniert es ja nicht. Ja, auf der anderen Seite bringt man den ersten offiziellen Co-Piloten auch bei, dass, nehmen wir mal an, man steht auf der Bahn und vor einem ist eine Gewitterzelle und der Kapitän sagt jetzt, wir starten, dass der Co-Pilot dann auch genug Mut hat und sagt, ich bleibe jetzt einfach mal in die Bremse stehen und wir starten jetzt nicht. Mhm. Na? Und muss natürlich auch dann die Konsequenzen tragen. Das wird dann wahrscheinlich, der Umlauf wird so nicht weitergehen. Aber das wäre das extreme Beispiel. Man versucht ihnen auch so viel Courage mitzugeben und sagen, du bist nicht nur da und nix ab, sondern wenn du wirklich konkrete Gründe hast, dann setze ich auch gegen den durch. Aber das ist Extrembeispiel. Klar. Wir reden jetzt hier von wirklich Extrembeispielen. Ja. Ne? Sag mal, so idealerweise wäre das so, nehmen wir mal an, es passiert irgendwas im Cockpit. Das kann man übrigens, dieses Verfahren kann man überall anwenden, in jedem Teil des Berufes, auch in der Ehe, sagen wir mal so, dass wenn eine Frage zu klären ist und eigentlich weiß man, was man machen möchte, dass man den anderen zuerst fragt, sag mal, wie würdest du das machen? Mhm. Ganz schlicht und einfach. Offene Fragen stellen. Ne? Auch wenn man seinen eigenen Masterplan im Kopf hat, ich kenne den Fehler, da wird jetzt das passieren und wir werden jetzt das machen müssen, dass man den anderen sofern noch Zeit ist, fragt, pass mal auf, was denkst du, was es ist? Mhm. Ihm nicht schon die Tür öffnen und sagen, hier, ich denke, das ist das und das und ich denke, wir machen das und das, stimmst du zu? Ja. Dann wird der andere sagen, möglicherweise, ja, werde ich. Mhm. Ja? Mhm. Aber wenn man sagt, was ist denn das? Und dann sagt der andere, ja, ich glaube, das ist das und das, könnte aber auch das und das sein, dass denn der andere, der Kapitän, wieder nachdenkt, ach ja, hast recht, stimmt, das kann auch das sein, okay. Also ich habe gehört, dass dieses Thema CRM auch deutlich was mit der Kultur zu tun hat. Also man hört immer wieder zum Beispiel, dass bei Airlines aus Asien das aufgrund einfach der Kultur nicht so ganz gut funktioniert und dass eben gerade da eben auch Unfälle passiert sind und dass da vielleicht, sagen wir mal, europäisch oder vielleicht in Amerika aufgrund, ich habe keine Erfahrung mit asiatischen Kulturen, aber ich will damit sagen, es gibt da, glaube ich, Unterschiede einfach auch in der Herkunft, im Hintergrund, in der generellen Autoritätskultur. Chefärzte sind auch so ein Thema. Ja. Das höre ich auch so, beziehungsweise man kann es in Unfallberichten nachlesen, dass dort ein sehr starkes Gefälle zwischen dem linken Sitz und dem Kobloden ist. Und da gibt es auch Lehrbuchbeispiele, insbesondere bei koreanischen Airlines gab es einige Unfälle, wo ganz offensichtlich alle im Cockpit erkannt haben, dass der Kapitän den Flieger jetzt gerade aufgrund eines falschen Instrumentes jetzt in den Boden gleich fliegen wird. Und keiner hat sich getraut, dagegen was zu sagen. Mhm. Alle sind sehenden Auges in den Tod geflogen, weil sie ja nicht den Kapitän widersprechen wollten. Schon krass. Das ist schon sehr, sehr krass. Und das darf es mit dem Cockpit nicht geben. Und da haben es westliche Kulturen auch einfacher. Ja. Von unserer Schulung her, von unserem ganzen Auftreten her. Ja. Genau, weil wir das auch schon, glaube ich, länger machen, diese Art von Schulungen und irgendwas. Also ich bin, obwohl ich jetzt schon seit über 25 Jahren fliege, bin ich damit ja schon aufgewachsen, damit umzugehen. Sozusagen. Okay. Also diese Schulung wird lange und ist auch wirklich vorgeschrieben und implementiert und dass man das auch regelmäßig wiederholt. Alle 3 Jahre oder irgendwas spätestens soll man eine CRM-Schulung erhalten haben nochmal, wie man umgeht, wo nochmal über Techniken geredet wird oder beziehungsweise Beispiele aufzählt. Also das ist wirklich fest im Lehrplan oder im Recurrent-Plan, im Trainingsplan mit eingearbeitet. Ja, okay. Wenn wir gerade schon beim Umgang mit anderen Crewmitgliedern sind, es gibt ja nicht nur den Mensch auf dem rechten Sitz, sondern es gibt auch die Menschen in der Kabine, also nicht die Passagiere, sondern die, die Kabinenbesatzung. Ja. Wenn da jetzt jemand irgendwie auf den Flügel rausguckt und sieht da irgendwie Öltropfen oder irgendwas, also wie geht man da um? Also den Kabinenmitgliedern wird wirklich auch immer gesagt, wenn euch irgendwas auffällt, sagt bitte Bescheid. Das sagt man denen in deren eigenen Schulung. Das sage ich persönlich und auch viele andere, ich merke das ja auch, ich bin ja bei anderen Flügen als einmal im Jahr müssen wir Line-Checks machen sozusagen, wo ich einmal hinten als Ausbilder hinten drin sitze und mir den ganzen Flug angucke. Ja. Und das machen eigentlich viele Kollegen aus dem Cockpit, dass sie den Kabinenmitgliedern sagen, wenn irgendetwas auffällt, bitte sagt uns Bescheid. Und sei das auch noch so lächerlich. Ja. Beispiel gab es auch wieder, das wurde bei uns gerade so ein bisschen publiziert, dass eine Kabinenkollegin hinten gesagt hat, hier riecht es irgendwie komisch nach Erdbeere. Mhm. Ne? Und dann haben die vorne im Cockpit mal überlegt, wieso Erdbeere, das ist ja komisch, irgendwie Shampoo rausgelaufen oder irgendwas. Ja. Dann haben sie sich die Beladepapiere angeguckt und dann haben sie diverse Chemikalien drauf entdeckt und dann weiter in die Unterlagen reingegraben und haben festgestellt, dass es Erdbeere ein Produkt eines ausgelaufenen Chemikalie ist, die nicht gesund ist, die unten im Frachtraum wohl geleckt hat. Mhm. Und daraufhin ist man den Flug nicht angetreten. Mhm. Hat dann lieber die Sache nochmal überprüfen lassen. Also es gibt wirklich Beispiele dafür, wo diese Sachen wichtig sind, dass man drauf die Kabinenmitglieder hört. Mhm. Es ist aber oft so, dass natürlich viele Sachen werden da durchgebracht, hier ist gerade sehr laut oder hier vibriert es oder hier ist das ein komisches Geräusch und dass man, wenn man der Sache dann näher nachgeht, war das ein ganz normales Geräusch, was in der Flight Operation halt aufgetreten ist, weil wir gerade am Boden das Triebwerk anders gestartet haben als sonst durch Bodenluft und irgendwas. Deswegen ist auch da, das ist immer gutes Beispiel, wenn man irgendwas vorhat, was ein bisschen anders ist als normal, dass man alle Beteiligten informiert. Mhm. Ich weiß nicht, ob wir auch darauf reingehen sollen, dass vorm Flug wir verpflichtet sind, uns nicht nur gegenseitig immer zu briefen, also über die ganzen Verfahren, wie wir jetzt unsere Arbeit und gemeinsam vorspielen, insbesondere wenn wir uns das erste Mal treffen, sondern dass auch vor jedem Flug das Cockpit sich mit der Kabine unterhalten muss. Ja. Und nochmal alles gemeinsam nochmal durchspricht. Und jeder hat auch persönliche Präferenzen. Sagt es nur, ich mache eine Ansage, bevor wir losfliegen. Und der andere sagt, ich mache keine Ansage, bevor wir losfliegen. Ja. Ich erinnere mich, bei meinem Flug nach Griechenland damals war das eben auch so. Es gab erst ein Briefing der beiden Cockpit-Besatzungsmitglieder. Dann gab es ein Wetterbriefing. Mhm. Und dann gab es eben das Gesamtcrew-Briefing, wo man dann eben sich genau über solche Sachen unterhalten hat. Und da werden halt oder sollte man halt diese ganzen Aspekte des Crew Resource Managements auch nochmal so ein bisschen ansprechen, nochmal alle ermutigen, also stelle ich mir das vor, ermutigen nochmal, die nicken zwar alle mit dem Kopf, weil sie es alle immer wieder gehört haben, aber wiederum durch ständige Wiederholung wird das dann auch sozusagen manifestiert. Ja. Generell, wenn man jetzt mal so ganz langsam Richtung Abnormals gehen. Mhm. Wie ist denn deine Strategie, wenn jetzt irgendwas nicht Dramatisches passiert? Also klar, wenn irgendwie was Dramatisches passiert, dann wirst du wahrscheinlich erstmal mit Handeln beschäftigt sein. Mhm. Aber inwiefern sagst du dann was in der Kabine? Machst du eine Ansage, dass irgendwie jetzt da... So, inwiefern ist es eure Aufgabe im Rahmen vom Umgang mit Abnormals auch die Kabine zu beruhigen oder wie hat da erstmal das Fliegen oberste Priorität und wir überlegen uns später, was wir von der Ansage machen oder wie geht man da vor generell? Also abnormal kann schon einfach sein, dass irgendein System ausfällt. Ja. Und viele Systeme sind an Bord mehrfach redundant vorhanden, ja, sodass man hinten gar nichts merkt. Ja. Also das kann passieren und das ist, ich sag mal so, nehmen wir mal an, irgendeine Komponente geht während des Fluges kaputt, irgendwas Banales, ja, dass irgendein Funkgerät, sagen wir mal so, oder das, ja, okay, das wäre schon wieder kein Abnormal, aber zumindest müssen wir da schon ein bisschen was anderes machen. Und nachher kommt die Technik an Bord und dann gucken einen die Kabinenkollegen an und fragen, wieso sind die Techniker da? Ne? Mhm. Denn wäre das natürlich auch zu sagen, pass mal auf, Folgendes, wir hatten dies und dieses Problem, können damit ganz normal weiterfliegen, aber die Techniker sind da und da. Weil, ja, auf der anderen Seite will man so die subtilen Ängste, die trotz allem bei jedem irgendwo ein bisschen mit schlummern, man will sie ein bisschen erklären und beruhigen. Also, wenn zum Beispiel man die Technik kommen lässt, weil man feststellt, dass da irgendwo ein bisschen Öl mehr als normal aus einer Leitung raustropft. Ich rede jetzt tropft, wirklich. Ja. Ne? Dass man das mal oder sagt, guck mal, hier sind irgendwelche Ölspritzer im oder so ein Ölfilm, ein Hydraulikfilm im Fahrwerk, dass man in die Technik kommen lässt und sagt, können wir mal gucken, findet ihr was, ob das irgendwo herkommt und dann kommen die Techniker an Bord und auch da, dass man den, so ist meine Strategie, allen sagt, was Sache ist. Also Folgendes ist da passiert und wir lassen das einfach mal überprüfen und ja, wahrscheinlich ist es einfach nur alter Ölfilm, der schon seit Jahren unten drin klebt, aber das, so kenne ich das nicht und deswegen, ja, möchte ich das bitte überprüfen. Ja. Oder wenn man außen rumgeht, sich die Reifen anguckt und auch da dann irgendwas feststellt und dann kommt die Techniker rein. Das sind auch so ein bisschen Informationen weitergeben an die Besatzung. Das gehört auch so ein bisschen zum Crew-Resource-Mensch, dass man alle, ja, irgendwie, genau, informiert und auch beruhigt sozusagen. Dann. Wo du gerade von Rumlaufen und Reifen redest, mhm, dieser Walkaround, ich meine, ein Vorflugcheck ist ja gängige Praxis, ja, macht man auch als Segelflieger, ja. Mhm. Aber ich frage mich immer bei so einem Airliner, inwiefern man da noch beim Walkaround was findet, was die Technik nicht vorher sowieso schon beim Vorbereiten und Unterschreiben fürs Flugzeug gefunden hat. Also wie oft kommt es vor, dass man da tatsächlich, dass einem da was auffällt, was man auch, wo man auch was tun muss dann? Gott sei Dank nicht häufig. Aber also was die Technik beim Vorflug checkt, was du gesagt hast, so, 737 fliegt kurze Flüge, sehr viele Flüge am Tag. Fliegt auch lange Flüge, je nachdem, welcher Operator ist. Ja, aber es kann gut sein, dass der Flieger knappe 2 Tage unterwegs ist und da war nicht ein Techniker an Bord. Okay. Weil alle 48 Stunden muss ein Vorflugcheck erfolgt sein und dazwischen, ja, wenn alles läuft, fliegt der Flieger so weiter. Das, okay. Und der Vorflugcheck, die sind mit gewissen Kriterien eingeteilt, also alle 48 Stunden das, alle 72 Stunden das, alle so ungefähr. Das kann manchmal auch nur Reifendruck überprüfen, ja, sein. Mehr kann das nicht sein. Und Betriebszustände von Kraftstoffen. Also mit anderen Worten, wenn ich rumgehe und dann feststelle, dass der Reifen bei der letzten Landung einen Schnitt bekommen hat oder dass ich merke, wenn ich Tragfläche rumgucke und sehe, da ist jetzt, die scheint die Dichtung undicht zu sein, da, mhm, kommt so ein bisschen Sprit raus. Oder was ich auch schon erlebt habe, dass ein Kraftstoffventil, dass das geleckt hat, mhm, weil es einfach wahrscheinlich da schon seit 15 Jahren drin ist und hervorragend funktioniert hat. Die Flugzeuge fliegen sehr lange, das sollte man, klar, ja, auch erwähnen. Ne? Ja, ja, und die werden auch regelmäßig gewartet und auch nach gewissen Intervallen Sachen ausgetauscht, aber irgendwann kann so ein Ding dann auch kaputt gehen. Ja. Und dass in der Kraftstoff auf einmal rausläuft, alles schon passiert, alles schon gehabt, dass man das natürlich dann beim Vorflugcheck, beim Rumgehen, entdeckt man. Also mit anderen Worten, bei so einem klassischen 48-Stunden-Umlauf ist es tatsächlich so, wenn der Flieger ans Gate kommt oder landet, dann vor dem nächsten Start, ist es tatsächlich so, dass der Vorflugcheck des Piloten oder der Besatzung das Einzige ist, was da stattfindet. Ja, ja, okay, ja gut, dann ist natürlich eine andere Perspektive. Genau, ja. das ist sehr häufig so. Bei größeren Flugzeugen, die 12 Stunden unterwegs sind, da muss ein Techniker vorbeikommen, alleine weil die Triebwerke mit Öl auffüllen muss, weil die dann doch Öl verbrauchen, ja, wenn die 12 Stunden okay. gelaufen sind. Ne? Ja, also Langstrecke genau, 340 genau. ist was anderes. Ja, genau. Ne? Die, aber so eine 737, die hat ihre 8 Liter Öl irgendwie drin, das langt für 2 Tage. Das geht. Das reicht. Ja. Und das heißt, wenn ihr jetzt ein Problem feststellt, dass erstmal keine Einschränkungen bedarf, hervorruft, dass ihr könnt weiterfliegen, stimmt, Minimum Equipment List oder irgend sowas, also dann schreibt ihr das irgendwo auf und meldet es dann irgendwann an die Wartung, dass bei der nächsten 48-Stunden-Kontrolle man sich dann darum kümmert. Ja, also ich muss vor jedem Flug trotzdem muss ich den Flieger als Kommandant das deutsche Wort, das ist mit, flugtauglich ist, ja. dass man den Flug antreten kann. Das mache ich mit Unterschrift ins Technical Logbook, okay. schreibe ich das rein, der Flug ist, also wenn ich eine Unterschrift reinmache, dann heißt es, der Flieger ist also technisch klar. Und ich bin aber auch verpflichtet, wenn mir dann irgendwas auffällt, dass ich das vor in dieses Buch eintrage. So, und da gibt's verständlich, es kann Sachen einfach nur Info sein. Flieger ist extrem dreckig, sag ich mal so, banal, mir gefällt das nicht, dann kann ich das irgendwie eintragen. Dann wird das als Info hinterlegt im technischen System. Mittlerweile wird es auch so, dass ich die Eingaben nicht nur aufs Papier mache, sondern auch über unser ACAS-System, wenn das begriffen sein sollte, also über unser Digitalfunk-Wartungssystem auch an die Zentrale weitergebe. Und die sind dann auch gleich über den Status des Fliegers informiert. Es kann aber auch sein, dass es eine Sache ist, mit dem ich nicht so einfach weiterfliegen kann. Nehmen wir mal an, was hatten wir jetzt gerade? Genau, unser GPS-System war kaputt. Habt ihr immerhin eins? Wir haben eins. Eins haben wir. Ja. Und das war kaputt. Trage ich ein, GPS ist in Ordnung, dann gucke ich in die Tabelle nach, in die MEL, Minimum Equipment List, und da steht drin, dieses System darf kaputt sein. Wenn es nicht für die Navigation benötigt wird, dafür haben wir allerdings noch VOR, NDB und ILS. Also ich kann auf unserem Streckengebiet ganz normal weiterfliegen. Wenn ich jetzt zu einem Flughafen hinfliegen würde, die nur RNAV Approaches hätten, dann könnte ich da jetzt nicht hinfliegen. RNAV Approach heißt, dass das Flugzeug da selber hinfinden muss und keine bodengebundenen... Genau, keine bodengebundene Navigationshilfe hat. Ne? Ja. Wir haben auch ein nicht bodengebundenes Navigationssystem an Bord, das IRS, Inertial Reference System. Ja. Also mit denen können wir auch unabhängig von den Bodennavigationsgeräten unsere Position feststellen. Das hat aber eine relativ große Drift. Ja. Das heißt, es driftet mit eine Meile oder zwei in der Stunde ab, möglicherweise. Und damit kann ich keine Anflüge machen. Ja, okay, das reicht, um da hinzufinden. Genau, es reicht, um da hinzufliegen. Ja. Aber Anflüge darf ich da offiziell nicht mitmachen. Ja. So, also mit anderen Worten, das könnte ich nicht machen, aber ich kann damit ganz normal fliegen. Dann gucke ich in die Mail nach, Minimum Equipment List, trage das mit der entsprechenden Nummer in mein Telebuch ein, schicke das über Funk sozusagen an die Firma, die weiß dann damit auch Bescheid, und schreibe dann den Flieger mit Referenz zu dieser Mail ab. Also ich sage wieder, der Flieger ist flugtüchtig. In der Mail steht allerdings auch drin, wann dieser Fehler beseitigt werden muss. Es gibt unterschiedliche Abstufungen. Manche Fehler, mit denen darf ich 10 Tage fliegen, 3 Wochen fliegen. Ja. GPS war so, dieser Fehler muss jetzt innerhalb von 3 Tagen repariert sein. Also innerhalb, das ist auch genau definiert, 3 Kalendertage oder Flugtage oder irgendwo. Ganz feine Tabellen, die man da reingehen muss. Manchmal muss man auf die halbe Stunde genau aufpassen. Ja. Aber ansonsten kann ich damit fliegen. Ich kann trotzdem immer noch sagen, ich habe da Bedenken. Die Mail sagt mir, ich kann damit fliegen, aber ich möchte jetzt da aus Grund nicht fliegen, weil ich gucke dann weiter im Buch noch nach und stelle fest, als Beispiel, ein VOR-Gerät ist kaputt. Ja. Und unser NDB-Gerät ist auch noch kaputt oder irgendwie sowas. Da mit den einzelnen Elementen kann ich alle fliegen, aber ich hätte jetzt nur noch ein VOR und ein ILS. Und dann sage ich mir, das möchte ich nicht. Ich möchte davon bitte zumindest irgendwo 2 haben und sage dann, das mache ich nicht. Und jetzt sind wir eben genau an dem Punkt, das Ermessen des Kapitäns versus Vorgaben. Genau. Das heißt, im Endeffekt haben wir vorhin schon gesagt, bist du der die schlussendliche Entscheidung fällt. Ja. Und ich kann mir vorstellen, dass das ein bisschen ein Spannungsfeld ist. Auf der einen Seite willst du natürlich Risiken vermeiden, ist ja klar. Ja. Auf der anderen Seite kann ich auch nicht wegen jeder Kleinigkeit sagen, nee, den Flieger nehme ich nicht, ich möchte einen anderen. Natürlich, geht nicht. Beides nicht. Ne? Man muss da so ein bisschen Augenmaß bewahren. Und der Kapitän hat das letzte Wort dann. Genau. Und es gibt Reibungsfälle, die kommen vor, dass ich sage, ich möchte das jetzt irgendwie repariert haben oder dass mir der Kollege sagt, der Reifen hier mit dem Schnitt, der ist in Limit, damit können Sie fliegen. Und ich sage, ja, wissen Sie, aber gucken Sie gleichzeitig, ist der Reifen schon so runtergefahren. Ich möchte, dass er gewechselt hat. Dann kann ich das aber auch durch geschicktes Formulieren im technischen Bordbuch kann ich die Mechaniker, ich sag mal so, wenn es wirklich Reibereien geben sollte, das ist so das Letzte, kann ich auch sagen, die bleibt mir gar nichts anderes übrig, zu, das Ding zu wechseln. Ne? Klar, auf der anderen Seite denke ich, was halt, glaube ich, wichtig ist, auch wieder um die Gesamtsicherheit von so einer Airline dann da sicherzustellen, ist, dass du halt dann nicht jeden zweiten Tag sozusagen zum Chef gerufen wirst und der dich ständig fragt, sag mal, was war denn da schon wieder, da hättest du doch fliegen können, das hat uns jetzt wieder x-tausend Dollar gekostet, den Kram zu reparieren. Also ich kann mir auch vorstellen, dass da wieder ein kulturelles Thema reinspielt. Ja, genau. Um das da ist den, Thema. Dass ne? das CRM sozusagen auch, dass die Crew, also jenseits der Crew, auch mit der Führungsebene, Management, wie auch immer, wer da als nächste Ebene kommt, dass da eben so ein respektvoller Umgang, Augenhöhe auch wichtig ist. Weil sonst kriegst du von da eben deinen Anschiss und dann hast du danach das Problem, dass du dich nicht immer traust, irgendwas kaputt zu schreiben. Es gibt natürlich Fälle, wo das Cockpit-Mitglied dann doch mal zum Gespräch gebeten wird, was ist denn da genau vorgefallen, aber dann eigentlich weniger wegen Technik. Also das habe ich noch nie gehört, dass da irgendein Kollege hoch musste und sagen, so mal, mit dem Flieger hättest du doch fliegen können oder dass du angerufen wirst, sag mal, wieso fliegst du das nicht? Also ehrlich gesagt, gibt's bestimmt. Also ich will damit nicht sagen, das gibt's irgendwie alles. Ne? Aber ist selten genug. Ja, also ich habe davon noch nicht gehört. Im Gegenteil, ich habe gerade einen Fall gehabt, dass da wurde ich angerufen, da wurde mir nochmal zugesprochen. Also weil ich glaube, ich hatte dir vorher ein Bild geschickt von dieser gerissenen Cockpitscheibe, als Beispiel, also Abnormals unterhalten haben. Und also vielleicht das Hintergrund, da war in der Frontscheibe des Cockpits ein kleiner, weiß ich, paar Zentimeter langer Riss drin. Genau. Ja. Können wir gleich darüber reden, warum wir damit geflogen sind. Aber da hat mich praktisch die Firma sozusagen auch noch angerufen und gesagt, ich habe gehört, du willst damit fliegen. Wir wollten nur sagen, also es geht, wenn du nochmal nachguckst, da, also zu deiner Beruhigung, das kannst du auch wirklich machen. Ne? So ein Motto. Also im Gegenteil, es war jetzt nicht überzeugend, sondern es war einfach nochmal, ist gut, was du machst, alles prima. Du musst nicht fliegen, aber wenn du dich nochmal technisch einlesen möchtest, kannst du nochmal, also hat man nochmal genauer die gesagt, hier unten im Tief in den Büchern, da unten, da steht es nochmal genau drin, wie der technische Aufbau dieser Cockpitscheibe ist. Okay. Die Minimum Equipment List kommt vom Hersteller oder vom LBA oder kommt von der Firma oder ist das eine Mischung? Sowohl, genau, alles ist da mit dabei. Mhm. Ne? Also die kommt prinzipiell vom Hersteller, dann geht sie, glaube ich, beim LBA nochmal über den Tisch und die gucken da auch nochmal gemeinsam rüber. Und das kann natürlich dann sein, dass der Operator oder der Betreiber der Flugzeuge noch sagt, weil wir haben auch noch ein anderes Flugzeug und es ist ein bisschen ähnlicher Bauart oder so, das, Standardisierung. Standardisierung, da kommt der Begriff Standardisierung, dass wir sagen, okay, wir nehmen grundsätzlich, möchten wir auch noch diesen Fall auch nicht noch, praktisch nochmal den Sicherheitslevel nochmal für sich persönlich hochschreiben. Aber der Operator kann es natürlich nur erhöhen und nicht wegnehmen, logischerweise. Der Operator kann es nur erhöhen. Ja. Ne? Also das von Boeing kommt, ist so der gemeinsamste, kleinste Nenner. Und alles andere wird dann oben drauf. Wie ist überhaupt so das Zusammenspiel zwischen Behörde oder Behörden und Hersteller und Airline? Also prinzipiell gibt es ja grundsätzliche gesetzliche Rahmenvorgaben. Also beispielsweise jetzt aus dem Segel- oder Motorsegler weiß ich halt, es muss Sprit-Nothahn geben und der muss einen bestimmten Abstand zum Motor haben. Damit, und das führt halt dann dazu, dass in manchen Motorseglern an einer relativ seltsamen Stelle irgendein Schalter, so ein Nothahn angebracht ist, von dem man sagt, wieso ist jetzt der da? Ja, also sprich, da gibt es halt eine gesetzliche Vorgabe, eine Bauvorschrift, an die muss sich der Hersteller halten. Also quasi als erstes kommt das Gesetz, dann baut Boeing ein Flugzeug, setzt das Gesetz um. Und dann macht Boeing wieder Aussagen darüber, gerade bezüglich der MEL, wie weit das Flugzeug bei Problemen einsetzbar ist. Und dann geht es wieder zum LBA. Also wie? Also das sind die Feinheiten, da kann ich dir Auskunft geben, wie genau der Prozess dabei ist. In Bezug auf, sagen wir mal, ich kann dir nur sagen, in Bezug auf jetzt die Kompetenz, die das LBA ausströmen kann. Hier mal jetzt ein extremes Beispiel. Ja. A380. Also auch da diejenigen, die sagen, jetzt aus der Sicht eines Trainers, Ausbilders, mit Cockpit, also ich schweife jetzt von der technischen Seite ab, sondern schon zu diesem Ausbildungsthema her, da muss ja irgendeiner sagen können, du bist kompetent genug, ein A380 zu fliegen, du kannst das, du hältst dich an die Regeln, du machst das fliegerisch richtig, du steuerst das Flugzeug richtig, du bedienst es in der richtigen Reihenfolge. die Kompetenz, die das LBA da verströmen kann, kann ja nur, weil sie ja selber kein A380 hat, ne? Kann ja auch nur selber wiederum von den Piloten selber kommen. Mhm. So, und das ist so ein Ineinandergreifen der Kompetenzen. Und so stelle ich mir das auch Flugzeugbasis, auf Herstellerbasis zu, dass der Hersteller oder die oberste Behörde Vorgaben macht, wie sie es denn gerne hätte und wie das denn gerne sicher wäre. Als Beispiel technische Konstruktion, du sagst zum Beispiel, der Brandhahn muss an der Stelle irgendwie so angebracht sein, dass man ihn noch in der Luft erreichen kann oder irgendwie sowas. Das muss dann irgendwie erprobt werden. Andere Bauvorschriften sind zum Beispiel so, dass das Fahrwerk bei einer Notlandung darf abreißen, wenn man das mal sagen kann, aber es darf dabei kein Tank kaputt gehen. Also muss das konstruktiv so gelöst sein, dass wenn das Fahrwerk nach hinten rausreißt, aufgrund der Tatsache, dass der Flieger meinetwegen von der Bahn abkommt und im Gras weiterrollt und dann reißt das Fahrwerk ab, soll der Tank nicht angerissen werden. Das sind so Vorgaben, die es von der Konstruktion her gibt. Ja. Und das, auch wieder um beim Thema Tank zu bleiben, dass man jedes Triebwerk seinen eigenen Tank hat, den man isolieren kann von den anderen Tanks. Konkret der Hintergrund ist, beim viermotorigen Flugzeug, nehmen wir mal an, irgendwas geht am Triebwerk kaputt und da läuft massiv Sprit aus und dieses Leck lässt sich auch nicht stoppen, dass man denn die Tanks, die in den Tragflächen drin sind, dass man dort die in der Mitte teilen kann, sodass nicht die ganze Tragfläche leer läuft, sondern eben halt nur ein Teil davon. Ja. Oder nur ein Vorraum, sagen wir, so ein Fiedertank, der das irgendwie abhält. Erinnere mich so ein bisschen an die Geschichte mit Spritverbrauchsvorgaben oder Abgasnormen, Euro 3, 4, 5, 6, 7 Norm bei Autos, dass man eben auf der einen Seite als Gesetzgeber die Hersteller motivieren oder zwingen will, möglichst umweltfreundliche Autos zu bauen. Mhm. Auf der anderen Seite darf man aber auch nichts fordern, was unmöglich ist, sonst macht es keiner und es macht keinen Sinn. Und ich stelle mir das eben da genauso vor, dass es eben, wie du sagst, dieses Zusammenspiel zwischen Zulassungsbehörde und Herstellern gibt, wo man überlegt, was ist heutzutage möglich, ist der Aufwand vertretbar, was für Risiken entstehen, wenn man es nicht tut, ne? Wie viele Neunen hinterm Komma an Ausfallwahrscheinlichkeit kriegt man, also irgendwie genauso eben. Genau, ja. Also, aber wie denn es, man zu diesen Werten kommt und irgendwas, also die sind auch manchmal sehr abstrakt. Wenn man sich die Vorgaben vorliest, was die Navigationsgenauigkeit angeht, dann wird dann Ausfallwahrscheinlichkeiten in Prozent pro Flugstunde und irgendwas angegeben. Und wie das dann am Ende technisch umgesetzt wird, das weiß ich nicht. Klar, aber die Risikoanalyse fängt aber genauso an. Wie wahrscheinlich ist das? Ja. Und wenn das eintritt, wie wahrscheinlich ist das? Also muss die Wahrscheinlichkeit so und so sein, dass das und das passiert. Und jetzt muss sich der Hersteller überlegen, wie baue ich das? Ja, ja, ja. Gehen wir wieder zurück zum eigentlichen Verhalten. Ja. Ich habe dich ja auch vom richtigen Weg abgelenkt. Oh. Gibt's richtig, gibt's falsch? Naja, vom direkten Weg zum Thema. Die Rolle von Checklisten. Ja, okay. Wir haben ja nochmal vorher drüber geredet, welche Freiheitsgrade ihr habt. Da haben wir über die Mail geredet und wie viel da dann noch deine eigene Einschätzung ist. Genauso ist es ja eben, wenn jetzt irgendwas schief geht, wenn ein Verdacht auf irgendein Abnormal ist, was weiß ich, ein Triebwerk bringt keine Leistung mehr, müssen es rauskriegen, was ist Sache, redet man nachher im Detail drüber. Dann gibt es ja eben die Checklisten, an die ihr euch zu halten habt. Ja. Da habt ihr eben keine Freiheit, richtig? Da haben wir keine Freiheit. Nee, das sind Procedures, die, wenn ich das Problem als solches erkenne, dass ich diese Checkliste dann nehme und nach der Checkliste auch verfahre. Das sind Verfahren, Procedures, mit denen muss ich arbeiten. Der Commander, Final Authority, steht auch immer wieder drin, weil man überhaupt gar nicht alles abdecken kann, was es irgendwie wirklich abstrakt, irgendwie gedanklich vorgegeben haben, hat natürlich immer wieder die Final Authority. Aber da muss ich echt gute Gründe dafür überlegen, wenn er sagt, ich verwende das Verfahren nicht an. Mhm. Also das ist schon sehr an den Haaren herbeigezogen. Ja. Und eine Checkliste, ist da die Idee, dass man die als Cockpit-Besatzung auswendig kennt? Oder wird die Checkliste wirklich schwupp rausgezückt und dann bildlich gesprochen Kreuzler gesetzt? Es gibt, wie gesagt, die Normal Procedures und Non-Normal Procedures, sagen wir mal das so. Und bei Non-Normal, bei den Normal Procedures ist es so, dass, wie schalte ich das Flugzeug an, das macht man alles, kann man eigentlich alles auswendig oder da braucht man keine Checkliste in der Hand nehmen, dass man sagt, so ich muss jetzt in der Schalter den Schalter das und das in der Richtung abarbeiten. Wenn man den Flieger, bevor man in eine nächste Phase des Fluges kommt, also sagen wir mal, wir machen den Flugzeug an, dann nehme ich, nachdem ich das Flugzeug mit anmachen meine ich nicht Triebwerke an, sondern ich fahre alle Systeme hoch und sowas. Ne? Danach nehme ich eine Checkliste in die Hand und gucke, ob ich auch wirklich alles hochgefahren habe. Also dann nimmt man wirklich den Zettel in die Hand oder Zettel den iPad oder wie auch immer. Oder bei modernen Flugzeugen steht es dann auf dem Bildschirm da teilweise auch drauf. Nehme ich den in die Hand und überprüfe, dass alles richtig ist. Jetzt kommt die Einteilung wieder von Pilot Flying, Pilot Monitoring in der Hand, dass in der Regel der Pilot Flying die Checkliste anfordert. Mhm. So, am Boden ist der Kapitän immer der Pilot Flying, also werden am Boden eigentlich alle Checklisten vom Kapitän angefordert und der Pilot Monitoring, in dem Sinne der erste Offizier, der Co-Pilot, nimmt die Checkliste in der Hand, liest sie vor und dann fragt man wegen Window Heat on und guckt der andere, der Pilot Flying, in dem Sinne am Boden wieder der Kapitän, so ist die Einteilung. Ja. Immer, ne? Ja. Guckt hoch, da ist on. Und so wird praktisch Stück für Stück durchgearbeitet, alles ist in Ordnung. So, das gleiche gilt auch bei Non-Normal. Sobald ein Fehler auftritt, ruft der erste Crewmember, den er bemerkt, ruft auf, was ist hier, hier ist irgendwas falsch. Ja. Window Heat off. Master Caution, Window Heat. Ja. Erkennt das. Dann ist der Kapitän in der Pflicht zu sagen, welches Procedure jetzt angewendet wird. Window Heat off als Beispiel. Also Fensterscheibenheizung ist aus. Dann ist der Pilot Flying dazu aufgefordert, wann er dazu bereit ist, das Procedure anzufangen. Mhm. Mhm. Kann ja gerade sein, er ist derjenige, der gerade fliegt, dass er sagt, du, das ist zwar jetzt interessant. Ja, aber ich lande gerade. Ich lande gerade, ich fliege gerade oder das ist jetzt nicht gerade so wichtig. Machen uns erstmal den anderen Prozess, einfach nur Level Off oder irgendwas beenden und dann gehen wir dann denn in dieses Verfahren rein und sagt dann, wenn er denn das Gefühl hat, jetzt ist okay, sagt dann Start Procedure. Ja, okay. So. Mhm, Dann holt der Pilot Monitoring die Checkliste raus, fängt an, den Titel aufzulesen und dann heißt es dann Start Procedure und dann geht es los. Ich finde das zwei Dinge bemerkenswert daran. Das eine ist, dass obwohl Leute seit 20 Jahren fliegen und diese Checkliste garantiert auswendig kennen, trotzdem das Papier gezückt wird und dass man da eben nicht sagt, aber komm, passt schon, machen wir es im Kopf. Nein, das ist unvorstellbar. Das finde ich aber interessant. Also ich meine, in ganz vielen anderen Branchen, übrigens auch in der allgemeinen Luftfahrt. Würde man diesen Zettel nicht rausholen, sondern man glaubt, man kann es. Ja. Gut, es gibt natürlich auch dann da diese Gums oder was, diese kurzen Worte, die man dann vor der Landung irgendwie benutzt oder was, hoffe ich zumindest dann. Ja. Aber es ist bei uns unvorstellbar. Also die Papierliste oder wie immer, oder Bildschirmliste, wie immer sie aufgebaut ist. Also das formale Folgen einer Liste. Ist das A und O. Das wird gemacht und wenn man sich nicht sicher ist, sag mal, haben wir den Punkt jetzt schon gelesen? Natürlich, klar, diese ganz banalen Listen, die man vom Flug jedes Mal immer wieder anfängt, man nimmt in der Hand, man liest sie vor und wenn der Kollege eine Zeile da auf sich überspringt, weil er mit dem Daumen dann die Weile gerutscht ist, ne, das merkt man auch. Klar, ne? Und wenn man dann ein bisschen stutzt und verwirrt und sagt, du, wir fangen nochmal von vorne an. Ja. Dann so, also das Verfahren, wenn die Liste unterbrochen wird aus irgendwelchen Gründen, was sie nicht soll, also auch die Kabinenkollegen, wenn sie reinkommen ins Cockpit und merken, wir lesen eine Liste, haben sie den Mund zu halten und warten, bis das vorbei ist, unterbrechen dann auch nicht. Ja. Ne? Aber wenn es dann irgendwie zu einer Unterbrechung kommt aus irgendwelchen Gründen, weil Boden irgendwie reinquatscht, man muss sich länger mit dem unterhalten, Boden meine ich jetzt über den Stöpselfunk, der Kollege, der da unten steht und den Flieger belädt oder irgendwas mal mitteilen will, dann wird die Liste nochmal von vorne angefangen. Ja. Und das ist selbstverständlich, das geht ins Blut über und da wird auch nicht diskutiert drüber. Ich finde es halt deshalb so interessant, weil es gibt eben zum Beispiel auch Studien aus der Medizin, wo eben untersucht wird, oder andersrum, da werden ja eben üblicherweise keine Checklisten in diesem strengen Sinne eingesetzt. Mhm. Und da gibt's halt Studien, wo man eben eine Checkliste eingeführt hat, um die Desinfektion von Händen und Geräten, geht's über eine Checkliste, nicht nach Bauchgefühl zu machen. Und da wurden halt in dem Krankenhaus, wo man das untersucht hat, die Infektionen pro Jahr von ein paar hundert vorher auf null reduziert. Mhm. Ja, und ich finde es bemerkenswert, dass es in der Fliegerei so stringent durchgehalten wird, obwohl man ja eben auch argumentieren könnte, ja, wir wissen schon, wie das geht. Brauchen wir nicht jedes Mal den Zettel rausholen. Guter, wenn wir jetzt abschweifen, ein guter Freund von mir ist Chirurg, bei dem war ich im OP im Saal auch mit immer dabei, durfte ich. Und der interessiert sich auch sehr viel für diese ganzen Checklistenverfahren, ja, weil er das irgendwie auch so ein bisschen einführen möchte. Ja, genau. Ist aber eben nicht üblich. Ja, ja, ich weiß. Genau. Ja. Ja. Das andere, was ich bemerkenswert finde, ist, dass Checklisten auch eingesetzt werden in Situationen, wo man denken würde, es ist zeitkritisch. Also wenn du in den Stall reinfliegst und du musst drücken, der Knüppel shaked, da holt sicherlich keiner eine Checkliste raus und sagt Stall, Knüppel nachdrücken. Ja. Das sicher nicht. Aber wenn ein Triebwerk zum Beispiel ausfällt, Schub verliert, dann wird tatsächlich auch eine Checkliste gezückt oder ist das dann was aus dem Kopf passieren muss? Genau, jetzt gehen wir nochmal ran. Es gibt einmal Checklisten, die wenn an Sachen, die nicht sofort gemacht werden müssen. Mhm. Die macht man einfach nach einer Papier-Checkliste, werden die Stück für Stück ganz entspannt abgearbeitet. Es gibt natürlich andere Sachen, die kritischer sind, die ich sage, ich möchte sie jetzt behandeln und mache die Sachen, die Items, wie es heißt, die Punkte, die ich abhake, mache ich aus dem Kopf. Und dazu gehören auch Teile des Triebwerksausfalls zum Beispiel. Mhm. Okay. So. Und aber auch da ist es ganz prozedural vorgeschrieben, wer mit welchem Ausruf welchen Handgriff wann macht. Also es ist eine auswendig gelernte Checkliste und nicht ein improvisiertes. Items. Die nennen sich Items, hat nichts mit Checkliste zu tun. Okay. Also wir unterscheiden, das Wording ist auch mal sehr, sehr wichtig bei uns. Ne? Ja. Das sind Items, das sind Sachen, die wir aus dem Kopf präzise abarbeiten. Ja. Nehmen wir mal an, um das Triebwerksausfallthema jetzt anzugreifen. Ich sage jetzt, wir starten oder wir sind in der Luft und die Feuerwarnung geht an. Mhm. So, das ist ein Problem. Feuerwarnung möchte man doch ein bisschen zügiger das Problem im Griff kriegen und nicht sagen, entspannt, wir machen erstmal Level off oder irgendwie sowas, ne? Möglicherweise. Aber auch da können wir nachher Details irgendwie drauf eingehen. Ja, ja. Und dass ich sage, auch da wieder das Verfahren, der Erste, der es auffällt, sagt Engine Fire. Der Kapitän sagt, okay, das ist Engine Fire Number One. Also das einste Triebwerk. Dann sagt der Pilot Flying Start Procedure. Mhm. So. Ne, wenn er dann dazu bereit ist. Und dann fängt der Pilot Monitoring wieder an. Das kann auch wieder der CM1 sein, der Kapitän sein, je nachdem, wer gerade das Flugzeug fliegt. Ja. Fängt an, die Verfahren Stück für Stück abzuhandeln. Bei der 737 konkret ist es Autothrottle, also die automatischen Autothrust off. Ja. Off, sagt er noch. Er schaltet aus und sagt off und sagt dann, dass es off ist. Ja. Dann nimmt er den Gashebel, den Thrustlever und sagt Thrustlever number one, close. So, und jetzt müssen wir halt anmachen, weil wenn ich den rausziehe, kann ich auch, möglicherweise gibt es ja leider auf die Fälle, dass ein Triebwerk kaputt war und dass man das Falsche abgeschaltet hat. Mhm. So, das gab es kürzlich in Taiwan leider den Fall. Ja. Ging durch die Presse sehr dramatisch. Ja. So, das will man auf keinen Fall machen. So, weil der nächste Schritt ist ja etwas, der ist wichtig, da darf kein Fehler passieren. Ja. Ne? Ja. Das heißt, ich sage Thrustlever, also Gashebel Number One, close. Dann nehme ich einfach nur die Leistung raus, ziehe den auf Leerlauf. Und selbst dieses Verfahren, confirm, frage ich. Und jetzt halte am besten meine Hand rein. Ich betone das durch Haptik auch, dass ich den richtigen in der Hand habe. Ich muss das Ding festhalten. Ja. Und auch besten so, dass man die Eins sehen kann. Ja, ne? Wir müssen uns mal vorstellen, das passiert jetzt möglicherweise im Stresslevel. Es kann mit Vibration zusammenkommen. Es kann alles ein bisschen ungewöhnlich werden. Dass dann der Pilot Flying, derjenige, der jetzt die Handlung des Pilot Monitoring, der jetzt die Hebel bedient, überwacht, der muss jetzt erstmal hingucken, Zeit dafür haben und sagen, ja, ist der Richtige, ist der Einser, confirmed. Mhm. So, dann ziehe ich den auf Close und sage Close. Jetzt kommt der nächste Schrift, den Start Lever. Das ist praktisch der Hebel, der die Spritzufuhr abschaltet. Ja. Den Start Lever Number One, Cutoff, Confirm, Cutoff, ne, sage ich dann. Dann guckt der Pilot Flying wieder hin und sagt Number One, Confirmed. Mhm. Ja, dass wir uns beide sicher sind, dass wir den richtigen abschalten. Und dann lege ich ihn auf Cutoff. Ja. Dann gibt es noch den Feuerwarnhebel, auch den, bei dem das Verfahren, Fire Warning Switch Number One, Pull, weil wenn ich den ziehe, wird das Triebwerk komplett abgenabelt. Da wird nicht nur unten am Triebwerk die Spritzufuhr abgeschaltet, sondern auch am oberen, oben an der Tragfläche, am Pylon selber, wird das Triebwerk komplett abgenabelt mit Hydraulik, Strom, alles, was noch da irgendwie an Energiefluss hin und raus geht. Vermutlich auch nicht rückgängig machbar. Das ist rückgängig machbar. Okay, das ist rückgängig machbar. Ne? Kann ich wieder rückgängig machen. Confirmed. Und dann ziehe ich den Hebel. Ja. Der ist noch unterstützt, dass er leuchtet bei der Feuerwarnung. Ne? Der leuchtet dann rot, der Hebel. Also da kann man sich eigentlich eher gesagt schwer vergreifen. Ne? Ja. Aber man kann ja ein Triebwerk auch aus Gründen abschalten, wo diese Hebel nicht leuchten. Ja. So, und dementsprechend ist dieser Vorgang ist sehr wichtig. Der muss ausgeführt werden. Aus dem Kopf muss man das machen können. Der muss aber auch ruhig und besonnen ausgeführt werden. Ja. Und wirklich mit konzentrierter gegenseitiger Überwachung. Mhm. So, und jetzt ist das passiert. Jetzt ist das Triebwerk erstmal abgeschaltet, Feuer ist bekämpft, oder beziehungsweise das Triebwerk ist abgenabelt. Wenn es dann immer noch brennt, wenn es dann nicht von alleine ausgeht, kann ich dann immer noch die Löschvorrichtung starten. Ja. Firebottles nennen wir das auf Deutsch, zwei Lösch. Auf Deutsch. kann ich auf das Triebwerk abfeuern, wie nennen das? Das nennt sich auch wirklich abfeuern, weil dort eine kleine Sprengsicherung, das Ventil aufsprengt, sodass in großen Menge dieses Löschmittel ins Triebwerk reingespritzt wird. Ja. Das kann ich zwei Flaschen drauf abschießen. Dann sollte das Triebwerk gar nicht ausgehen. Das ist selten, dass es dann irgendwie weitergeht. Naja, ohne Sprit vor allem. Wenn da schon kein Sprit mehr drin ist, dann hört es auch meistens dann irgendwie auf. Okay. So, und dann wird das abgeschaltet. So, und danach, jetzt kann ich erstmal weiter fliegen. Mhm. Kümmere mich erstmal wieder ums Fliegen. Mhm. Und dann wieder Ruhe und Kraft ist und man die Übersicht behält, wenn man sagt, ich fliege jetzt in die richtige Richtung. Das hat ja auch Konsequenzen, wenn man nur noch die Hälfte der Leistung hat. Ja. Dann kann das Flugzeug nicht mehr so weiterfliegen, wie man möchte. Ja. Verschiedene Flugphasen können wir gerne noch später darauf eingehen. Ja. Also wenn man sich erstmal um das Navigatorische gekümmert hat, dann kann man auch wieder die Checkliste dann in die Hand nehmen. Mhm. Dann geht das auch wieder los. Pilot Monitoring nimmt die Checkliste in der Hand, liest den Titel der Checkliste vor und wenn der Pilot Flying bereit ist, sagt er dann Start Procedure. Und dann fängt man wieder ganz von oben an. Da steht genau das Gleiche, was wir gemacht haben. Autothrottle ist off. Mhm. Das liest aber dann der Pilot Monitoring, derjenige, die Liste hat, liest das laut vor, guckt, dass es ausgeschaltet ist und bestätigt sich selber anhand der Checkliste. Also sprich, man hat so eine zweischrittiges Vorgehen. Man hat erstmal auswendig gelernte Items, die so zwar koordiniert zwischen Pilot Flying, Pilot Monitoring quasi da so hin und her gespielt werden. Mhm. Und das ist zeitkritisch und damit versetzt man das Flugzeug wieder in einen Zustand, der dann eben der nicht mehr zeitkritisch ist. Ja, weil er keine Bedrohung auslöst, genau, so sage ich das. Keine akute Bedrohung, genau. Und dann holt man im Prinzip die Checkliste und überprüft nochmal, dass alles das, was man in der Hektik auswendig... Ich hoffe nicht, dass er Hektik herrscht. Ja gut, es darf keine Hektik dann nennen wir es nicht Hektik, sondern im Eifer des Gefechts oder also einfach in dieser abnormen Situation, wo Stress aufkommt, dass man das auswendig gelernte richtig gemacht hat, wird nochmal anhand von Papier überprüft. Ja, genau. Und dann steht auf der Checkliste, das ist ja dann wieder eine, möglicherweise auch noch weitere Items drauf, die man dann halt überlegt, so nach dem Motto, was steht dann da vielleicht drauf, können wir weitersteigen, müssen wir zum Alternate, was, keine Ahnung, mehr so die strategischen Fragen stehen dann da vielleicht drauf. Da steht gar nicht drauf. Okay. Nee, also jetzt bei dieser Engine Fire Checklist, wird dann geguckt, habe ich denn diese Memory Items, Actions, wie man die sind, habe ich sie ausgeführt in der richtigen Reihenfolge. Ist es dann zum Erfolg gekommen? Also da werden jede Schritte nochmal aufgeschrieben. Also wird zum Beispiel if fire warning handle is illuminated, also ob der Hebel immer noch leuchtet und dann sollten am besten beide hingucken und sagen ja oder nein. Ja. Ich hoffe nein. Ja. Ne? Ja. Nein. Und dann kann man gleich zum nächsten Punkt dann weiterspringen auf der Checkliste. Wenn er jetzt immer noch leuchten würde, dann steht da drin, hast du denn die zweite Flasche überhaupt abgeschossen? Ja. Sagen wir mal so banal, ne? So wäre das dann gestellt. Und dann kann man gucken, haben wir ja gar nicht gemacht. Dann könnte man das dann noch nachschießen. Aber wenn man sich das beides gemacht hat und beziehungsweise wenn der Hebel dann die erwünschten Effekt eingetreten ist, nämlich das Feuer ist aus, dann geht die Liste weiter und konfiguriert das Flugzeug dann weiter zum sicheren Fliegen mit einem Motor. Ja, okay. Na, darum geht es. Also immer die Konfiguration herstellen. Dazu gehört, dass man die auf der anderen Seite noch die Packs, also unsere Air-Condition-Anlagen, die wir haben, die das Flugzeug mit Druckluft versorgen, damit das für die Druckkabine, dass der Teil, der von dem defekten Triebwerk versorgt wurde, dass man den auch deaktiviert und ein paar andere Sachen herstellt, dass man die APU, unsere Hilfsturbine, hinten einschaltet, dass man den Generator wieder ersetzt, die man verloren hat durch das kaputte Triebwerk und so. Und gewisse Konfigurationen. Und das macht man dann allerdings nach Checkliste. Okay. So. Und in der Liste steht der meistens drin nur Land at next suitable airport. Mhm. So, jetzt geht's wieder los, ne? Jetzt kommt der CM-Teil wieder drin, ja, dass man sich dann überlegt, ja, was ist denn suitable? Wo ja, gehen wir denn hin? Im Falle eines Ausfalls am Boden, direkt nach dem Start, das ist das, was wir, wie ich am Anfang gesagt habe, wo wir uns immer regelmäßig vor jedem Start genau die Strategie durchsprechen, was mache ich dann? Da hat man diesen Teil schon hoffentlich besprochen. Mhm. Dass man nicht da, sag mal, oh, jetzt sind wir hier gestartet, jetzt ist Triebwerk kaputt, was machen wir denn jetzt? Gehen wir denn jetzt hin? Ja, wo gehen wir denn jetzt hin? Das hat, und darum geht es, das hat man vorher sich den Plan zurechtgelegt und auch, dass der ausführbar ist. Ja. Es nützt ja nichts, wenn ich sage, ich fliege hier wieder zurück und stelle dann fest, oh, bei einem Motorik muss ich in einer anderen Konfiguration mit anderen Landeklappen landen und dafür ist die Landebahn. Bahn zu kurz. Bahn zu kurz. Ja. Das wäre doof. Ja. Das, oder das Wetter ist zu schlecht. Ja. Mhm. Hängt damit zusammen, dass die 737 ein Motorik nicht die ILS Kategorie 2 und 3 anfliegen darf. Das warum? Ist, einfach nicht zugelassen. Es ist dafür nicht zugelassen. Hat da jemand das Geld nicht aufgewendet, einen Stempel zu bekommen, oder gibt es einen technischen Grund? Ich glaube, der technische Grund ist, dass es gibt, glaube ich, den Unterschied zwischen technische Begriffe, zwischen Fail-Safe und Fail-Active, ja, dass der Autopilot das nicht hergibt. Okay. Ne? Das ist einfach, wenn dass der Autopilot das nicht covern kann. Es ist technisch möglich, man kann landen dort mit, man kann es trotzdem machen. Das ist wieder Authority des Commanders. Man kann ein Autoland mit einem Triebwerk machen oder diese Kategorie 3 Anflüge bis Sichten runter 200 Meter, kann ich mit einem Triebwerk machen, das ist technisch möglich. Aber eigentlich ist der Autopilot dafür nicht zugelassen, weil mit einem Triebwerk, dafür brauche ich zwei Autopiloten, wir haben zwei Autopiloten an Bord, aber ich kann den zweiten nicht einschalten, wenn ein Triebwerk aus ist. Okay. Da müssen wir jetzt echt ins Ingenieurwissen einsteigen, warum die damals das nicht zugelassen haben. Ich frage das deshalb so, weil ich kürzlich eben was gehört habe, dass bei der 777 wohl die Landung mit Autopilot mit 25 Grad Flaps nicht erlaubt ist, sondern nur mit 30. Und das liegt einfach daran, dass das einfach nicht zugelassen wurde. Also das Verfahren wurde nicht zugelassen. Und es gibt aber eigentlich keinen technischen Grund. Braucht halt ein bisschen mehr Landestrecke, weil er ein bisschen schneller ist. Geht aber, könnte man machen. Aber es gibt einfach den Stempel nicht. Das Kostenfrage. Ist eine Kostenfrage teilweise. Oder alle Sachen, die man bei der Zulassung, ich schweife mir schon wieder ab, aber alle Sachen, die man bei der Zulassung des Fliegers, die ihr machen können, müssen im Flug auch nachgewiesen werden. Mhm. Es muss demonstriert werden. Und konkret bei der 737 gibt es so die Geschichte, ich weiß nicht, ob sie richtig ist, aber so wurde mir erzählt, dass unser Radio Altimeter, unser Radar-Höhenmesser, der über Radarstrahlen funktioniert, der hat auch sogenannte Callouts. Also der sagt dann, bis jetzt 500 Fuß hoch, 100 Fuß, 50 und das ist, was man bei der Landung klassischerweise hat. 50, 40, 30, retard. Genau. Und bei der 737-300, wie war das? Können diese für eine automatische Landung diese Callouts kaputt sein? Also dann macht man sie halt selber, indem man selber auf den Radarhöhenmesser guckt. Auf der 737-500 nicht, da müssen die gehen für eine K3-Landung, Kategorie-3-Landung. Der Grund ist dafür, weil als man das irgendwie testen wollte, noch da war keine Zeit mehr da oder der Flugtag war zu Ende oder das Programm war einfach zu, als man diese 10 Anflüge oder 3 Anflüge, die man dafür machen musste, war einfach, dann haben wir gesagt, weißt du was, das ist so selten noch. Ja. Lassen wir das. Den kriegst du dafür keinen Stempel. Ja. Und seitdem ist es so. Und es ist dann auch die Frage, muss es denn sein? Das ist so alles so ganz Convenience-Sachen. Das ist schon wieder Convenience-Item. Ja. Okay, ich hab noch ein paar allgemeine Fragen. Die schieben wir aber am Schluss so als Zusammenfassung. Ich würde vorschlagen, jetzt reden wir mal über ein paar konkrete Abnormals. Okay. Ich würde sagen, wir strukturieren das in Start, en route und Landung. Das ist irgendwie eine natürliche Strukturierung, denke ich. Und wir fangen mit dem Start an, das ist auch irgendwie naheliegend. Und da fallen mir eigentlich zwei Dinge ein, die da schief gehen können. Vielleicht gibt es mehr, aber zwei fallen mir jetzt spontan ein. Natürlich ist nicht spontan, wir haben ein bisschen vorbereitet natürlich. Aber zwei stehen da auf unserer tollen Liste. Das eine ist ein Triebwerksausfall, das ist naheliegend. Also du bist jetzt eben im Startlauf und nehmen wir mal an, ein Triebwerk auf einer Seite fällt aus oder bringt nicht mehr die volle Leistung. Ich denke, das ist erstmal die Frage, wie detektiere ich überhaupt, was genau passiert ist. Ja. Wie geht man da vor? Man sollte auch vielleicht vorher sagen, dass wir vor jedem Start, wie gesagt, nicht nur besprechen, was wir machen, wenn ein Triebwerk kaputt ist, sondern es wird auch vorberechnet, ausgerechnet, ob wir mit einem Triebwerk starten können, mit einem ausgefallenen Triebwerk starten können. Gewichtsabhängig, denke ich. Und oder ob wir mit einem ausgefallenen Triebwerk auf der vorhandenen Startbahn bei dem Gewicht und Wetter und alles, was dazugehört, den Start abbrechen können. Also ob der Bremsweg reicht. Ob der Bremsweg reicht. Also das Verfahren ist so, wenn ich den Start anfange, habe ich bis einer bestimmten Geschwindigkeit, das ist die V1, nennt sie bei uns, kann das Triebwerk, oder wenn es dann bis dahin ausfällt oder ich mich entscheide aus irgendwelchen anderen Gründen, den Start abzubrechen, ja, schaffe ich es rein von der Berechnung her, das ist bei jedem Flugzeug so, das macht jedes Flugzeug so, ja, wenn ich den Start abbreche, schaffe ich es auf der vorhandenen Startbahn zum Stehen zu kommen. Mhm. Das hat teilweise erhebliche Konsequenzen, aber ich schaffe es. Erhebliche Konsequenzen im Sinne von? Dass die Bremsen sind dafür ausgelegt, den Flieger zum Anhalten zu bringen. Die sind aber auch genau denn dafür optimiert. Mhm. Wenn ich mit einem maximalen Startgewicht bis zu dieser Geschwindigkeit V1 beschleunige und dann den Start abbreche, wird es passieren, dass die Bremsen so heiß werden, dass mir die Reifen so heiß werden, dass die Schmelzsicherung in den Reifen angeht. Und damit es zu keinen Explosionen von den Reifen herkommt, dann werden die Reifen auf jeden Fall platt werden. Was heißt Schmelzsicherung? Ist da irgendwie eine Sicherung drin, die bei Hitze die Luft kontrolliert rauslässt, damit es nicht... Ah, okay. Mhm. Das ist alles so. Da gibt's auch nicht. Gibt's schöne Videos davon, kann man auch googeln. Ja. Ne? Die Flugzeuge sind so zugelassen, dass beim maximalen Startgewicht, und das muss auch wieder demonstriert sein, deswegen gibt's auch Videos davon, dass ich bis auf V1 beschleunige, dann den Start abbreche. Auch vorgeschrieben, dass ich das nur mit den Bremsen mache, ohne Hilfe der Schubumkehr. Weil die ja möglicherweise kaputt ist. Genau. Ja. Ne? Also, ja, ne? Das werden alle diese Fälle, das sieht man mal, wie die Gedenke ist. Ne? Das wird alles möglichst irgendwie sicher gemacht. Ja. Plus ein Sicherpuffer muss natürlich auch noch sein für Unwägbarkeiten, dass die eine Bremse heute mal nicht so gut geht, weil da ein bisschen, keine Ahnung, Öl reingetropft ist vor Jahren mal oder irgendwie sowas. Muss ich auf der Bahn so stehen kommen, dann muss ich 2 Minuten dort stehen, das ist Zulassung jetzt wieder, stehen bleiben können, falls sich das interessiert, und dann muss ich noch in der Lage sein, von der Bahn runterzurollen, und selbst dann, 5 Minuten später erst können dann auch die Reifen in Flammen aufgehen. Mhm. Aber bis dann ist hoffentlich die Feuerwehr da. Mhm. Deswegen muss die Feuerwehr auch in der Lage sein, innerhalb von 2-3 Minuten am Flugzeug zu sein. Damit das wieder zusammenpasst. Genau. Ja. Was ich auch gehört habe kürzlich, ist, dass, also ich wohl auch irgendwie zum Startabbruch gekommen bei einem A340 irgendwo in Amiland. Mhm. Und man muss ja hier klar im Klaren darüber sein, dass wenn der Flieger bei der Landung runtergebremst wird, ist er ja leer. Wenn er beim Startabbruch runtergebremst wird, ist er vollgetankt. Das heißt, da ist ja nochmal um einiges mehr Masse da. Und da ist es wohl so, dass die Bremsen so heiß werden, dass es 2 bis 3 Stunden dauert, bis die Bremsen wieder so weit abgekühlt sind, dass der dann überhaupt wieder den nächsten Start versuchen darf. So wusste ich auch nicht. Na, gibt es Brake-Cooling-Schedules, die wir einhalten müssen, oder Maximum-Turnaround-Zeiten, oder Minimum-Turnaround-Zeiten. Selbst wenn ich lande mit einem schweren Flieger, muss ich ja trotzdem den Fall abdecken, dass ich, wenn ich den Flieger umgedreht habe, also im Transit war, wieder neu betankt habe und dann zur Startbahn rolle, kann das ja sein, dass die Bremsen ja immer noch heiß sind von der Landung. Ja. Und dass ich, wenn ich dann diesen Start mache und dann abbreche, dass sie schon so viel Energie gespeichert hatten, dass es diese Vorgaben dann nicht mehr erfüllt werden. Ja. Ja. Also muss ich mir Gedanken darüber machen, dass wenn es ein sehr heißer Tag war und ich schwer gelandet bin, dass ich sage, dann kann ich überhaupt in der nächsten halben Stunde wieder starten. Mit meinem maximalen Gewicht. Na, das ist auch so Berücksichtigung, die wir machen müssen. Und dafür gibt es alles Tabellen oder eine iPad-App, die das alles irgendwie ausrechnet? App nicht, dafür gibt's, da müssen wir tatsächlich in Tabellen reingehen. Okay. Wird selten gemacht, weil es dann, also zumindest in meiner Operation, nicht so wichtig kommt. Weil wir eben halt diese extrem kurzen Bahnen, das bedeutet auch, dass ich dann die Bremse massiv eingesetzt habe zur Landung. Es kommt selten vor. Aber um nochmal so zur Denke, wie alles strukturell aufeinander aufbaut. Ja, ne? Ja. So, also ich beginne den Start. Ich kann bis zu dieser Entscheidungsgeschwindigkeit V1 kann ich den Start abbrechen, aus welchen Gründen auch immer. Und du hast schon gesagt, dass der Start, da ist man schwer, ist vollgetankt, wenn man zu dieser Entscheidung kommt, ich breche den Start ab, hat man möglicherweise noch ein Drittel der Startbahn Vorsicht, also je schneller ich bin, desto genauer sollte man sich überlegen, ob ich den Start abbreche. Wenn man schon 100 oder 80 Knoten schnell ist, 80 bis 100 Knoten, heißt es dann wirklich, also jetzt wird nur noch abgebrochen, die wichtigen Dinge des Lebens. Das ist dann eine Feuerwarnung, und da komme ich später auch noch drauf, oder ein Thrust Loss, irgendeine Art von Uncontrollability, die auftritt, wenn ich merke, ich merke ja hier irgendwie Flight Controls ist irgendwie geblockt oder irgendwas. oder Cargofeuer, irgendeine rote Warnung, die vom System irgendwie gekommen wird. Oder wenn ich merke, da hinten am Bahn läuft mir jetzt gerade irgendwie, rollt ein Flugzeug in die Bahn rein. Ja. Ich, ne, und also, das war der Fall in Ammerland. Genau, dass ich dann sage, ich okay, das wird mir, ab dann sollte man sich das echt überlegen, ob man den Start abbricht, weil es hat erhebliche Konsequenzen. Erstmal technisch, dass der Flieger möglicherweise erstmal steht und behandelt werden muss, gar Feuerwehr, dass man neue Reifen braucht, alles, was dahin, was dazukommt. Und dass auch da, die, das ist zwar mit Sicherheitslimits, wie ich sagte, schon alles irgendwie einberechnet, auf einer trockenen oder nassen Bahn, das berücksichtigen wir alles und so, aber ist denn am Ende, die Natur kann ja immer wieder einen Streich spielen und sagen, am Ende der Bahn, gerade die letzten 300 Meter, da wird ja auf der anderen Seite gelandet und da ist sehr viel Gummiabrieb auf der Bahn, dass ich sage, wie ist denn da die Bremswirkung, wenn es nass wird? Mhm. Ist es da so? Und dass man, das muss man alles so ein bisschen im Kopf mit haben, berücksichtigen. Sind wir dabei einem Punkt, Pilot, Entscheidung. Pilot, Entscheidung. Und diese Entscheidung übrigens trifft auch nur der Kapitän am Boden. Jeweils bei meiner Airline, es gibt bestimmt andere Gesellschaften, da wird das vielleicht anders gehandelt, aber ich glaube, Standard mittlerweile ist es so, dass der Kapitän, weil er die größere Erfahrung hat auch, dass er sagt, nehmen wir mal an, ich fange den Start an und es kommt eine Warnung an, die kann sogar relativ kritisch sein. Nehmen wir mal an, Stromausfall, ein Generator geht kaputt. Ja. Ne? Dort fallen diverse Systeme aus. Möglicherweise habe ich auch einen Teil meiner Instrumente, verliere ich irgendwas. Aber ich kann immer noch fliegen damit. Mhm. Und es ist halt ein Flugzeug und kein Start- oder Startabbruchzeug, sagen wir mal so. Ne? Dass ich sage, Flucht nach vorne. Selbst wenn ich sage, in dem Moment laufen im Kopf viele Prozesse ab, Mensch, mit dem Fehler, wenn ich den nicht wegkriege, werde ich den Flug nicht weitermachen können. Mhm. Ich werde nicht zu meinem Zielort kommen können. Aber ich werde in die Luft kommen können, ich werde fliegen können. Stabilisieren, ich werde das Problem in der Luft, das ist ein Flugzeug, in der Luft, das ist toll aufgehoben, werde ich fliegen können, ich werde auch möglicherweise leichter werden können, indem ich halt, wenn ich fliege, fliege ich halt lange, verbrauche Sprit, werde dadurch leichter. Oder lass Sprit ab, wenn das Flugzeug das kann. Wenn das Flugzeug das kann, die 737 kann es nicht. Mhm, okay. Ja, und kann dann sagen, weißt du was, am Ende werde ich da sein, wo ich angefangen habe. Ich werde zum Zielflughafen zurückkommen und werde. Zum Startflughafen. Zum Startflughafen zurückkommen, werde dort landen dann, aber ich werde es nicht auf dem letzten Drittel der Bahn machen müssen, sondern ich werde am Anfang der Bahn ausbrechen, habe die ganze Bahn vor mir, werde langsamer sein, weil leichter. Ich habe in der Regel eine langsame Anfluggeschwindigkeit als eine Startgeschwindigkeit und und ich werde leichter sein. Ja. Also deswegen, the reasons for abort a takeoff diminish with increasing speed, so heißt es im Englischen. Wirklich nur noch die drei großen Punkte. Und klar, wenn ich aber ein selbst die Berechnung ist so, deswegen wird bei uns diese drei Knoten vor der V1-Geschwindigkeit, vor dieser Entscheidungsgeschwindigkeit, steht bei uns schon die Hebel auf Go-Gedanken. Dann heißt es auch Go, wir starten, Go, jetzt heißt es, wir fliegen nur noch und dann Rotate wird die nächste Geschwindigkeit. Da kann ein großer Unterschied sein zwischen der Geschwindigkeit, wo ich sage Go, also wo ich jetzt nur noch auf Flug einstelle, wo ich nicht mehr abbreche, auch nicht mal kann einfach. Ich kann es einfach nicht mehr. Weil wenn ich es mache, werde ich hinten in der Wiese landen. Ja? Wenn dir jetzt aber, ich meine, das ist wahrscheinlich in der Historie der Fliegerei noch nie passiert, wenn dir jetzt beide Triebwerke ausfallen würden, dann bleibt dir nichts anderes übrig. Aber dann hast du auch keine Optionen mehr. Hast auch keine Optionen. Dann brauchst du nicht mehr über Checklist und sonst was nachdenken. Dann ist einfach Pech gehabt. Ja, genau. Wobei die Wahrscheinlichkeit, dass das passiert, die ist, also ist eigentlich nicht vorstellbar. Das ist mir auch nichts bekannt, dass es jemals passiert wäre. Beim Start eher nicht. Bei der Landung ist natürlich, es gab Fälle, wo die Kollegen... Ja, wenn der Sprit ausgeht. Oder was weiß ich. Aber alles da, oder auch selbst durch zwei intensive Vögelschwärme reingeflogen sind. Ja, stimmt, und es gab auch... Fälle bei uns, wo auch beim Start beide Triebwerke durch Vogelschlag beeinträchtigt worden sind und wirklich nicht mehr gut funktioniert haben. Aber sie haben noch funktioniert. Ja. Und sie sind dann in einer schnellen, kurzen Platzrunde wieder gelandet. Mhm. Bird Strike ist das Ding, was beide Triebwerke wissen könnte. Das ist auch in der Regel der Fall, den Triebwerk kaputt macht beim Start. Es ist weniger, dass es von sich aus kaputt geht, dass er irgendwas abrutscht oder das Triebwerk alleine kaputt geht. Das größte Risiko ist Bird Strike. Das sind Triebwerke. Die sind in der Lage, unheimlich viele Vögel zu verkraften. Ne? Aber es kann halt sein, dass bei vollem Schub, dass das Triebwerk dann nicht mehr rund läuft oder der Schub reduziert wird und sehr viel krachen, sehr viel Lärm macht. Und, vibriert. Ja. Okay, also um es nochmal zusammenzufassen, wir geben Gas, wir rollen an. Ja. Wir sind noch nicht bei V1, wir sind kurz vorher das Triebwerk. Ein Triebwerk tut einen Schlag, geht aus. Ja. Also erkennbar ein Problem. Ja, das ist ja erstmal der. Dann, wenn wir vor V1 sind, vollbremsen. Vollbremsen, Kommando gibt es richtig dafür, Stop. Ja. Dann heißt es, von der Zulassung her wird er dann, wie gesagt, berechnet, schaffe ich es, den Bahn auf der Bahn stehen zu kommen. Da wird dann angenommen, dass ich 2 Sekunden Entscheidungszeit habe, die Gashebel auf Leerlauf zu ziehen. Dann nehme ich manuell die würde automatisch rausfahren, aber ich beschleunige das, indem ich manuell unsere Speedbrake, also die Störklappe hier auf dem Spoiler, dass ich die maximal ausfahre, dass ich maximal Schubumkehr gebe. Es ist nicht mit einberechnet, aber ich mache es auf jeden Fall. Nicht, schadet nicht. Ne? Selbst wenn das Triebwerk brennt, ich benutze es. Ne? Auch ein brennendes Triebwerk kann Schub liefern, darf man ja nicht vergessen. Mhm. Und in dem Moment, egal wer geflogen ist, ob der Gruppe oder der CM2 den Flug ausgeführt hat, in dem Moment, wo ich sage Stop, ist der Kapitän auf jederjenige, der Pilot Flying ist, sozusagen, oder am Boden. Das heißt, haben wir wieder die Rollenverteilung wiederhergestellt. Wir brechen den Start ab. So, im Simulator trainieren wir diesen einen fest definierten Fall. Den müssen wir auch trainieren, von der Vorgabe von der Behörde aus. Wie gehe ich jetzt mit diesem Problem um? Das heißt, die eigentliche Aktion wird trainiert, dieses Griffeklopfen, wie wir das nennen. Ja. Also wirklich Stopp, nach hinten, Speedbrake, rausziehen, Schubumkehr, maximale Bremsen. Normalerweise tut das unsere automatische Bremse. Die ist schon so eingestellt, dass wenn ich den Gashebel auf Idle ziehe, ab einer bestimmten Geschwindigkeit, dann greift die mit maximalem Bremsdruck rein. Der CM2, der wird zum Pilot Monitoring, der guckt, ob alle Aktionen ausgeführt ist. Das heißt, er ruft dann aus, wenn ich vergessen haben sollte, die Speedbrake, die Spoiler auszufahren. Der ruft aus, wenn die Autobrake nicht gegriffen hat und sowas. Weil es kann sein, dass der Kapitän momentan echt beschäftigt ist, den Flieger gerade auf der Bahn zu halten. Ja, weil er einen Drehtag noch gerade in die falsche Richtung oder in eine Richtung geschoben hat. Es kann ja auch sein, dass die Landebahn so ein bisschen glitschig ist. Wir fliegen ja auch im Winter teilweise. Ne? Ja, Komfort. Haben wir auch alles beeinberechnet dann in den Leistungsdaten. Ja. Und dass wir da bleiben, wo er ist. Also der Kapitän konzentriert sich auf das Fliegen, der Co-Pilot macht die Ausrufe, ist alles gemacht. Jetzt stehen wir, setzen wir die Parkbremse, gucken wir uns erstmal an, gucken an, was ist ja rund nochmal, warum haben wir abgebrochen und steigen jetzt wieder in die sogenannten Memory Actions, Memory Items ein, mit dem wir den Fehler, weshalb wir abgebrochen haben, bekämpfen. Also das ist jetzt ein Extrembeispiel. Also jetzt nehmen wir mal die Engine, Triebwerk löschen. Käme jetzt wieder das Engine Fire. Ja. Also das heißt, Engine Fire Number One, Start Procedure. Und dann geht's wieder, wie ich gerade sagte, Autothrottle off, Thrust Lever Number Two, Confirm Close, Number Two, Confirmed. Ja. Dann wird er runtergezogen. Und dann wird das, bis zum ersten Step wird der Flieger, wird das Triebwerk abgeschaltet und auch die erste Feuerlöschflasche abgeschossen auf das Triebwerk. So. Jetzt müssen wir davon ausgehen, aber, und da bereiten wir den Flieger darauf vor, dass wir möglicherweise evakuieren müssen, weil das Feuer nicht unter Kontrolle zu bekommen ist. Das heißt, wir steigen parallel ein in das Fahren Evacuation. Auch da sind Memory Items auszuführen. Das ist, wenn es wirklich konkret haben möchtest, wir müssen die Stromversorgung auf definitive Batterie umstellen, wir fahren die Landeklappen auf maximale Stellung aus. Damit man hinten runterrutschen kann, oder? Genau, weil die 737 hat Notausgänge über den Tragflächen, ohne Rutschen oder irgendwas. Da geht man davon aus, dass die Passagiere diese Türen öffnen. Bei manchen Gesellschaften wird sie dann auf den Sitz gelegt, diese Tür, die herausgenommen ist, sind so Plug-in-Türen. Ne? Bei manchen gehen sie, bei den 400er und höher, fahren sie nach oben aus. Also bei uns wird das dann angenommen, du kannst sie auch auf die Tragfläche schmeißen, das ist egal, Hauptsache weg das Ding. Ja. Und dass man dann durch dieses enge Loch dann aussteigt und über hinten über die Landeklappen runterrutscht. So ist das. Also man startet in dieses, die Memory-Items ein für Evacuation. Dazu gehört auch, dass man die Kabine jetzt vorbereitet und sagt, hier, Attention. Also eine Ansage macht. An die Attention Crew on Station. Ja. Also das bedeutet für die Kabinenmitglieder, die haben das auch mehrfach trainiert, dass sie jetzt auch in gewissen Positionen und Haltungen eingehen sozusagen, dass sie sich auf ihren Sitzen lösen, abschnallen, den Passagierraum beobachten, dass sie die Türen gucken, sind die Türen nochmal richtig alles eingehängt, ist hier alles in Ordnung, sind die Rutschen scharf, sagen wir mal so. Ne? Wie sieht es draußen auf, dass sie mal die Lage praktisch überblicken. Ne? So, und dass ich von unserer Cockpit-Seite aus, das kann lange dauern, also für die unerträglich lange für die Kabine, in Sekunden nur 60, sagen wir mal so. Ne? Aber das ist für den anderen, die da hinten sitzen und warten, was ist denn hier eigentlich? Ja. Ne? Kann das unerträglich lang sein. Wir nachdem wir die Memory-Items wieder ausgeführt haben, greifen wir danach wieder zur Checkliste, zur Papier-Checkliste und fangen in dieser Evacuation-Checkliste wieder an und gucken, haben wir jetzt alles richtig gemacht. Zwischendurch gucken wir, ist die zweite, ist das Feuer immer noch an? Haben wir die zweite Flasche abgeschossen auf das Triebwerk? Ist die zweite Löschflasche, hat die Wirkung gezeigt oder nicht? Und in dieser Evacuation-Liste wird dann Punkt für durchgearbeitet. Habe ich die Schalter richtig umgelegt? Sind die Landeklappen ausgefahren? Habe ich das und das gemacht? Habe ich ETC informed? Wird auch gefragt. Ist hier jemand schon da vom Boden zufällig? Kann ja sein, dass die Feuerwehr denn doch, die kann ja innerhalb von 2 Minuten da sein. Das kann ja passieren. Ne? Ist sie schon da? Ja, ist ja Vorschrift auch, dass sie das. Ist sie schon da? Und ganz zum Schluss kommt halt dieser Punkt, Evacuation required or not required. So, und das ist auch der Grund, wo man jetzt nochmal die Inhalte soll und sagen, will man das? Will man die Gäste rausschmeißen? Also, Entschuldigung, dass ich das sage, also die Gäste, will man eine Evakuierung einleiten, ja oder nein? Und der Grund, warum man das nicht will, möglicherweise ist, dass bei einer Evakuierung auch Dinge passieren können. Leute können sich den Fuß brechen, wenn sie da vom Flieger fallen. Ja. Also das ist auch ein Risiko. Das ist ein Risiko. 7x7 ist jetzt klein, ist nicht so hoch. Ja. Also das Risiko einer Verletzung bei der Evakuierung ist jetzt nicht so riesig. Ja. Und aber das ist bei größeren Flugzeugen definitiv ein Aspekt, dass man sagt, da werden mehrere nicht nur leicht, sondern möglicherweise auch schwer Verletzte dabei rauskommen. Ja. Ne? Stellt man sich so vor oder zeigen die Studien dann. Ne? Ja. Es wird zwar vorher alles denn mit Leuten, wissen wir auch irgendwie vorher in der Zulassung getestet, irgendwie so, aber da ist überall Matten ausgelegt und so, man will ja die Luft. Aber auch in den echten Verhältnissen sieht das dann schon so ein bisschen anders aus. Ja. Ne? Ja. Trotzdem muss man sich bewusst sein, dass das Verfahren ist ein festgelegtes Verfahren, was natürlich die maximale Sicherheit liefert. Ja. Und die Verfahren sind auch eindeutig, dass wenn mir jetzt in den nächsten 2-3 Minuten keiner sagen kann, dass diese Feuerwarnung, wenn sie noch an ist zum Beispiel, dass sie auch wirklich aus ist. Ja. To be confirmed, to be positive and definitely extinguished. Ja. Wenn mir das keiner sagen kann und das Licht ist, meine Feuerwarnung sagt immer noch, da ist ein Feuer an, dann werde ich evakuieren. Ja. Werde ich diesen Prozess irgendwie einleiten. Ja. Gibt es Kommando, Passenger Evacuation dann für die Kabine und dann fangen an, die mit ihren Ansagen. Alles liegen lassen, Gurte raus, Gurte lösen, raus. Leave everything behind. Also gibt es auch so trainieren, was die alles machen. Ne? Das heißt, wenn die Feuerwehr aber schon da ist und schon mit ihrer Löschkanone auf das Triebwerk draufhält, dann wirst du sagen, okay, das passt jetzt wahrscheinlich, dann müssen wir vermutlich nicht evakuieren. Diese Aussage mag ich so nicht stellen. Das müssen wir echt gucken, wie das läuft. Natürlich habe ich da so meine Vorstellung im Kopf, aber ob es am Ende dann so abläuft, das sind Sachen, die sind ja wirklich selten. Ja, wir können auch nur die Verfahren trainieren. Ja. Die konkrete Entscheidung kannst du nicht trainieren. Die konkrete Entscheidung kannst du nicht trainieren. Ja. Und man kann natürlich von der Erfahrung der Kollegen so ein bisschen lernen. Da kommen wir bestimmt auch noch darum, wie das ist, mit Erfahrung, Berichte austauschen und sowas. Und dass man da so ein bisschen da Erfahrung drüber geht. Weil das sind Sachen, die passieren selten. Ja. Luftfahrt ist sehr sicher, auch wenn wir gerade über Abnormals reden. Ja, genau. Das ist genau der Punkt. Ich denke, dass man genau durch dieses Reden erkennt, dass es sicher ist. Was kann denn beim Start, wir haben gerade gesagt, es gibt einen Birdstrike, triebwerkmäßig. Das Triebwerk kann... Also der Sprit kann eigentlich nicht ausgehen, also jedenfalls ist das eher unwahrscheinlich. Das Triebwerk kann sonst irgendwie Feuer fangen wegen Überlastung oder was weiß ich was. Es hat ja auch beim Start die größte Leistung, Leistungsabgabe. Es kann sich verschlucken, also so ein Triebwerkstall. Meistens aber auch durch Birdstrike dann verursacht, also durch Vogelschlag. Ne? Sind das so die Dinge und sind die in irgendeiner Form unterschiedlich von der sofortigen Reaktion her? Oder ist da eigentlich egal, was passiert, wenn das Triebwerk keinen Schub mehr bringt und wir sind vor V1, dann bremsen wir halt und danach fliegen wir? Nochmal zur Feuerwarnung zu kommen. Ich habe gesagt, ein brennendes Triebwerk liefert auf Schub. Ja. Also es kann möglicherweise sinnvoll sein zu sagen, wir sind jetzt noch vor der V1, es ist nass, es ist glitschig draußen oder sogar das Wetter ist Schnee und die Bahn ist jetzt nicht so optimal. Das haben wir zwar berechnet, aber stimmt die Berechnung auch mit der Realität, sage ich mal so. Ja. Ne? Richtig sich die Natur an meine Berechnung. und wenn ich jetzt sage, ich bin jetzt noch 10 Knoten vor dieser Entscheidungsgeschwindigkeit und es kommt eine Firewarning an, aber ich merke, der Flieger zieht nicht zur einen Seite hin, ich merke, es wird nicht langsamer oder ich merke zumindest, dass das Triebwerk noch einigermaßen Schub liefert, dass ich dann, obwohl diese Firewarning angeht, obwohl es eins dieser harten Kriterien sind, wo ich sage, ich kann immer noch auch damit verantworten, einen Startabbruch bei hohen Geschwindigkeiten vor der Entscheidungsgeschwindigkeit, kann ich sagen, continue. Ja. Wir fliegen jetzt weiter. Das Triebwerk liefert Schub, es wird mich in die Luft bringen und ist ein Flugzeug, kein Startabbruchzeug und da bin ich besser aufgehoben. Ja. Das ist so die Feinheiten, die ich nochmal unter... Ja, ja, ja. Ne? Ja, ja, ja. Und Triebwerke werden üblicherweise mit den zwei Bottles gelöscht. Also man kann irgendwie schon davon ausgehen, dass man dann in aller Regel das Feuer auch auskriegt. Ja, ja. Okay. Also weil davon gehen wir aus. Ne? Genau. Weil andere werden, der brennt weiter und werde ich sowieso zurückkehren zum Flugplatz. Gibt's diese Fernsehserie Ice Pilots, wo sie dann mit DC-3s irgendwo in Nordkanada rumfliegen. Ja. Und ich glaube, weiß nicht, ob es bei der DC-3 oder bei der C-47 war, da ist es wohl so, dass ein Triebwerksbrand extrem gefährlich ist, weil wenn das Triebwerk weiterbrennt, das ganz schnell in den Tank reinbrennt und dann da halt, ne? Und da ist halt, Triebwerksbrand ist einfach, da wird nicht rumgemacht. Und da würde man wahrscheinlich sagen, in so einem Fall würde man nicht starten, weil Triebwerksbrand einfach so gefährlich ist, dass man dann im Zweifelsfall lieber abbricht und hinten die Bahn rausrollt. Genau. Aber ihr geht davon aus, dass in aller Regel diese zwei Bottles halt das Ding irgendwie gelöscht kriegen und dass das dann außer dem nicht mehr vorhandenen Schub kein weiteres dramatisches Problem ist. Ja, zumal auch bei uns, bei den meisten Jets sind die Triebwerke außerhalb der Tragflächen durchgebracht. Das heißt, wir haben keine Firewall dahinter, die durchbrennen kann oder irgendwas in der Art. Also bei der DC-3 sind sie auf die drauf. Sind die am Flügel direkt dran geflanscht und hier sitzen sie halt unterhalb. Ja. Selbst wenn das Triebwerk brennt, dann gehen die Flammen hinten ins Leere raus und das ist jetzt nicht so in dem Sinne dramatisch. Da müsste, wie gesagt, es müsste viel schief gehen, damit das Triebwerk irgendwie weiter brennt. Da müssten zwei Abnabelungsmechanismen, zwei Fuel Valves müssen praktisch versagen, damit das Triebwerk weiterbrennt. Das muss ja irgendwo noch Nahrung herkriegen. Das Triebwerk ohne Sprit kann ja nicht brennen. Nee, Eisen brennt schlecht, ne? Also eben, Titan oder so drin ist. Ne? Das brennt schlecht. Also da muss schon irgendwas sein, was das Feuer am Leben hält. Ja. Klar, durch irgendeinen Severe Damage, wo das Triebwerk praktisch sich halb zerlegt hat und dann einige Sachen kaputt geschossen hat an dem Pylon, wo es dranhängt und so. Kann natürlich sein, dass alles vorstellbar und es sind auch schon Triebwerke weggefallen. Ja, es sind weggefallen, genau. Ja. Loss of Engines, gibt's auch eine Liste. Genau, das ist jetzt krass. Die Checkliste heißt Engine Fire, Severe Damage or Separation. Yeah, yeah. Und Separation ist gemeint, dass das Triebwerk abgefallen ist. Ja. Yeah. Ja. Ist es ein Problem, das zu diagnostizieren? Also auch wieder blöde Analogie aus dem Segelfliegen. Ein Seilriss beim Windenstart, wenn es wirklich reißt, ist problemlos zu erkennen. Es tut einen Schlag. Mhm. Es gibt schlagartig keine Leistung mehr. Und wenn du dann nicht irgendwie völlig bekloppt bist, wirst du auch sofort nachdrücken und eben den Pfleger in einen stabilen Zustand bringen. Mhm. Es ist viel gefährlicher, wenn die Winde irgendwie nicht wirklich Leistung bringt und dann die Geschwindigkeit ein bisschen langsamer wird und du weißt nicht, ist jetzt ein Ausfall, soll ich ausklinken, soll ich nicht ausklinken, kommt da wieder was? Also will sagen, inwiefern man sowas erkennt. Genau, inwiefern ist es überhaupt ein Problem zu erkennen, was Sache ist? Wenn dein Triebwerk, man merkt relativ schnell, wenn dein Triebwerk nicht die gleiche Leistung bringt wie das andere. Wegen Asymmetrie. Der Flieger zieht zu einer Seite hin, der hat ein Gear-Moment und das fällt man, also nie, wie du schon sagst, jedem gebildeten Piloten müsste das sofort auffallen. Ja. Und ich glaube, wir hatten das auch mal so vorsichtig erwähnt, der Pilot muss auch reagieren. Wenn ein Triebwerk ausgefallen ist, ob er den Autopilot anhat oder nicht, wenn das Triebwerk nach dem Start ausfällt, wenn der Pilot nichts macht, sondern einfach nur da sitzt, ist der Flieger nicht mehr fliegbar. Also ich übertreibe jetzt mal ein bisschen und sage, nach 20 Sekunden ist der Flug verloren. Ne? Also der Pilot muss reagieren. Also weil der Flieger einfach nicht mehr steuerbar ist. Genau. Ja. Nicht mehr steuerbar ist. Ja. Der geht in eine starke Querlage und da hilft auch der Autopilot nicht, der kann es auch nicht. Ja. Also die Piloten sind dafür da. Nein, kann er nicht, kann er nicht rausregeln. Ja. Ja. Auch da nicht, weil die 737 keinen dreiachsigen Autopiloten hat. Heißt, welche Achse hat er nicht? Ruder, also das die Finne. Ah, Seitenruder. Okay. Seitenruder hat er nicht. Mhm. Okay. Ich weiß nicht, mein Design, Grundlegungsdesign war 62 oder, oder irgendwie so. Ne? Und, und in der Luft beim Streckenfliegen setzt man Seitenruder sowieso nicht ein. Da fliegst du ja eh nur mit Querruder und mit Höhenruder. Ja, genau. So vorne, also der hat einen Yaw-Dämpfer, also einen Gierungsdämpfer, der Schwingungen, die bei so Fallflügern auftreten, hohen Geschwindigkeiten irgendwie ausdämpft. Aber er hat keinen dreiachsigen Autopilot. Das geht nicht. Also nochmal zurückgestellt, was beim Starterbruch Gründe bzw. Triebwerksausfälle geht. Wir haben zwei verschiedene Verfahren. Das eine ist Severe Damage oder Engine Fire oder Separation, Triebwerk ist abgefallen. Das andere ist einfach nur ein Engine Failure, also das Triebwerk ist einfach ausgegangen. Kann sein, durch Vibrationen oder auch Vogelschlag ist ja auch denkbar irgendwie, dass die Spritleitung abgerissen ist. Ja. So, der Triebwerk kriegt keinen Sprit mehr. Oder die Fuelpumpe hat versagt, irgendwas in der Art, die auch zweimal vorhanden ist, um wieder redundant zu sprechen. Aber irgendwas hat er versagt, das Triebwerk geht einfach aus. Ja. So, dann habe ich keinen Schub mehr. Auch das mit allen Effekten, die da auftreten, muss auch da, kann ich sagen, bis auf V1, ich breche ab. Aber das bedeutet rein fliegerisch, keine Bedrohung in dem Sinne. Ja. Ein Feuer kann ja doch eine Bedrohung sein für die Struktur des Flugzeuges. Ein Severe Damage ist kritisiert noch, dass das Triebwerk in irgendeiner Art weiterläuft, dass es Stall zum Beispiel hat oder ein Surge. Das sind beides Begriffe aus der Triebwerkstechnik, die sagen, wenn die Strömung innerhalb des Triebwerks abreißt, das Triebwerk man wegen pumpt, weil es keine kontinuierliche Flamme hinten, also kein aufbauen kann, oder weil das Verhältnis zwischen dem Fan, der die Luft in den Kompressor, also komprimiert, und der Turbine gestört ist, sodass die Verbrennung, die in den Triebwerk stattfindet, auch teilweise nach vorne wieder austritt. Da kommt die Flamme vorne aus dem Triebwerk raus. Auch nicht schön. Nee. Nee. Der Blick für die Gäste stellt mir sehr interessant vor. Das ist dann auch so ein Stall und so ein Surge. Ja. Ne? Das kann starke Vibrationen haben. Das kann ein unheimliches Hin- und Hergieren des Flugzeuges verursachen, ständiges Wackeln. So, das Flugzeug selber kann es technisch ab. Hm. Man hört es auch. Als ich damals mit dem Simulator war, das hat richtig so boom, boom, boom gemacht. Das genau. Ist also richtig. Ja, genau. So versucht der Simulator das so. Und das muss wirklich, das muss wirklich beeindruckend sein. Also Kollegen, die das beschreiben, sagen, das ist wie eine Bombe, die explodiert. Ja. Das ist da, ich weiß nicht, keine Ahnung, 3 Liter, nicht so viel ist es nicht, aber so eine schöne Tasse Sprit wird schön vaporisiert und geht in einer Verpuffung hoch. So muss man sich vorstellen. Das ist laut. Und das hört man auch in der Kabine. Das kriegt man mit. Ne? Und auch wenn das Flugzeug, auch bei Langstrecken gibt es hier Fälle, wo die Gäste ganz so, oh Gott, was passiert denn jetzt? Gibt es auch Videos von übrigens, ne? Kann man alles googeln. Ne? Und und dann rein fliegerisch ist das handelbar. Ja. Der Flieger kann das ab, der kann große Vibrationen, also bevor, das ist so designt, bevor der die Vibration des Triebwerks die Struktur des Flugzeugs zerstören kann, fällt es eher ab. Und trennt sich dann selber von der Maschine. Ja. Hat aber den Effekt, dass man natürlich vorne im Cockpit möglicherweise gar nichts mehr richtig ablesen kann. Mhm. Durch die Vibration, kannst deinen Horizont noch erkennen. Ja. Ne? Du weißt, wie hoch und wie niedrig die Nase jetzt ist und wo sie hin muss. Aber Zahlen ablesen. Zahlen ablesen, das wird alles irgendwie so schwierig. Und deswegen kann man sich entschließen, zu sagen, also das behandeln wir jetzt als Severe Damage, diese Airframe Vibration, die als Kriterium mit dazu muss. Und dann schalte ich dieses Triebwerk genauso ab, wie als wenn ich eine Feuerwarnung hätte. Lösche allerdings das Triebwerk nicht, weil es brennt ja nicht. Ja. Oder wenn ich sage, das Triebwerk ist einfach nur ausgegangen, dann kann ich sagen, weißt du was, wir fliegen damit ganz normal weiter. Wir machen das ohne Memory Items Actions, also ohne Sachen aus dem Kopf, weil da kann ja was schief gehen, sondern wir fliegen erstmal hoch auf eine sichere Höhe. Wir haben über das Verfahren selber ja gar nicht gesprochen, wie das ist, wie man fliegerisch das handelt, wenn ein Triebwerk ausgefallen ist. Ja, Seitenruder in die andere Richtung. Ja, aber auch, dass man so. Das Flugzeug steigt nicht mehr so gut. Ja, Nase runter. Wir müssen eine sichere Höhe einnehmen, wir müssen einen sicheren Flugweg einnehmen. Das ist in der Regel, machen wir simplified, wir fliegen geradeaus, nehmen die Nase runter, beschleunigen, fahren die Landeklappen ein, steigen dann auf eine sichere Höhe. Manchmal muss man allerdings auch ein spezielles Verfahren abfliegen, weil man kann nicht geradeaus fliegen, weil in 10 Kilometer Entfernung sind Berge. Ja. Und die würde man einmotorisch nicht überfliegen können. Mhm. Also muss man vorher abdrehen, ne? Ja. In eine sichere Richtung fliegen. Ne? Wie war das damals in Stuttgart mit der Weidacher Höhe? Da hatte ja Stuttgart so einen roten Punkt von den Piloten, weil eben beim Triebwerk, beim Triebwerksausfall bei Start mit einem Triebwerk hätte es irgendwie nur ganz knapp oder gar nicht über die Bergkette gereicht. Da war doch irgendwas. Bevor also die Weidacher Höhe ist ein Hindernis. Ja. Das muss man überfliegen können, einmotorisch. Und die Bahn 25 in Stuttgart kann sein, bei heißem, schweren Wetter mit Gegenwind kann das heißen, dass ich nicht schaffe, von der Startbahn 25 zu starten mit einem Motor. Wir müssen das berechnen mit einem Motor, sondern dass ich trotzdem auf der 07 in die andere Richtung fliege, obwohl ich Rückenwind habe, kann ich da noch rausgehen. Okay. Aber man wird immer rüberkommen. Dafür ist es berechnet. Ja. Aber die Freigaben, die dafür gegeben sind, sind nicht hoch. Also es kann auch sein, dass ich da wirklich mit dem Abschluss, dass ich am Ende gerade mal 50 Meter über diese rüberfliege. So, ne? Das ist so rein rechnerisch. Es ist meistens mit ganz vielen Abschlägen und Sicherheitspuffer berechnet, aber das ist so die unterste Schwelle. Also in der Regel im Simulator, wenn wir das fliegen, ähnliche Verhältnisse, fliegt man dann in der Regel in 200 Meter Höhe, über die weitere Höhe dann rüber. Ne? Sagt ihr schon 200 Meter. 200, ja. Okay. Ja, das schafft man schon. Das schafft man schon. Aber rein von der Berechnung her kann das deutlich niedriger sein. Mhm. So. Und in Stuttgart geht es dann, ich glaube, 10 Kilometer geradeaus und dann Richtung Tango dann oder irgendwas, VOA fliegt man dann hin und dann. Ja. Also so würde man das beim Triebwerksausfall, dass wir nicht als Severe Damage, als schweren Schaden Anstufung, würde man rein fliegerisch sagen, weißt du was? ich sage, der Kapitän sagt, der Engine Fair, wir behandeln das weiter, wir fliegen erstmal ruhig weiter. Ja. Dann könnt ihr dann schon die APU anschalten, weil man weiß, man hat keinen Generator mehr. Ne? Man sagt natürlich der Flugsicherung Bescheid, man klärt Luftnotlage, weil das ist eine Luftnotlage. Ja. Ne? Und man kann ja nicht so fliegen, wie man will, sondern man muss erstmal fliegen, dass man das Verfahren erfüllen kann. Und dann, wenn man sagt, so jetzt haben wir die Landeklappen eingefahren, wir sind in einer sicheren Höhe, dann nimmt man die Papiercheckliste und schaltet das Triebwerk nach Papiercheckliste ab, ganz ruhig. Und versucht es vielleicht dafür dran zu lassen dann? Ja, natürlich. Man hat nur noch eins jetzt, ne? Dass man denkt, man könnte das wieder anlassen. Aber die Gründe sollten echt dafür bekannt sein. Und wenn ein Triebwerk mir nach dem Start einfach so ausgeht, ich glaube nicht, dass ich das dann anlassen würde. Und okay, besprechen wir nachher, was ist beim Reiseflug passiert. Ja, beim Reiseflug ist was anderes. Genau, da können wir darüber nachdenken. Können wir nachher drüber. Okay. Ja, okay. Okay, wenn beide Triebwerke ausfallen beim Start durch einen Bird-Strike, haben wir gerade schon gesagt, dann sind die Optionen etwas eingeschränkt. Ja. Da bleibt dann nur noch Startabbruch. Startabbruch, genau. Und hoffen, dass es reicht. Ja, wie gesagt, aber das klar. Ich kenne Fälle, aber selbst die Fälle, die sind gelandet dann am Ende. Ne? Ja. Also dass beide Triebwerke versagen, gibt es garantiert, ja. Natürlich, klar, ja. Gibt's alles. Was passiert, wenn zum Beispiel einseitig die Schubumkehr ausfährt? Ich erinnere mich, das haben wir im Simulator damals, als ich da mit dabei war, nicht bei dir, sondern war halt mal im Simulator. Ja. Da haben wir das eben geübt. Und da ist es ja sozusagen so, dass das Triebwerk nicht nur keinen Schub bringt, sondern es arbeitet auch noch gegen dich sozusagen. Ja, rein technisch ist es so, dass man sagt, dass der 707 kann das nicht auftreten. Also die haben so eine Absicherung, dass es nicht geht. Es gibt Verfahren, Reverse Unlock. Aber dass ich das als Training-Aspekt mit reingeben kann, ist nicht. Meistens ist es so, das bedeutet, dass das Triebwerk, das ein Teil des Reverses ist zurückgefahren, aber nicht aufgefahren. Nicht aufgefächert. Genau, genau. Okay. Also funktioniert bei dem Triebwerk anders. Es gibt unterschiedliche Designs, wie das bewerkstelligt ist. Ja. Ne? Okay. Und bei manchen Triebwerken, CFM-Triebwerken, bei den älteren ist es auch so, da wird das pneumatisch werden die Reverser Doors, wie wir das nennen, auch gefahren. Ja. Und da überkommt der Vorwärtsschub des Triebwerks überkommt einfach diesen pneumatischen Druck, den das Triebwerk selber liefern kann. Also bei Vollgas ist die Pneumatik quasi nicht stark genug. Nicht muss er schon in Leerlauf gehen, genau. Dann kann erst die Schubumkehr überhaupt aufgehen. Also gibt es so unterschiedliche Sicherungstechniken. Aber auch das ist vorgekommen und auch das gab leider auch schon Abstürze. Aber da sagt man im Prinzip dann konstruktiv ist es unmöglich oder die Wahrscheinlichkeit 0,00000 irgendwas. Und deshalb wird es auch nicht geübt, weil es im Prinzip aufgrund einer Risikoanalyse nicht vorkommen kann oder die Wahrscheinlichkeit so gering ist, dass man dann eben sagt, naja gut, üben wir nicht als Teil der Routine. Also im Simulator kann ich diesen Fehler eingeben, aber er hat in dem Sinne nicht diese dramatischen aerodynamischen oder schubtechnischen Konsequenzen, weil es rein technisch nicht auftreten kann. Also ich war damals im Simulator mit einer 5.7 und da haben sie es geübt, was bedeutet, dass es wahrscheinlich auftreten kann und da, das hat mich wirklich beeindruckt, weil ich meine, starten mit einem Triebwerk, das ging gut. Ja. Also man muss halt gucken, Nase runter, weniger Steigwinkel, irgendwie im Seitenruder kompensiert, dass man gerade ausfliegt. Aber das ging eigentlich und das haben die Jungs auch alle, sagen wir mal, relativ problemlos hingekriegt. Ja. Hat mir keinen extrem dramatischen Eindruck gemacht. Mit Reverser war es aber so, dass man, also da war man wirklich am Limit in der Hinsicht, dass wenn man da nicht früh genug die Nase runtergenommen hat und auch immer geguckt hat, dass, also wir sehen, wie gesagt, der Faden in der Mitte ist, also quasi kompensiert und genau geradeaus, dass das Flugzeug dann langsamer geworden ist und es auch nicht mehr geschafft hat, quasi das langsamer werden zu kompensieren. Ja. Und die sind dann da wirklich in, weiß ich nicht, 10, 15 Meter irgendwo am Düsseldorfer Fußballstadion vorbeigeflogen und dann haben wir irgendwann die Simulation abgebrochen, weil da wäre halt nichts mehr gegangen. Ne? Ja. Also das war schon ganz beeindruckend. Das wird dieser Fall wird auch nicht berechnet in den Leistungsdaten, glaube ich, dann bei solchen Fliegern. Das ist da war es halt so, dass wenn man perfekt fliegt, also wirklich so im Sinne von handwerklichem Fliegen, wenn man das perfekt hinkriegt, also genau die Nase auf den, weiß ich nicht, waren es 3 Grad, keine Ahnung, und den Faden genau in der Mitte, dann macht das Flugzeug Höhe. Und dann hat man auch die Zeit, den Reverser dann abzuschalten, das Triebwerk stillzulegen oder was auch immer da dann passiert ist. Genau. Aber da war es halt wirklich wichtig, dass man als Pilot wirklich sein Handwerk versteht. Ja, das hat mich echt beeindruckt. Ja. Wie gesagt, und das sind aber so Trainingsaspekte, die machen wir einfach auch um Demonstrationen und auch um das zu zeigen. Genau, das war auch genau der Punkt. Ja. Ne? So dachte man, Leute, da kommt es dann echt drauf an. Genau. Ja. da ist, Geschwindigkeit ist auch da die halbe Leben. Je langsamer ich bin, desto mehr Ruderflächen muss ich aussteuern, um dieses Giermoment auszugleichen. Ja. Je mehr Ruderflächen ich ausgesteuert habe, Seitenruder konkret, desto mehr Widerstand habe ich. Jeden Knoten, den ich mehr an Geschwindigkeit gewinne, sowas gibt es bei der 737 auch, natürlich solche Situationen. Jeden Knoten, den ich schneller bin, desto mehr Steigleistung kriege ich raus, weil ich einfach weniger Widerstand induziert erzeuge durch die Ruder. Wie sieht es denn aus, ein Reifenplatzer beim Start? Kriegt man das mit wahrscheinlich? Ja, krieg ich mal mit. Generell, Reifenplatzer gilt auch ein bisschen das, was ich vorhin am Anfang gesagt habe. Auch da ist es, was immer mit den Reifen oder mit dem Fahrwerk passiert, lieber starten. Ein Reifenplatzer, die 737 generell ist so gebaut, ein Reifen kann ich verlieren pro Fahrwerk, ich kann weiterrollen. Das sind Zwillingsreifen. Vorne am Bugfahrwerk und auch bei den beiden Hauptfahrwerken sind Zwillingsreifen. Ein Reifen kann ich verlieren, ich kann damit weiter starten. Der verbleibende Reifen soll in der Lage sein, das zu bremsen. Wenn ich jetzt sage, ich breche wegen einem Reifenplatzer ab bei hohen Geschwindigkeiten, fehlt mir eine Bremse. Der Reifen kann ich nicht mehr zum Bremsen irgendwie benutzen. Ja. Das heißt, das Risiko eines Overruns steigt dadurch. Und wieder gleiche Spiel. Ich bin fast am Ende der Bahn, bin schwer, bin schnell. Fliege ich doch lieber in der Luft und lande dort wieder am Anfang der Bahn langsamer mit weniger Gewicht. Aber ein Aspekt, und das wird auch trainiert, indem man diesen Reifenplatzer im Simulator simuliert oder was, durch Vibration, durch Schaukeln, durch ein bisschen Gieren, der auftreten wird. Ne? So ein bisschen Vibration wird das auch auslösen. Kann auch unangenehm sein. Also es gibt auch da so Testvideos, die man sich anschauen kann, dass der Reifen, der platzt ja nicht nur, sondern der fängt auch an, dann irgendwann alles mögliche Karkasse irgendwo hinzuschmeißen und löst Schläge aus, vibriert, das ganze Fahrwerk. Und da habe ich Kollegen auch erlebt, die mit so einem Reifen gerollt sind, die sagen, das hat gewackelt und geschaukelt irre, dass sie gesagt haben, ich roll nicht mehr weiter. Auch wenn ich es konnte, ich roll nicht weiter. So, man muss sich aber dazu zwingen zu sagen, ich starte damit. Was man nicht machen sollte, ist das Fahrwerk einfahren. Weil sich da was verklemmen könnte oder so. Vor allen Dingen, wer weiß, wie heiß der verbleibende Reifen geworden ist. Der hat jetzt Energie aufgenommen, die zerfetzten Reste haben geschliffen, sind geschmolzen oder haben vielleicht auch schon angefangen zu brennen. Kann alles passieren. So. Das heißt, ich lasse den Fahrwerk draußen und was immer da ist, lasse ich abkühlen, irgendwas in der Art und fliege damit und mache mir Gedanken dazu, wenn ich in der Luft bin. Besprechen wir das. Und Reifen hat auch so Vorbereitungen, Platz, also was Kabine angeht, weil es kann ja sein, dass dann bei der Landung, wir denken ja immer mit Hosenträger und Gürtel, ne? Belt and Suspenders, Genau, wenn in dem Fall würde ich mir persönlich Gedanken machen, so, wir haben einen Reifenplatzer gehabt, jetzt fliegen wir, jetzt landen wir, was passiert, wenn der zweite Reifen platzt? Ja, genau. So, dann ist es schon eher wahrscheinlicher, dass ich dann doch den Flieger nicht auf der Bahn halten kann und dass ich dann irgendwo von der Bahn abkomme. Und möglicherweise dann mich in einer Situation befinde, wo ich am Ende dann doch evakuieren muss und so. Und das kann ich natürlich dann wesentlich sicherer gestalten, indem ich vor die Kabine gründlich vorbereite. Kannst du eigentlich mit der Kabine reden, ohne eine Ansage zu machen? Schon? Oder kannst du die anrufen, ohne dass du das in der ganzen Kabine auch? Das würdest du dann da machen. Also würdest du nicht Definitiv. Okay. Und die Kabine haben auch selber, ich habe das mal hier sogar so eine Liste mal mitgebracht, wenn du siehst, wie das aussieht, können natürlich unsere Hörer das nicht sehen. Aber da steht eine Liste drin, was, wenn ich sage der Kabine, was für eine Art von Notfall haben wir denn jetzt? Was wird gleich passieren? Wie viel Zeit habt ihr noch bis zur Landung? Vorbereitung? Weil Zeit ist immer endlich im Flugzeug. Ja, ja. Das ist der Kraftstoff einfach, der an Bord ist. Ne? Und was erwarte ich bei der Landung? Und werden wir eine Sicherheitsposition einnehmen müssen? Diese Brace-Position. Vorne wird ja auch alles in den Sicherheitsanweisungen der Passagiere irgendwie erklärt. Ja. So, und diese Info teile ich der Kabine mit. Und die haben dann selber Handbücher und Verfahrensbücher, in dem sie reingehen und sagen so, was muss ich den Gästen erklären? Wie viel Zeit kann ich, wenn ich eine komplette Vorbereitung habe, wird denen alles wirklich komplett erklärt. Das werden die Gäste umgesetzt. Es wird geguckt, als Beispiel nehmen wir mal an, ich habe einen Schaden am Bugfahrwerk oder das fährt nicht aus oder irgendwie sowas, dann würde ich so viel wie möglich Leute nach hinten setzen, damit ich möglichst wenig Gewicht da vorne drauf habe. Oder ich würde mir die Leute gucken, die am Notausgang sind, also macht die Kabine dann natürlich, und gucken, sitzt da jetzt die ältere Dame mit ihren 70 Jahren? Vielleicht setze ich da mal lieber den sportlichen Athleten hin, der in der Lage ist. Wird natürlich immer vor dem Start schon immer genau geguckt, aber wahrscheinlich wird man in so einer Situation dann halt nochmal ein bisschen genauer hingucken. Ja, klar. Es wird geguckt und sind die auch ein bisschen einigermaßen abled, aber es muss ja nicht immer sein, dass man da genau guckt und dass man die Leute dann dementsprechend umsetzt. Auch ein wichtiger Teil, das ist ein ganz wichtiger Teil. Wie gesagt, die Kabine hatte ihre Verfahren und Ja, so würde das dann ablaufen. Mhm. Ne? Auch da sehr stark an Checklisten und Verfahren irgendwie orientiert, weil es passiert sehr selten. Ja, ne? Ja, klar. Weihnachtsproblem, ne? Ja. Es passiert einmal im Jahr und dann muss irgendwie klappen. Einmal im Jahr? Also ja, nein, ist noch nicht passiert, ne? Halt also, das Sinnbild für selten auftretende Dinge, die man dann natürlich nicht kann, wenn man sie nie macht. Also außer man übt es natürlich, klar, logisch, sicher. Ja, dieses Triebwerksproblem, als Beispiel, mir ist es jetzt in meiner Karriere in 25 Jahren erst einmal passiert und am Ende sind wir damit weitergeflogen, ganz normal, und an unserem Zielflughafen gelandet. Ne? Dann ist es aber in der Luft ausgefallen oder beim Start. Wir haben bei der Start einen sogenannten Bird Strike bekommen und das Triebwerk hat stark vibriert. Ja. Also es hat vibriert, nicht stark. Es hat vibriert. Wir haben die Leistung ein bisschen reduziert. Es war so ein Wetter wie jetzt die letzten Tage, strahlender Sonnenschein, blauer Himmel. Und die Verfahren sagen dann auch, also wenn du die Vibration in den Griff kriegst, kannst du damit weiterfliegen. Mhm. Und wir hatten nur eine Flugzeit von 30 Minuten, das war ein ganz kurzer Flug. Und sind dann wir geflogen, waren natürlich aber, als wir dann angekommen, das ist schon Jahre her, waren wir angekommen, haben uns das Triebwerk angeguckt und haben gesagt, oh, vielleicht, wenn ich das Triebwerk gesehen hätte, wäre ich dann, glaube ich, nicht weitergeflogen, weil es fehlt ja komplett an der Schaufel. Aha, okay. Meine Schaufel war komplett weg. Aber ihr habt es schon stillgelegt dann? Nein, wir haben es nicht stillgelegt, weil es lief ja weiter. Es hat nur ein bisschen vibriert. Es hat so eine Grundvibration gehabt und wir haben die Leistung reduziert. Triebwerk ausschalten, wenn es einfach läuft, machst du auf einer Seite auch nicht so gerne. Ja. Ne? Solange es läuft, liefert dir Strom, es liefert dir Hydraulikdruck für deine Systeme, es liefert dir Druckluft für die Klimaanlage. Und der Grund, warum ihr weitergeflogen seid, war, weil, wenn ihr wieder zum Ausgangsplatz zurückgeflogen wärt, hättet ihr wahrscheinlich eh im Kreisraum fliegen müssen, bis der Sprit raus war, damit ihr leicht genug wart. Wir waren, also das war nicht das Problem, es war ein kurzer Flug, wir waren nicht irgendwie beim Start nicht über das maximale Landegewicht, das wäre das war nicht das Problem. Diese operationellen Dinge waren kein Problem. Es war einfach, wir haben uns angeguckt, die Verfahren gaben vor, dass wir damit weiterfliegen. Ja. Wir haben die abgearbeitet und wir haben dann entschlossen, also unser Verfahren sagt jetzt nicht, dass wir das irgendwie abschalten müssen. Okay. Ich fühle mich sicher, so weiterzufliegen. Ja. Das war ein kurzer Flug. Es lagen auf dem Flug selber lagen noch 3 weitere Flughäfen, die alle bestens ausgestattet waren, falls wir dann wirklich weitere Probleme sagen. Gut, wir fliegen jetzt erstmal damit weiter. Und es war völlig legitim vom Verfahren her und auch vom Leadership her, sagen wir mal so, von der Entscheidung her. Also man wird sich aber schon, das sieht man mal, wenn man das denn am Ende sieht, was es aussagt, so okay, so sieht das also aus dann. Ne? So gut gebaut. Also es ist alles so robust gebaut, das ist unglaublich, ne? Was das alles aushalten kann. Was sind überhaupt die Kriterien, nach denen ihr entscheidet, ob ihr jetzt irgendwo landet? Also mal angenommen, wir haben an Route irgendein ein Problem. Tatsächlich ein Triebwerk fällt aus im Reiseflug. Was sind die Kriterien, nach denen ihr entscheidet, wenn ihr tatsächlich beschließt, wir sollten jetzt dann mal zügig landen? Fliegt ihr lieber zurück oder fliegt lieber von uns zum Ziel oder landet ihr auf dem nächstbesten Flughafen? Habt ihr da Vorschriften, welche Flughäfen ihr überhaupt nutzen dürft? Stichwort Löschrettungskräfte oder so? Also, wenn die Checkliste sagt, landet nix suitable airport. Gibt es gewisse Aspekte, die da drin stehen, landet next to the airport, dann würde ich sagen, also macht keinen Sinn, jetzt zum Zielflughafen weiterzufliegen, insbesondere wenn er weit weg ist, sondern dann müssen wir halt irgendwo woanders hinfliegen. Ja. Und unsere Firma muss als Operator muss vor die Flughäfen, die es seinen Piloten sozusagen zur Verfügung stellt, vor auf operationelle Minimumbegebenheiten abklopfen. Das ist, wie du gesagt hast, vor allen Dingen die Firefighting-Kategorie. Ist die, es gibt so eine Standard-Landebahngröße, die muss vorhanden sein für die 737. Es muss eine gewisse Firefighting-Capability vorhanden sein. Also das gibt es in verschiedenen Leveln, ist hier abgestuft. Das heißt jetzt nicht unbedingt, dass es jetzt da jetzt eine Batterie von 5 Feuerlöschzügen steht. Es kann auch nur sein, dass da ein kleiner Feuerlöschwagen steht und dass er dann zur Not die lokale Feuerwehr ruft, die dann zum Flughafen hinfährt. Ne? Ja. Aber das sind so Minimumkategorien, die müssen erfüllt sein. Und darüber hinaus kommt natürlich bei uns mit der Gedanke, wie schwerwiegend ist das Problem? Macht es wirklich Sinn, jetzt den nächstbesten irgendwie anzufliegen, wo starke Einschränkungen haben werden, also nach der Landung, was die ganze Operation angeht, so mit den Gästen, das Handeln mit den Passagieren, also mit den Passagieren, mit der Beladung, mit dem Flugzeug. Wartungspersonal. Ja, genau, das alles, was da hinzukommt. Oder macht es vielleicht Sinn, 3 Minuten weiter zu fliegen und dann bist du an einem Flughafen, der im Streckennetz sowieso regelmäßig angeflogen wird und wo du sagen kannst, okay, da habe ich richtig Personal, die kann mir können mir helfen. Also mir fällt jetzt ein, sagen wir mal das Beispiel, fliege ich jetzt, wenn mir das in der Nähe von Hamburg passiert, fliege ich nun nach Hamburg oder nach Lübeck? Mhm. Ja, also Lübeck kann man landen, da fliegt Rheine auch hin, also da gibt es nun wirklich, da ist eine Operation da, aber außer Rheine ist auch nichts. Ne? Ja. Und ich fliege und in Hamburg, da sind diverse Fluggesellschaften, da selbst wenn man da landet und seine Gäste dort ausladen muss, die können dann mit diversen anderen Fluggesellschaften dann noch irgendwo hinkommen, wo sie dann ihre Reise dann zu Ende bringen müssen. Also sowas spielt schon auch eine Rolle, wenn es kein extrem akuter, lebensbedrohlicher Notfall ist. Ja, genau. Ne? Mhm. Es gibt natürlich andere Fälle, wenn irgendwas passiert, wo ich nicht weiterfliegen kann, weil dann mir das Wetter einen Strich durch die Rechnung macht. Mhm. Also wenn Teile einer, nehmen wir mal ein Triebwerk wieder, die fällt die Enteisungsanlage beim Triebwerk aus. Beim Triebwerk ist der vordere Einlass ist durch Heißluft beheizt, dass sich da nicht Eis im Flug ansammeln kann. So, wenn das ausfällt, kann ich mit weiterfliegen, klar, aber nicht in Gebiete bekannter Vereisung. Ja. So, und wenn ich jetzt bei dem Wetter hier wiederum kein Problem, hier ist alles, heute ist Sommer warm, aber im Winter und ich weiß genau, ich bewege mich in den Temperaturbereichen in Wolken, wo Enteisung, Vereisung auftritt, dann kann ich sagen, also ich kann eigentlich fliegen, aber ich möchte da jetzt nicht reinfliegen, weil ich entscheide, das möchte ich nicht oder das mache ich nicht und dann kehre ich meistens ist eher so dieses Umkehren, wenn es denn möglich ist oder woanders hinfliegen ist denn der Sinn und Zweck. Aber so würde das denn ablaufen. Lass uns mal über Dinge in der Luft beim Reiseflug passieren und lass uns gerade mal beim Triebwerk bleiben, weil wir da gerade schon drüber geredet haben. Mhm. Wenn ein Triebwerk im Reiseflug ausfällt, die Gründe sind da wahrscheinlich, ja gut, in 10.000 Meter kriege ich keinen Birdstrike mehr. Nee. Da gibt es keine Vögel. Oh, gab es auch schon, aber sehr selten. Ja. Sehr selten. Was wären da typische Gründe für einen Ausfall? Auch wieder ein Verschlucker oder halt, es fällt halt aus? Ich meine, das ist vielleicht auch nicht unbedingt immer klar. Also ich kenne Fälle, wo es technische Schwierigkeiten gab, wo das Triebwerk versagt hat und dann ist es aber meistens auch in der Regel nicht wieder anzukriegen. Mhm. Aber meistens ist es so, dass meistens ist Fuel das Problem, ganz ehrlich. Und das kann auch manchmal sein, dass jetzt nicht, dass der Fuel alle ist, aber dass das Fuel in dem Moment für das Triebwerk alle war. Nehmen wir mal an, es gab Fälle, wo die Spritverteilung in den beiden Tanks war ungleichmäßig. Man hatte auf der einen Seite 500 Kilo mehr verbraucht als auf der anderen Seite. Als Beispiel irgendwie, das kann schon am Anfang beim Betanken passiert sein oder dann im Flug hat sie es länger aufgebaut oder weil die eine Pumpe hat mehr, es gab Probleme in der Zwischenversorgung zwischen den beiden Tanks oder irgendwas. Und man hat sich entschlossen, die Sache auszugleichen und man hat sich haben Ventile nicht geschaltet und das Triebwerk hat den Sprit verloren, hat keine Zufuhr mehr gekriegt in einer großen Höhe. Triebwerk ist immer in der Lage, sich selber den Sprit zu saugen. Okay. Außer es ist sehr, sehr hoch, also über 10.000 Meter, kann es passieren, dass es der Saugkraft des Flugzeugs nicht ausreicht, dann kann das Triebwerk ausgehen. Mhm. So. Und das sind so Gründe, wo ich sage, huch, oh, wir haben jetzt gerade hier was gemacht, wir haben irgendwas geschaltet, oh, guck mal, wie sieht's aus mit dem Sprit, könnte das sein? Dann würden wir erstmal das Triebwerk offiziell abschalten. Mhm. Das ist der erste Schritt. Das ist ausgegangen, dann gehen wir in die Fail-Liste rein, dass wir das Triebwerk komplett runterfahren. Auch wieder in kontrollierten Zustand quasi. Ja. In einen kontrollierten Zustand, nämlich Triebwerk aus, Zustand versetzen. So, und dann kommt die Entscheidung, Restart, ja, nein. Müsste intensiv darüber diskutiert werden. Wenn man sich darüber entschließt, also ich denke, es war aus dem und dem Grund, man hat sich geeinigt, dann könnte man einen Restart probieren und das geht in der Luft. Der Grund, warum man da erst drüber diskutieren muss, ist eben auch wieder, dass man gerne verstehen möchte, was passiert ist und kein unbekanntes Triebwerk einfach wieder versucht anzulassen. Genau. Nehmen wir mal an, es gab, wie gesagt, auch Fälle, wo das Triebwerk ausgegangen ist, weil dort eine Kraftstoffleitung gerissen ist und wenn ich natürlich wieder anfange, das Triebwerk anzulassen, dann geht es vielleicht möglicherweise auch an, aber ich habe gleichzeitig da irgendein Kraftstoffleck, was mir da irgendwie um das Triebwerk herumläuft und möglicherweise irgendwo dann irgendwann unkontrolliert anfangen könnte zu brennen und das möchte ich natürlich nicht. Gibt's alles. Das ist wie so ein Pendel. Ich bin ja schon sehr lange dabei. Es gab wie so ein Pendel, sage ich mal, so die Entscheidung. Ja, wir lassen auf keinen Fall an, wenn die Gründe nicht bekannt sind. Und es gab wiederum jetzt wieder vermehrt Fälle, so in den ganzen Berichten, die man zusammengesammelt hat, dass es dann auch Fälle gab, wo das Triebwerk aus bekannten Gründen oder aus den und den Gründen ausgegangen ist, wo man einen Wiederanlassen dann rechtfertigen können. Das ist wie so ein Pendel, das schwingt je nachdem, wie die Erfahrungslage ist hin. Und vor 15 Jahren heißt es, also bloß nicht anschalten. Ne? Mittlerweile sagt man, hey, du hast nur noch eins, versuch's mal wieder anzulassen. Genau, klar. Und das Wiederanlassen in der Luft funktioniert im Prinzip genauso wie am Boden. Es müsste eigentlich sogar fast leichter gehen, weil es dreht ja durch den Windmilling-Effekt. Oder ist der Druck ein Problem? Ist das höhenabhängig? Es ist höhenabhängig. Ein Triebwerk startet unter Flugfläche, also unter 25.000 Fuß, deutlich leichter als oben. Es braucht relativ lange, bis es hochfährt dann von der unteren Drehzahl. Es gibt zwei Arten von Startmöglichkeiten in der Luft. Das eine ist der Windmühlenstart, heißt es dann übersetzt, Windmilling Start, ne, dass ich einfach schnell genug bin. Dadurch dreht das Flugzeug alleine wie eine Windmühle. Und wenn ich zum richtigen Zeitpunkt oder wenn ich dann Kraftstoff zugebe und Zündung, dann fängt er an, die Verbrennungsvorgang im Triebwerk wieder zu starten in der Brennkammer und dann geht's von der Fährt es von alleine an. Ich weiß, wie anschieben. Wie anschieben? Das ist wie anschieben. Oder dass ich zur Not dann noch, wenn das nicht funktioniert, wenn ich zu langsam bin oder nicht mehr so schnell fliegen möchte. Schnell fliegen bedeutet Nase relativ weit runter zum Horizont und ich komme dem Boden sehr nahe, dass ich sage, ich möchte das nicht, dann kann ich werde bestimmt die APU, also unsere Hilfsturbine, wieder dazu nehmen und werde das Triebwerk dann mit Druckluft so wie am Boden, anlassen. Genau. Würde man gezielt sinken, um unter die 25.000 Fuß zu kommen, um es anzulassen? Oder würde man sagen, dann lassen wir es dann lieber aus und wir lassen es an, wenn wir sowieso sinken? Oder würden wir es in 40.000 oder 35.000 Fuß probieren? Okay. Was ist die Gipfelhöhe von der 37? Bei mir 37.000 Fuß. Okay, also gut. Die Neueren, die NG, die können schon hoch auf 39 oder 41.000 Fuß. Okay. Könnte ich so nicht beantworten. Das würde ich entscheidungsbedingt, würde ich das empfehlen. Generell ist, wenn ich in hohen Höhen bin, wenn das Triebwerk ausfällt, muss ich mich auch fliegerisch erstmal um ein paar Sachen kümmern. Wie heißt es immer? Navigate, ne? Punkte. Ja. Erst halt den Flieger überhaupt in der Luft. Navigate, communicate. Ja, genau. Ja. Halt den Flieger erstmal in der Luft. Und wenn ich, wenn ein Triebwerk in mir über 28.000, 30.000 Fuß ausgeht, werde ich die Flughöhe nicht halten können. Ich werde in Sinkflug gehen müssen. Das geht einfach nicht. Ne? Leistung reicht nicht aus. Ja. Und werde das auch kommunizieren müssen. Der Flieger kann sich schon in der Luft halten, aber halt nicht in der hohen Höhe. Nein, nicht in der hohen Höhe. Nur, dass das klar ist. Genau. Und der wird auch sehr langsam sinken. Also, wir werden dann mit vielleicht 1000 Fuß in der Minute an einem relativ langsamen Sinkflug reingehen. Wenn das Triebwerk ausfällt, man hat genügend Zeit, erstmal den Flieger auszutrimmen, die Gierkräfte auszugleichen. Ja. Die Geschwindigkeit wird erstmal abnehmen. Mhm. Dann werden wir langsamer werden zu der Geschwindigkeit des geringsten Sinkens. Ne? Und wird auf unserem elektronischen Display durch einen grünen Punkt dargestellt. Mhm. Und das andere Triebwerk läuft auf maximal kontinuierlichen Schub. Und dann, selbst dieser Prozess dauert erstmal 2-3 Minuten, bis wir so langsam geworden sind. Und dann werden wir die Höhe verlassen müssen. Ja. Und in der Zeit hat man alle, da würde ich mich erstmal um Sachen kümmern wie reden, Bescheid sagen, ETC weiß Bescheid, ich muss eine Sinkflugfreigabe kriegen, wenn ich sie nicht kriege, ist auch Mayday-Fall natürlich, und alles, was dazugehört. Und wenn Hindernisse unter mir sind, also wenn ich gerade dummerweise irgendwie, die Alpen sind nicht so schrecklich hoch, aber sie sind hoch. Ne? Dann möchte ich natürlich versuchen, erstmal langsamer zu sinken, bis ich eine anständige Freigabe habe. Und dann kann ich weiter runtergehen und dann kann ich dann sagen, okay, ich kümmere mich erstmal überhaupt des Problems des Abschaltens und dann des Problems des Einschaltens. Ich habe mal das Gerücht gehört, ich habe es ehrlich gesagt nicht geglaubt, aber ich habe das mal gehört, dass das gar nicht so selten vorkommt, dass Triebwerke in der Luft ausfallen, immer wieder mal so, und dass das eigentlich so, also es klang ein bisschen so, wie es passiert auf jedem dritten Reiseflug. Also es war so nicht gesagt, aber was immer wieder mal passiert, und es stand so im Prinzip drin, als Passagier wird es bei Ihnen wahrscheinlich schon mehrmals passiert sein und Sie haben gar nicht bemerkt, wie die Piloten wieder angelassen haben. Das klingt mir gerade nicht so. Nein. Ich glaube, wenn man so den Statistiken nachlebt, weltweit passiert das bestimmt einmal am Tag, würde mich nicht wundern, dass irgendwo ein Triebwerk kaputt geht. Okay. Aber wie viele Tausende von 737 Starts oder überhaupt Flugzeuge, ich rede jetzt von allen Flugzeugen, Starts gibt es weltweit. Ja. Ne? Und da ist es dann, geht die Wahrscheinlichkeit dann schon so hoch. Und da man merkt, dass es überhaupt gar nicht weiter in der Presse irgendwie auftaucht, sind die Verfahren auch so relativ gut abgedeckt. Ja. Kriegt man schon mit. Ja, also wie gesagt, mir ist es noch nicht passiert. Mhm. Ja, gut, okay. Ja. Wie viel habe ich? Irgendwie 8.000 Flüge oder irgendwas. Und also, dementsprechend 10.000 Flugstunden wahrscheinlich. 15.000. Okay, das ist eine ganze Menge. Ja. Was kann sonst noch passieren in der Luft? Die Hydraulik kann ausfallen. Hydraulik kann ausfallen. Die 737 hat zwei Hydrauliksysteme, A und B nennen sie sich. Und eigentlich ein System, was bei BMW mit dran ist, noch ein Standby-Hydrauliksystem, das ist ein Nothydrauliksystem. Mhm. Also das wird auch als drittes System gesehen. Ja. Und wenn eins der A- oder B-Systeme ausfällt, hat das operationelle Konsequenzen. Die A-Hydraulik versorgt das Fahrwerk und die B-Hydraulik versorgt die Landeklappen zum Ein- und Ausfahren. Aber das ist doch bestimmt crossfeedbar. Oder fällt ihr dann? Nein, okay, so nein. Es gibt Notsysteme. Ah, okay. Das ist auch so aufgeteilt, dass das ist erstmal so verschaltet, dass die Crossfeed in dem Sinne, dass die Energieversorgung für diese Hydrauliksysteme sind dual. Mhm. Es gibt eine Hydraulikpumpe, die ist vom Motor angetrieben. Jeder Motor hat eine Hydraulikpumpe. Das Triebwerk Nummer 1 versorgt das A-System, das Triebwerk Nummer 2 versorgt das B-System. Aber gleichzeitig hat jedes Hydrauliksystem noch eine elektrische Pumpe. Mhm. Da ist es umgekehrt, dass der Generator Nummer 2 versorgt die Pumpe des A-Systems vom Triebwerk Nummer 1. Also wenn jetzt ein Triebwerk ausfällt, nehmen wir an das 1er Triebwerk, verlieren wir die motorangetriebene Hydraulikpumpe Nummer, die A-Pumpe, ja, ne? Und den Generator Nummer 1, B, der die elektrische Pumpe vom B-System versorgt. Das heißt, in dem Moment, wenn ein Triebwerk aus ist, habe ich Hydraulik noch auf beiden Systemen vorhanden. Einmal elektrisch versorgt und einmal hier vom Motor versorgt. Ja. So, und jetzt gibt es aber noch ein Notsystem, wenn jetzt noch zufällig das Einzeltriebwerk ausfällt und Generator oder irgendwas, gibt es noch ein Notsystem, das ist der elektronische Schalter, habe ich auch keinen Einfluss drauf. Wenn das Triebwerk unter einer bestimmten Drehzahl gefallen ist, gibt es so ein Notventil, das schaltet automatisch um, dass man sagt, okay, jetzt fahre ich ausnahmsweise mal das Fahrwerk mit dem B-System ein. Okay, also das geht schon. Aber das ist nur für den Fall vorgesehen, dass ich beim Start ein Triebwerk verliere und die A-Hydraulik verliere und ich dadurch das Fahrwerk nicht einfahren kann, was ich gerne eingefahren haben werden möchte, um meine Steigleistung, meine vorgeschriebene zu halten. Nicht, dass ich nur bei einem ausgefahrenen Fahrwerk nicht schaffe, also einmotorig über... Gerade einmotorig dann. Genau, genau. Nur für diesen einen Fall ist es vorgesehen. Ist auch nur zum Einfahren vorgesehen. Okay, okay. Ne? Mhm. Das ist so. Das ist das Einzige, was mir jetzt an Cross-Gedanken irgendwie einfällt. Alles andere sind schon... Es gibt natürlich Alternativsysteme für die betroffenen Systeme. Das heißt also mit anderen Worten, wenn dir eins der beiden Hydrauliksysteme ausfällt, ausfallen würde, weil das Hydraulikpumpenantreibende Triebwerk ausfällt, dann ist es kein Problem, weil der Generator von mir was anderen Triebwerk, die elektrische Hydraulik eine Rolle. Also sprich, die Hydraulikpumpe elektrisch oder mechanisch ist sozusagen, die ist redundant. Genau. Wenn jetzt aber die Kollegen, ne, als sie es gebaut haben. Genau. Capsular. Wenn jetzt das Hydrauliksystem aber ausfällt, weil irgendwo ein Schlauch explodiert und einfach kein Druck mehr da ist, dann könnte ich gegebenenfalls das Fahrwerk nicht mehr ausfahren. Oder die Klappen, nicht mal ausfahren, nicht mit der Hydraulik ausfahren. Aha. Nicht mit der Hydraulik ausfahren, aber auf jeden Fall nicht mal einfahren. Also wenn ich die A-Hydraulik verliere, kann ich das Fahrwerk nicht mal einfahren. Okay. Es sei denn, ich schalte ein Triebwerk aus, bewusst. Aber ich meine, das ist abstrakt. Irgendwie sowas, also mit beiden Motoren ist ein ausgefahrenes Fahrwerk kein Problem. Ja. Außer, dass der Kraftstoffverbrauch extrem steigt. Ja, halt landen wieder dann. Aber. Genau, also wenn ich die A-Hydraulik verliere, habe ich auch eine Liste, Loss of System A. Ja. Das gleiche Verfahren, ausrufen, Lichter, Triggerlichter, die da mich in dieses Verfahren hineinbringen. Und das führt mich dann dazu hin, dass ich das Fahrwerk alternate ausfahre. Mhm. Das passiert bei uns sehr robust. Mechanisch, Gravitation. Rein mechanisch, Gravitation und die Verriegelung. Ich habe drei große Griffe, an denen ein schönes Seil dran hängt. Wenn ich das Fahrwerk drucklos mache, also die Hydraulik abschalte für das Fahrwerk, den Fahrwerkshebel in Off schalte, in Ausschalte, ist die Hydraulik weg. Ja. Dann ziehe ich ein Seil und das löst mir die mechanische Verriegelung von dem Fahrwerk und dann fällt es einfach raus. Ja. Fällt einfach raus. Deswegen gehen die Buchfahrwerke, wenn man guckt, bei Flugzeugen gehen alle Klappen immer von vorne nach hinten aus. Damit sie mit der Luftströmung. Mit der Luftströmung, also dass die Luftströmung kein Hindernis ist. Ja. So. Und die fallen dann raus und verriegeln einfach vom Gewicht. Ja. Es hat aber die Konsequenz, dass ich, wenn ich am Boden bin, da die A-Hydraulik mir auch mein Bugfahrwerk steuert, werde ich nach der Landung nicht mehr weiterrollen können. Oder also während der Landung hält die Richtung mit dem Seitenruder? Mit dem Seitenruder. Und wenn ich da aber das Seitenruder, die nicht mehr so effektiv ist, ist unter 60 Knoten, muss ich anfangen mit dem Bremsen ein bisschen zu arbeiten. Und wenn ich dann stehe, dann werde ich in der Regel nicht weiter rollen können. Und es wird auch so passieren, dass das Bufferwerk hat ja auch kein Halt mehr dann. Also jeder Winddruck kann sein, dass er mich dann einfach umdreht. Also mich so ein bisschen schief stellt. Und wenn ich dann versuche zu rollen, dann das ist sehr schwierig. Also man kann es, im Simulator gelingt es, einfach, wenn ich in Fahrt bleibe. Ja. Wenn ich also weiter rolle, aber sobald ich irgendwie unter 10 Knoten langsamer werde, wird es echt schwierig und dann kann ich mir auch, dann bleibe ich auch lieber stehen. Also das ist eine Konsequenz ist, für den Flughafen vor allen Dingen, dass mir dass der erstmal sagt, hier, meine Landebahn ist zu, ich kann sie nicht mehr gebrauchen. Weil dann muss der Flieger erstmal weggeschleppt werden. Ja. Das ist bei Hydrauliksystem A, Hydrauliksystem B und natürlich, halt ganz kurz, wenn ich zurückgehen kann, natürlich, und das versuchen wir natürlich auch unseren Piloten beizubringen, dass nicht einfach nur sage, Schulterzug, so, ach, guck mal an, müssen wir das Fahrwerk jetzt mit dem Ausfahren mit der manuell, das kann man nicht einfahren, ja gut, also man muss natürlich dann die operationellen Bedingungen machen. Ja. Habe ich genügend Sprit? Na, jetzt, das bedeutet in der Regel, ich kann auch nicht mehr weiter. Also wenn ich jetzt da durchstarten muss, weil auf einmal Wetter schlecht und ich muss zu meinem Alternate, dann wird der Kraftstoff möglicherweise nicht reichen. Also ich, bevor ich das Fahrwerk ausfahre, muss ich sehr rein, ich kann an diesem Flughafen landen. Ja. Möglicherweise bedeutet es, dass ich da auch schon gar nicht erst hinfliege. Weil Wetter schlecht und wenn ich da durchstarte oder nur eine Bahn und irgendwas. Das sind so operationelle Bedingungen. Also man muss aber dann immer so bis zum nicht nur das aktuelle Problem durchdenken, sondern auch 2, 3 Probleme weiter. Das wünsche ich mir von meinen Leuten, die da vorne sitzen. Ja. Und so bringen wir denen das auch bei. Ne? Ja, klar. Denn als Beispiel, um mal wieder Stuttgart zu greifen, nur dadurch, dass die Hydraulik ausgefallen wird, wird ja ein Triebwerksausfall nicht weniger wahrscheinlich. Ja, ja. Das heißt, wenn ich jetzt auf die Landebahn 2.5 anfliege und bei schwachem Wind und es ist alles irgendwie okay, und ich muss durchstarten, weil mein Triebwerk ausgefallen wird, hänge ich da mit einem möglicherweise nicht mehr ausgefahren, noch an Fahrwerk, was ich nicht mehr einfahren kann. Ja. Ne? Macht es Sinn, das oder zu sagen, ich fliege jetzt mal nicht auf die 2.5 an, sondern hier mal die 0.7. Ja. Habe ich zwar ein bisschen Rückenwind, aber ich habe keine weitere Höhe, die mir vor dem Kopf steht. Da. Ja. Ne? Es ist so, also wirklich versuch, ein paar Schritte weiter zu denken. Ja. Ne? Ja. Und wenn B ausfällt und ich die Klappen nicht mehr fahren kann, dann muss ich ohne Klappen landen. Dann kann ich sie alternativ ausfahren. Auch wieder, okay. Also es steht extra drin, die 737 kann mit jeder Klappenstellung landen. Mhm. Also auch mit keiner Klappenstellung. Ja. Ne? Und aber wenn die B-Hydraulik ausfällt, dann kann ich die Landeklappen elektrisch ausfahren. Gibt es einen elektrischen Motor. Mhm. Wir fahren sie dann nicht ganz aus, sondern wir fahren sie nur auf eine mittlere Stellung. Das ist ein Kompromiss zwischen ein bisschen Landeklappen haben, um eine sichere Geschwindigkeit und einigermaßen langsam zu sein. Ja. Das ist dieselbe Landeklappenstellung, die man auch benutzt, wenn man einmotorig anfliegt. Mhm. Auch da nimmt man nicht die volle Landeklappenstellung wegen Widerstand. Weil das heißt beim Durchstarten zu viel Widerstand. Genau, wegen Durchstarten. Ja. Und bei den elektrischen Ausfahren, ich könnte sie ganz ausfahren, kann ich machen, aber in der Regel gehe ich nur auf Landeklappenstellung 15. Ja. So die halbe, 30 ist so das Normale. Ja. Und ich habe nur das Problem, da auch da wieder, es sind immer Handicaps, je nachdem, wie, wann, wo, welcher Fehler aufgefallen ist, woran der Fehler liegt, liegt es an der Hydraulik, liegt es an den Landeklappen selber, an dem Motor, der mich da ausfällt, kann ich, wenn ich sie ausgefahren habe, die Vorflügel nicht mehr einfahren. Mhm. Die Slats, also die Vorflügel. Die Slats, genau. Die Vorflügel kann ich nicht mehr einfahren. Ja, ja. Auch da bin ich möglicherweise gehandicapt und kann dann nicht mehr meinen Zielflughafen, Entschuldigung, meinen möglichen Ausweichflughafen erreichen. Ja, ja, okay. Die 37 ist ja, hat kein Fly-by-Wire. Nein. Also sprich, es gibt Wires, also hat schon. Ja, genau, Wire, Kabel, Wire. Schöne Seile, ja. Genau. Zu den Steuerflächen, da sitzen dann aber schon Hydraulikzylinder. Ja. Wäre der Flieger überhaupt steuerbar ohne Hydraulik? Ja. Okay, genau. Also die sind so gebaut, dass die Seile, wenn die Hydraulikzylinder nicht die Kommandos verstärken, dann gehen die Seile direkt auf die Ruder. Die gehen nicht direkt auf die Ruder, die gehen auf Control-Tabs. Ich weiß nicht, ob du das sagst. Ach so, ja. Das sind so kleine Mini-Ruder. Flattener-Ruder. Wie bitte? Flattener-Ruder. Heißt beim Segelflieger. Also ein kleines Ruder, was das große Ruder zwecks Trimmung umbaut. Ja. Und hier wird halt das kleine Ruder verwendet, um das große Ruder auszusteuern, weil das große Ruder zu viel Kraft bräuchte. Genau, genau. Also das betrifft nur den Elevator, also die horizontal, wie nennt man das? Höhenruder. Höhenruder, genau. Und die Querruder betrifft das. Ne? Das Seitenruder, dafür habe ich das dritte Hydrauliksystem. Also wir gehen mal von dem Fall aus, dass Hydraulik A und Hydraulik B ausfällt. Beide Hydraulik versorgen mir meine Steuerfläche mit Hydraulik, aber trotzdem, man überlegt sich für alles, nehmen wir mal, ich habe meine gesamte Hydraulik verloren, dann kann ich über die Steuerseile an unserem Steuerhorn die Ruder immer noch zum Ausschlag bringen. Es ist aber schwer. Ja. Es ist alles so ein Gehacke irgendwie. Man kann kurze Inputs und man langsame Bewegungen erreichen. Es ist definitiv ein Fall. Ich bereite die Kabine für eine Notlandung vor. Mhm. Auch da wieder, ich denke mal, ich sag mal, die Hosenträger und den Gürtel. Einfach nur, ich will auf Nummer sicher gehen. Ja. Ich muss die Landeklappen elektrisch ausfahren. Ich kann das Fahrwerk nicht einfahren. Es ist, ich habe Bremsdruck in Form eines Druckgaszylinders, der mir ein Notbremsen ermöglicht. Auch die Bremsen gehen ja über Hydraulik. Ja. Auch da ist so eine Sache, dass wenn mir das passiert, das ist so ein bisschen auch so der Kapitän oder also die Crew, wie gut ist sie geschult, hat sie das mit im Blick, dass dieser Druckgaszylinder, der wird durch das Hydrauliksystem unter Druck gesetzt und ist sozusagen mit Druck beaufschlagt. Das ist ein Speicher. Und wie lange hält dieser Speicher? Mhm. Zum Beispiel, ne? Ist der denn auch so wirklich so hundertprozentig? Also, wenn ich so ein Flieger, wenn der so zwei Nächte oder eine Nacht über Nacht hingestanden ist, man kommt dann hin, man sieht dann, man hat dann die Hälfte seines Drucks verloren. Ne? Also, weil die langsam halt dann irgendwie abblasen. So. Das ist auch so eine Sache, dass man das berücksichtigt, dass ich sage, ich fliege jetzt nicht 5 Stunden weiter und lande dann, was ich theoretisch machen kann. Der Flieger fliegt gut. Ja. Halt ein bisschen eingeschränkter. Ne? Ja. Dass ich dann doch sage, also okay, ich gehe den Flughafen, ich lande innerhalb eines gewissen Zeitrahmens, ich gebe meiner Kabine gewisse Zeit zum Vorbereiten der Notlandung, aber lande dann. Ne? Und da sollte die Landebahnlänge müsste wirklich ausreichend sein. Ja. Es geht, viele Elemente gehen nicht. Ich kann meine Störklappe, meine Spoiler, meine Groundspoiler auch, kann ich nicht ausfahren, weil da gibt es keine Alternative für, um das, die gehen wirklich nur mit Hydraulik. Mhm. Und da müssen also viele Aspekte da mit rein. Das ist auch eine große Sache zum Überlegen. Mehr aber so das ganze Operationelle. Rein fliegerisch ist das Ding auch im Simulator immer wieder relativ gut handelbar. Im echten Flieger sagt man sogar noch viel besser. Mhm. Okay. Weil man viel mehr in dem ganzen System sich fühlt. Und genau. Ja. Ja. Wie sieht es aus mit Elektrik? Die 737 kann ich alle Generatoren und die Batterie ausschalten, dann fliegt immer noch weiter. Mhm. Aber die fallen halt ein paar Instrumente aus. Ja, was ich damit sagen will, ist, die Triebwerke haben eine mechanische Einspritzanlage und die Flight Controls funktionieren über Hydraulik, die durch hydraulische mechanische Pumpen angetrieben werden, sodass ich die Steuerhörner und alles immer noch betrieben kann. Wir haben keine Ram-Air-Turbine, keine Ratte, haben wir nicht, die ausfahren kann. Also die 737 ist da wirklich extrem oldschool sozusagen aufgebaut. Aber ich habe natürlich, es geht nicht. Ich kann ohne Elektrik nicht wirklich fliegen, weil ich habe keine. Also du würdest landen dann. Ein Generator kann ausfallen. Ja. Kann ich mit weiterfliegen. Es ist aber auch so, dass ich sage, wenn ich die APU nicht dazu nehmen kann, also unseren Hilfsgenerator, den wir drinnen haben, dann ist es ein Fall für Land Next to Double Airport, weil ich nur noch ein System habe. Ich habe keine Redundanz mehr. Ich habe nur noch einen Generator. Ja. Dann würde ich also irgendwo landen wollen. Ja. Suitable heißt möglicherweise operationelle starke Einschränkung. Ja. Ne? Also die Gäste sind dann und wir alle sind dann ein bisschen gelackmeiert, weil wir dann irgendwo stehen, wo wir uns erstmal um alles kümmern müssen. Wenn beide Generatoren ausfallen, habe ich immer noch die Batterie. Die versorgt mir aber nur für 30 Minuten rein theoretisch meine Instrumente. Und auch nur die Kapitänsinstrumente. Der Co-Pilot guckt da schon in die Röhre. Also meine künstliche Horizont, meinen Kompass, die Trägheitsnavigationssysteme, ein Teil der Triebwerksinstrumente, schaltet dann auf die sogenannte Standby-Power-Versorgung um, dann geht auch das Licht in den Instrumenten an und da habe ich aber 30 Minuten Zeit und in der Zeit sollte ich dann auch versuchen dann zu landen, weil ich muss ja nach blind, also Instrumentenflug kann ich nur ausführen, solange ich Instrumente habe. Ja, klar. Sonst, du hast sicherlich auch mechanische Instrumente, die gar keinen Strom brauchen, aber da hast du halt nur Fahrtmesser, Höhenmesser, Vario. Genau. Und vermutlich. Nicht mal Vario, sondern. War ja auch nicht, okay. Oder? Doch, Vario geht sogar. Vario geht sogar, es ist nur nicht mehr instantaneous, es ist also ein Lag ziemlich behind. Also okay. Das ist irgendwie, das habe ich noch. Ne? Mhm. Das geht noch. Das ist so eine kleine Skala, auch einen künstlichen Horizont habe ich noch, der auch noch nachläuft so ein bisschen, aber nicht mehr lang. Ne? Ja. Der überbrückt so die Zeit so ein bisschen, so ein kleines Standby-Horizon ist das. Die Tatsache, dass die Batterie nur eine halbe Stunde Strom liefert, hängt vermutlich damit zusammen, dass die 737 ein Kurzstreckenflieger ist und man davon ausgeht, dass es da dann schon in der halben Stunde irgendwie, also irgendein A340, der über den Atlantik fliegt, Der hat eine Ratte wahrscheinlich dann. Also ich glaube, diese 30 Minuten ist, gilt für alle Flugzeuge. Aha. Das ist so Minimumzulassung von der Dings hier. Nein. Die haben ja so ein, selbst wenn der 330, der zwei Motoren hat, der hat ja also erstmal zwei Generatoren, dann hat er hinten noch die APU und dann hat er noch die Ratte, also die aber auch nochmal einen Generator dranhängt. Ja, ne? Ja. Also der hat vier Generatoren. Ja, und da sagt man, die Batterie ist jetzt wirklich für den ultimativen Kram. Ne? Ja. Irgendwie so. Selbst wenn da beide Triebwerke ausfallen und die APU nicht geht, hat er ja immer noch Strom durch die Ratte. Ja, klar. Durch die Remmelturbine. Ja. Wie sieht es denn generell aus beim Ausfall von Instrumenten? Also ich könnte mir vorstellen, der Fahrtmesser, Fahrt ist das halbe Leben, den Spruch kennt man ja aus der Fliegerei generell, und ohne Fahrtmesser ist schon irgendwie doof. Also da können wir vielleicht zwei interessante Aspekte. Du hast gesagt hier, also außer bei, du hast vorhin, glaube ich, erwähnt, Stallen, da müssen wir die Nase runternehmen oder irgendwie sowas. Da haben wir auch Procedures für, die also wirklich wir trainieren. Da gab es in den letzten fünf Jahren starke Änderungen in dem Verfahren. Und auch, wir haben gerade starke Änderungen in dem Verfahren gehabt für Ausfall der Instrumente, also der Geschwindigkeitsanzeigen und Höhenanzeigen. Da ist sogar sehr, sehr interessant, dass Boeing, was sie normalerweise also nie machen, irgendwie so richtig, wirklich, sogar richtig eine Trainingsempfehlung an alle 737-Operator rausgegeben haben, wie sie diese Verfahren mit welchen Bedingungen trainieren sollen im Simulator in den nächsten 4 Jahren oder irgendwas. Das war so eine Vorgabe. Ne? Wenn alle Instrumente ausfallen, haben wir erstmal auch sogenannte Memory-Sachen, die wir ausführen. Ja. Das ist momentan, je nach Flugzustand, wo befinde ich mich? Befinde ich mich im Reiseflug oder sind meine Landeklappen eingefahren, Fahrwerk eingefahren? Dann gehe ich auf eine, und ist scheißegal, was denn, wie der Flugweg erstmal ist. Ich gehe auf eine Referenz-Pitch, also eine Referenzlage und setze eine Referenz-Schub. So. Und weil da weiß ich, da kommt ein sicherer Flugzustand raus, der mich in Steigen bringt oder in ganz Höhen, großen Höhen, vielleicht sogar in Sinken, aber er bringt mich nach oben. Also du weißt quasi, dass bei 3 Grad Pitch und 85% N1 fliegst du 738 km/h. Das ist eine blöde Zahl. Ja, genau. Und was immer ist, da fliege ich erstmal sicher, so dass man dann Zeit hat zu diskutieren, rauszufinden, von den verschiedenen, kann ja auch sein, dass nur eine ausgefallen ist oder dass die andere beide unterschiedliche Sachen anzeigen. Es gibt ja abstrakte Sachen, die passieren können. Vogelschlag auf den Radardom. Und der zerbricht und ändert die Anströmung der beiden Pidos, also der beiden Geschwindigkeitsmesser, die ja kurz dahinter liegen. Ja, ja. Und beide werfen verschiedene Geschwindigkeiten aus. Ja. So. Und ich wende diese Referenzhaltung an, dann gucke ich erstmal, was ist sicher? Dann überlege ich mir, wo bin ich? Dann nehme ich weitere, gehe ich in die Checkliste weiter rein. Dann nehme ich echt die Papiercheckliste wie die Hand. Dann nehme ich die in der Papiercheckliste vorgeschriebenen Referenzpitchen rein. Es ist sehr starr geworden, das Verfahren. Vorher war das so, ach guck mal, der hier sieht ja gut aus, wir nehmen den mal. Ne? Mhm. Und aufgrund der Erfahrung der letzten Vorfälle, der letzten Jahren, hat sich gezeigt, nee, wir müssen das Verfahren anpassen. Wir müssen das in einen Rahmen, in eine Richtung geben, wo die zwar sehr unflexibel ist, aber wir wissen, das ist sicher. Mhm. Und dann gucke ich mir an, eine Liste so, welcher von den beiden Geschwindigkeitsmessern ist so grob richtig und den benutze ich dann. Den benutzt man dann, Na? Und bei Stalls hat sich auch geändert. Früher war das so, oh Stall, ich schiebe die Leistung rein, also gebe Maximum Power, nehme die Nase runter und versuche möglichst wenig Höhe zu verlieren und den Flieger wieder aus diesen Überziehzustand irgendwie rauszubringen. Und mittlerweile sagt man, nein, du bringst erstmal den Flieger aus dem Überziehzustand raus. Und du nimmst erstmal die Nase runter, bis dieser Stall gebrochen ist. Und dann kannst du darüber nachdenken, Leistung dazu zu nehmen. Einfach, weil sich Fälle gegeben haben, wo die Piloten durch das Reinschieben der Leistung den Flieger in einen so unkontrollierten Zustand zu bringen, dass sie nicht in der Lage waren, da wieder am Ende rauszukommen. Und das ist bei allen Flotten, ob Boeing oder Airbus passiert. Bekanntester Fall im Südatlantik, ne? Sag ich mal so. Das ist ja, glaube ich, allen sehr großer Begriff, der passiert. Air France, ne? F447, ne? Genau, also da nachdem du es jetzt schon ansprichst, da gab es ja auch ein paar, wohl, wenn ich das richtig mitgekriegt habe, Konsequenzen für das Design. Also das Problem war wohl, dass der Fahrtmesser unter 60 Knoten gesagt habe, so langsam fliegt kein Mensch, ich schalte mich mal ab. Und dann ist auch die Stallwarnung ausgegangen, weil er hat ja keine Fahrtinformation. Und das hat dann dazu geführt, dass wenn die Besatzung die Nase runtergenommen hat und schneller geflogen ist, um den Stall zu beenden, Dann kam der Fahrtmesser wieder rein und die Stallwarnung hat wieder angefangen. Das war ein Faktor, der dazu gezählt hat. Also das habe ich jetzt kürzlich im Airline-Pilot-Guide. Das hat für Verwirrung der Kollegen schon, im Cockpit gesorgt. Ne? Schon blödes Ob sie Design. Das jetzt geändert haben, das weiß ich jetzt nicht. Ob sie das, gut, das weiß ich auch nicht. Weil die Sache ist halt die, wenn der Geschwindigkeitsmesser nicht misst, dann kann er da auch nichts. Die Logik, warum das so ist, ist schon verständlich. Ne? Ja, also, ja, ne? Klar, aus sicher. Aus Ingenieurstandpunkt. Ne? Ja, einerseits schon. Ne? Auf der anderen Seite ist halt echt blöd, du drückst nach, um den Stall zu beenden und dann geht die Stallwarnung an. Ja, das ist klar. Nicht gut. Ja, also das ist verwirrt. Ja. Also gerade wenn du nicht weißt, welchen Zustand sich gerade dein Flugzeug befindet. Weil du in Wolken bist und nichts siehst und deine Instrumente vielleicht irgendwie wackelt, Müll anzeigen. Okay, das ist mir ganz begleiterscheinend. Wir müssen uns vorstellen, wir sitzen hier und alle Tassen und alles, was hier auf dem Tisch sind, springt hin und her, ne? Weil es so vibriert. Ne? Ja. Alles noch, was dazukommt. Ne? Ja. Ja, klar. Ist dann immer leichter, ne? Wie heißt es? Monday Morning Quarterbacking heißt es bei den Amis. Also im Nachhinein ist man immer klüger. Ja, ja, klar. Wenn man da drin steckt, ja, nicht so. Okay, aber das ist, genau. Also das, wie gesagt, also das hat Konsequenzen gehabt auf die gesamten Verfahren und auch da, also ist es nicht so, das trainiert man ja schon mit jeder Cessna, wie man da irgendwie vorgeht, aber jetzt für uns ist, für alle Flieger, das ist auch, glaube ich, bei Airbus, das ist alles relativ gleich, die Verfahren. Die haben alle, großen Operator haben, große Flugzeughersteller haben mehr oder weniger dieselben Verfahren jetzt angewendet, um die Richtung da vorzugeben. Natürlich mit flugzeugspezifischen Anpassungen, was die Pitch, also was die Winkel konkret angeht und die Leistung angeht oder irgendwie sowas. Ne? Ja. Was kann sonst noch schiefgehen im Reiseflug? Funk- oder Navigationsgeräte können ausfallen. Ich denke, da hat man dann entsprechende Backups. Also ihr habt sicherlich nicht nur ein Funkgerät dabei, einen Transponder. Ja. Wir haben drei sogar dabei, wir haben zwei Transponder dabei. Wobei das jetzt, es gehört zwar zu den Navigationsgeräten, aber ist jetzt für uns als zum Navigieren jetzt nicht so wichtig. Ja, es ist für die Flugsicherung wichtig und es fällt, wenn der Transponder ausfällt, fällt bei uns ein Warngerät aus, TCAS, Traffic Collision Avoidance System. Ja. Ja. Aber wie gesagt, wir haben zwei Radios, wir haben zwei Funkfeuer, zwei ILS-Systeme, also zwei VORs, ILS-Systeme sind zusammen. Ja. Haben nur ein NDB. Mhm. Ne? Aber gut, braucht eh keinen. Also es gibt zwar noch Anflüge. Offiziell müssen es, wenn nur ein NDB-Anflug gibt, kann ich Ihnen zwar ein ERNA-Verfahren, also ein Verfahren mit FMS gesteuert und mit GPS gesteuert, da anfliegen, kann das machen, aber das NDB brauche ich, das ist Master. Ja. Das muss auf dem Papier. Auf dem Papier und das muss gehen. Ja. Ne? Ja. Und werde ich dann auch anwenden. Ja. Also, wenn ich das nicht mache, dann verstoße ich gegen die Regel, dann möchte ich nicht. Ne? Wir planen übrigens, also nicht wir beide, sondern wir Omega Tau, wir planen eine Episode zu Flugnavigationssystemen mit Schwerpunkt auf GPS. Also da wird man da dann noch entsprechend Details dazu. Ja. Dafür sage ich gerade meinen Hörern. Ja, ja. Okay. Also da geht man einfach davon aus, man hat Backups und ansonsten sind die Systeme eh alle nicht wirklich mission critical. Da gibt es in dem Sinne auch, es gibt zwar für jedes Licht bei der 737, was da aufleuchten kann, gibt es eine Checkliste. Mhm. Und die sind auch manchmal sind so banal, dass man sich sagt, so, oh. Also wenn das Autopilot-Licht angeht, die rote Warnung, dass das Autopilot ausgeht, dann kann ich eine Checkliste nehmen, steht Engage Autopilot, ne? So, ich schalte ihn wieder ein. Ne? Also ich meine, warum das hier? Aber so ist es halt irgendwie gehandhabt. Ne? Also das ist, dass für jedes Licht und sei das auch noch so banal oder so noch so natürlich, dass es angeht, ist eine Liste vorhanden. Das bedeutet aber auch natürlich im Umkehrschluss, dass ich also Lichter, die angehen aufgrund von Pilot Actions, bewusste Pilot Actions bzw. Ausschalten des Autopilots, muss ich natürlich nicht in der Abfahrliste gehen. Und es gibt keine Listen für ausgefallene Funkgeräte in dem Sinne, aber es gibt keine Warnlichter dafür. Mhm. Es gibt Verfahren, die sind unannunciated, also die wird nicht durch das zentralisierte Master-Warnsystem, was es gibt im Flieger, also wenn generell zum Cockpit so designt, dass die Piloten vorne rausgucken, weil da vorne spielt die Musik. Ja. Entweder gucken sie vorne auf ihr Instrumentenpanel, oder raus aus den Scheiben, wenn sie landen wollen. Ja. So, alles, was auf dem Overhead-Panel, also auf dem Panel, was über ihnen ist, wenn da ein Licht angeht, sehen die nicht zwangsläufig. Ja. Und deswegen ist ein trainiertes Master-System angegangen, Master-Warning geht an und dann leuchtet dazu ein kleines Lichtchen, wo drin steht, okay, jetzt, das betrifft jetzt Flight Controls. Und dann muss nach oben gucken. Genau, du musst nach oben gucken. Ne? Ja. Also diese Master-Warning geht an, die kann ich quittieren, indem ich einmal draufschalte, dann resette ich sie, dann würde sie beim neuen anderen Fehler nochmal angehen. Ja. Ne? Und so, dass ich dann meine Aufmerksamkeit nach oben legen kann oder auch erstmal sie wahrnehme, quittiere und sage, so, jetzt landen wir erstmal als Beispiel oder irgendwas, wenn es irgendwas Banales ist oder irgendwas ist, was ich sage, kümmern wir uns am Boden rum oder irgend sowas, wenn es kurz vor der Landung ist oder irgendwas. Und ein Funkgerät hat eben kein Lichtle auf kein diesem Master Caution Panel. Das auf einmal geht's nicht mehr oder meistens ist es ja so, dass man es auch so nur leise gedreht hat. Genau. Wenn man gerade eine Passagieransage gemacht hat, dann denkt man, komisch, ja ruhig hier und dann hast es halt, musst es halt wieder lauter drehen. Im allerschlimmsten Fall landet man halt ohne Funk und rastet wahrscheinlich irgendwas im Transponder, der dann wiederum behauptet, Funk kaputt. Also Funkausfall ist schon echt eine Sache, die selten auftritt und auch nicht so einfach irgendwie ist. Also natürlich, es gibt im Instrumentenflugverfahren gibt es definierte Verfahren, wie ich vorgeben soll, wenn ich in dem Moment, wo ich bemerke, ich habe Loss of Comm, dann soll ich erstmal 7 Minuten die alte Clearance weiterfliegen und dann according Flight Plan weiterfliegen, den Flugplan, den ich bei der Flugsicherung aufgegeben habe und sowas und dann hinfahren und innerhalb meiner halben Stunde meiner vorgeschriebenen oder ausgerechneten Landezeit, ausgehend von meiner Startzeit, dann landen und so. Das ist alles sehr, sehr theoretisch und bedeutet eine enorme Arbeit für alle anderen Beteiligten. Mhm. Weil klar, für dich selber, das ist okay, du machst das, fliegst das und längst und so. Halt, aber ich meine, da sind hunderte andere Flugzeuge von betroffen. Und wobei, ich glaube, wenn man mich im Fluglotsen unterhält, die sind das auch irgendwie relativ egal. Die sehen ihn ja auf ihrem Radarschirm trotzdem, meistens, als Primärecho. Ja. Und sagen einfach, dann schaufel ich ihm alles an Verkehr ran und guck mal, wo er landet. Wir müssen mal gucken, wie das denn ist. Ja, die reagieren dann quasi. Ja, genau, genau. So. Und wenn ein Ausfall von Navigationsgeräten, dann muss ich mir überlegen, kann ich weiterfliegen damit? Finde ich mein Ziel, genau. Geht das hin? Oder nehmen wir mal an, als Beispiel, da haben wir auch Listen genau für, wenn ein Funkgerät ausfällt, ein ILS ausfällt, kann ich zum Beispiel keinen K2, K3 mehr fliegen. Ja. Ja. Oder K2, K3 hat was mit Wetterminima zu tun. Das heißt, also möglicherweise kann ich nicht dahin fliegen, wo ich hinfliegen will, weil das Wetter da schlecht ist. Ja. Könntet ihr bei vernünftigem Wetter, könntet ihr im Servicefall auch einfach rausgucken und nach Stuttgart finden, oder? Also bei schlechtem Wetter geht das natürlich nicht mehr. Aber bei gutem Wetter kann man auch mal einfach rausgucken. Also wir würden sagen, wenn die Navigationsgeräte ausfallen würden und ihr sagt, hey, das Wetter, schön, 2/8 Kumuli, wir finden da nach Stuttgart, dürftet ihr das tun oder müsstet ihr dann trotzdem ein Autonet anfliegen also, und sagen? Ich glaube, die Rules of the Air, wie es so schön heißt, sagt, denn bei Comloss kann ich in Visual Condition Continue VMC and land at next suitable airport. Okay. Aber du müsstest dann schon landen. Ich fliege doch nicht, ich lande. Ach, guck mal, da unten ist Frankfurt und steige auf meiner Reiseflughöhe ab und gehe da unten irgendwie runter und lande in Stuttgart einfach so unplanmäßig. Mach nicht. Nein. Okay. Also ich würde es nicht machen. Ich würde dann according Flight Plan weiterfliegen und dann da machen, was die eigentlich von mir auch erwarten. Ja, das, also es gibt aber wenn du keinen NAV mehr hast und da gar nicht mehr hinfindest, dann würdest du. Oder die Wahrscheinlichkeit, dass alle Navigationsgeräte ausfallen und du wirklich nicht mehr zu deinem... Und keinen Funk habe, auch noch. Stimmt so, dass man dir sagen könnte, wohin fliegen. Ja, okay, stimmt. Das wäre dann so der komplette Ausfall der Elektrik oder irgendwas. Ja. Aber dann muss ich sowieso in der nächsten halben Stunde irgendwo landen. Also das ist schon große... Wir reden jetzt hier von großen, schweren Sachen. Ne? Zwei Dinge fallen mir noch ein. Das eine ist ein Problem mit der Druckkabine, also Druckbelüftung, sodass man eben möglichst schnell runter muss. Was ist denn die Höhe, wo ihr undruckbelüftet sicher fliegen dürft? 3.000, 3.500 Meter? Ja, genau. Also 10.000 Fuß ist so die Höhe. Ich glaube, das ist auch bei Segelflug ja genauso. Ab 10.000 Fuß muss ich, wenn ich Gäste habe. Länger als eine halbe Stunde über 3.600. Ja, genau. Aber wenn man Gäste mit hat, dann geht das nicht und sowas. Okay. Und so. Also diese simplen Regeln, die man schon im PPL hat, die gelten auch dann genauso für die Airlines. Das heißt, ich werde runtergehen unter auf 10.000 Fuß, damit denn alles versorgt hergestellt ist. Als Commercial Pilot muss ich sowieso über 10.000 Fuß, einer von uns beiden, es gibt diverse Regelungen, die da irgendwie runterspielen. Also 10.000 Fuß gehen wir runter und wenn es denn geht, also über den Alpen geht's nicht. Ja, stimmt. Ja. Na? Also muss ich dann auch möglicherweise meinen Flugweg ändern, nicht mehr entlang den Alpen, sondern erstmal nach Bayern reinfliegen, bevor ich dann in Weitersinn sinken kann, runter auf 10.000 Fuß. Und auch dort sind Verfahren, die wir trainieren, die auch dann in dem Sinne nicht per Checkliste abgehakt sind. Mhm. Also da steht nicht drin, Checkliste jetzt, Höhe runterdrehen, jetzt Autopilot das sagen, jetzt das. Also da gibt es keine Checkliste für, sondern das ist aufgeteilt in zwei Verfahren bei uns. Das eine ist, wenn das Cabin Altitude Warning Horn, also das Horn und das Licht angeht, dass unser Luftdruck nicht mehr ausreichend ist, dann wird erstmal für uns hergestellt, das ist ganz wichtig, dass wir unsere eigene Sauerstoffversorgung der Piloten herstellen. Das ist das Primäre, was anliegt. Ja. Ne? Und das trainieren wir auch so, dass wir das wirklich uns gegenseitig und ich persönlich, das ist mein Stil dann, auch wirklich sage, Leute, sagt es laut. Ja. Weil ihr werdet ja am Anfang nicht glauben, wenn dieses Horn angeht, wie, was, wo. Du sitzt da, trinkst deinen Kaffee, gemütlich, keine Ahnung, aber wenn man geht dieses Horn an, ne, dann heißt es Masken auf. Ne? Ja. Also, und das wird auch richtig haptisch trainiert, wie das am schnell geht, wo ich mit meinem Headset hingehe, dass ich das hinten in den Nacken schmeiße, dass ich meine Maske aufsetze ganz schnell, dass ich die anschalte, dass ich dann Communication establish. Je nach Höhe hat man da auch tatsächlich nicht so arg viel Zeit dafür. Man hat nicht so viel arg noch Zeit. Also, 37.000 Fuß ist je nach physischen Zustand deines Körpers oder wie fit du bist, habe ich die Zeit of usual consciousness, die TUC, geht runter auf 20 Sekunden. Genau. Das ist echt nicht viel. Nee, ist nicht viel. Und übrigens, wenn wir weiterdenken, du hast ja auch mal Concorde irgendwie gesagt, ne, wenn man da irgendwie über 41.000 Fuß hinausgeht, musst du auch, glaube ich, einer immer eine Maske tragen. Mhm. Okay. Na, das ist so, war so vorgeschrieben, glaube ich. Also, ich weiß nicht, ob er das gesagt hat damals. Ich glaube, er hat es nicht gesagt, Vielleicht hat sich es auch geändert, aber ich glaube, damals war das noch, als sie geflogen. Mhm. Einfach nur, weil man dann sagt, das wird zu wenig. Einer muss bereit sein. Und ansonsten einfach sinken und dann ist genau, gut. Das ist der eine Teil, Cabin Altitude Warning Horn. Da versuchen wir nochmal zu gucken, ist da irgendwie eine Schaltung irgendwie ausgegangen? Haben die Triebwerke Schub, liefert mir genügend? Ja. Mit Schub habe ich Luftdurchsatz in der Kabine? Ist da irgendwie eine Störung drin? Aber es geht dann relativ schnell auf das Verfahren Emergency Descent. Und das ist dann wieder ein Verfahren, was wir aus dem Kopf machen, wo es auch nicht in dem Sinne mit der Checkliste, kann man nachher überprüfen, ob man die Ausrufe, man warnt die Kabine, Emergency Descent, ne, dass die sich festhalten, weil möglicherweise geht es jetzt gleich schneller runter. Das geschwind negativ drüber drücken. Eben nicht. Aha, ja, eben nicht. Entschuldigung, nicht, aber trotzdem, wir sollen das sagen. Ne? Die Kabine sollen sich einfach irgendwo festhalten. Ja. Wir sollen das im Gegenteil, jetzt haben wir erstmal die Masken auf. Ja. Jetzt kannst du es eigentlich erstmal ruhig machen. Du kannst dem Autopilot einfach sagen, ich drehe die Höhe runter und lass dem Autopilot den Sinkflug einleiten. Das ist nicht anders als der normale Sinkflug, den wir auch irgendwie beginnen. Aber ein bisschen schneller dann. Wir werden dann die Störklappen, die Spoiler mit dazu zählen. Ne? Und dann relativ schnell Fahrt aufnehmen und dann geht die Nase relativ stark nach unten. Und das ist das, was ein bisschen mehr ist als normal. Wie lange braucht man ungefähr von 37.000 Fuß auf 10.000 Fuß? Gott, muss ich das schätzen? Habe ich jemals die Zeit gestoppt? Das sollte eigentlich in 3 Minuten sein. Okay. Ja, ist man unten. Ja. Diesen Teil des Emergency Descents hat man aber auch getrennt von dem Warnung der zu wenigen Luft, dieser Cabin Altitude. Man kann Emergency Descent ja aus anderen Gründen auch einleiten. Nehmen wir mal hinten, sagt jetzt mal einer, wir haben offenes Feuer an Bord oder irgendwas, ne? Irgendwie so, weil da keine Ahnung, weil das irgendwas passiert ist oder irgendwas. Dann sage ich, ich mache Emergency Descent, weil ich schnell runter will, weil ich schnell unten möchte. Ja. Oder andere Gründe, die dafür sprechen. Wie sieht es aus mit einem Medical Emergency? Ist ein Doktor an Bord? Da ist oft an der Bord, ja? Genau, ja. Ja, natürlich schon, ja. Ja. Und da. Also wenn wir wollen jetzt, glaube ich, nicht drüber reden, was da an Notfall-Equipment da ist, sodass der Doktor dann da hinten den Menschen irgendwie verarzten kann. Ich habe das kürzlich im Airline Pilot Guy gehört. Das sind doch eine ganze Menge Equipment da, Ja, also es gibt 2 normale Verbandskästen an Bord. Ich bin mir jetzt nicht sicher, inwiefern jetzt das einfach Minimum-Equipment ist. Ja. Also was herstellerseitig oder LBA-seitig vorgeschrieben ist, was an Bord ist. Oder ob es noch zusätzliche Operator-Sachen, die sie noch verweist. Aber wir haben zwei First Aid Kits, nennt sie sich einfach, also 2 Verbandskästen an Bord, ne, wo so ein bisschen mehr drin ist, das, was wir im Auto haben, aber wo sowas an Bord ist. Oder beziehungsweise noch einen richtigen Arztkoffer, wo zumindest ein paar Medikamente drin sind, die auch ein Arzt nur oder ein Notfallpersonal verabreichen kann. Und vor allen Dingen ist auch ein großes Schreiben drin, dass die Haftung von der Gesellschaft übernommen wird, falls ein Arzt da irgendwelche Fehldinger da irgendwie irgendwo sowas. Also setz es ruhig ein, das ist okay. Genau. Ja. Das ist mit dabei. Das ist für viele Ärzte ein Problem, möglicherweise. Klar, ne? Dass sie sagen, was mache ich denn jetzt hier? Bin ich versichert, wenn ich das jetzt mache? Ob man da dann aber landet, das entscheidest wieder du. Das heißt, du lässt dir von irgendjemand, der einschätzen kann, wie schwerwiegend dieser Notfall jetzt ist, also hoffentlich von dem Arzt, der zufällig an Bord ist, lässt du dir wahrscheinlich irgendwie sagen, hey, da solltest du jetzt schon landen, dann können wir ihn retten, ansonsten nicht, oder wie läuft das? Ja, genau. Weil du kannst ja nicht einschätzen. Ich kann es nicht einschätzen. Ja. Ich muss natürlich einschätzen, die Gefahr für die anderen, genau, den Rest des Systems. Ja. Ne? Also ich kann jetzt nicht das Leben riskieren, nur weil ein anderes Leben da irgendwie Gefahr hat. Klar. Aber die 737 wiederum ist ein relativ kleines Flugzeug. Klar, da kannst du sogar in Elhingen landen. Ja, also Egelsbach, alles, was so an kleinen Flughäfen da ist, das ist möglich, da zu landen. Ja. Ne? Also ist nicht unbedingt sinnvoll. Ja, klar. Es ist auch, was die ärztliche Versorgung geht, also in Deutschland, okay, alles gut. Da ist jeder, in Deutschland erreichst du jeden Flugplatz, jeden vernünftigen großen Flugplatz innerhalb von wenigen Minuten. Das ist nicht das Problem. Es wird interessant, wenn du irgendwo in, sagen wir mal, auf dem Weg nach Moskau oder irgendwie sowas, oder noch weiter irgendwo im Osten oder im Süden irgendwo, ja, wo einfach der nächste Flugplatz nicht weit ist. Und wenn du weißt, wenn ich da lande, dann komme ich da aber auch erstmal, ja, nicht mehr weg. Ja, ja, klar. Ja. So, beziehungsweise es tun sich dann andere Probleme auf. Und da muss man so ein bisschen abwiegen, ne, irgendwas. Aber generell, das ist aber eher ein Problem, das hat man für 737 nicht. Das, weil, ja, einfach das Streckennetz, ja, gibt es her, dass man, ja, einfach die Gäste überall irgendwo raussetzen. Um mal aber referent zu bringen, mir ist es noch nicht passiert, dass ich außerplanmäßig aufgrund eines Krankengastes lande. Mhm. Mir ist es schon passiert, dass ich nach der Landung einen Arzt rufen musste oder schon beim Einsteigen, dass da irgendwas passiert ist, ja, dass da irgendwie einer vor Aufregung oder die ganze Stress, manche Leute haben ja echt Weltreisen, ja, ja, wenn sie an Bord kommen, ne? Ja. Dass dann was passiert ist, man einen Arzt rufen musste, ja, oder nach der Landung oder irgendwas. Ja. Aber meistens war das dann am Zielflug. Ja, ja, ja. Im Airline Pilot Guide haben sie erzählt, es gibt wohl weltweiten Service, wo man mit Satellitentelefon, ja, anrufen kann, sagen, hey, ich habe hier folgendes Problem, bitte erklär mir mal einer, was ich da jetzt machen muss, medizinisch, ja, meine ich jetzt. Genau, genau. Habt ihr ein Satellitentelefon auch dabei? Nein. Okay, also das gilt auch für die Langstrecken dann vor allem. Das ist bei großen Gesellschaften, die Langstrecken, also die Flugzeuge haben, ja, die haben dann so einen Service, können sie sich denn da buchen und dann ist da wirklich ein Medical Team, was denn, ja, mit dem sie genau die Symptome durchgeben und, ja, das auch mit Hilfe eines Arztes dann durchsprechen können. Ja. Was können wir denn machen? Ne? Ja. Das wird bei größeren Flugzeugen echt das Problem, ne? Dass viele Leute, medizinische Notfälle sind dadurch wahrscheinlicher, ja, weil viele Leute, ja, an Bord sind. Aber wiederum die bei dem Streckennetz, die Anzahl der möglichen Flugplätze, ja, es nützt ja nichts, wenn ich jemanden irgendwo, ich sag mal so in Lubumbashi in Afrika, da irgendwo raussetze. Ja, oder mittel im Atlantik, wo, ja, also auch so ein paar Flugzeuge. Da kann ich ihn ja nicht absetzen, aber selbst, ja, wenn ich ihn irgendwo absetze, wo, ja, ja, ich sag mal so Schwarzafrika und da, wo das nächste Krankenhaus auch in einem hygienischen Zustand ist, klar, da möchte vielleicht der Gast auch nicht hin. Nee, nee, klar. Auch wenn er sich gerade sehr, sehr krank fühlt. Ja, ja, ne? Ja. Gut, dann lassen wir mal ein bisschen über die Landung reden. Okay. Da gibt es ja sicherlich auch noch interessante Dinge. Um wieder das Thema mit dem Triebwerk aufzugreifen. Landen mit einem ausgefallenen Triebwerk ist, also auch wieder damals im Simulator haben die Jungs hingekriegt, war halt anstrengend. Wird regelmäßig trainiert. Geht. Ich weiß vielleicht, wollen wir das mal erwähnen, auch, dass jeder Pilot zweimal im Jahr einen sogenannten Checkflug hat, ja, wo eben gerade diese großen gravierenden Dinger, Evakuierung, Triebwerkausfall, Blindfluglandung, also K3-Landung, ja, trainiert werden müssen, zweimal im Jahr. Und gerade da auch die einmotorige Landung wird dort regelmäßig geübt. Und bei der 737 ist es so, dass der Flieger, man landet nicht mit der vollen Landeklappenstellung, sondern, ja, nicht mit 30 oder 40, das wäre die volle Landeklappenstellung, sondern mit 15. Und ja, man bereitet den Flieger ein bisschen technisch darauf vor, dass man APU anmacht und dass man möglicherweise die APU, also unsere Hilfsturbine, auch die Kabine mit Druckluft versorgt, weil dann kann man das verbleibende Triebwerk noch ein bisschen mehr Leistung. Ein bisschen mehr Leistung kriegen, aber das ist auch in der Regel nicht notwendig, dass es, wenn es irgendwo hinderniskritisch ist oder es ist sehr heiß, sehr, ja, sehr draußen und man ist sehr schwer zur Landung, dann kann man darüber nachdenken. Und man sollte natürlich, die Landedistanz ändert sich, ja, ne, weil man fliegt mit Landeklappen 15 an, dadurch, ja, ist man ein bisschen schneller, in der Regel so 20 Knoten, 25 Knoten. Und das heißt, die Landebahn muss das hergeben, dass ich da landen kann. Ich habe natürlich nur einen Schubumkehr, das geht nicht. Ich habe, sonst technisch ist es alles soweit, funktioniert alles noch. Ja? Und nur das Durchstartmanöver ist natürlich anders. Auch da habe ich natürlich nur noch einen Motor, ja, nur noch die halbe Leistung. Weniger Pitch, das rein fliegerisch natürlich. Ja. Ne? Ich nehme die beim Start nämlich die Pitch, also die Nase nach oben auf 16, 17, 18, 20, ja, Grad oder irgendwas, je nach Klappenstellung. Aber beim einmotorigen Durchstarten geht die 11, 12, 14 maximal. Ne? Ja. Also da wird, das ist rein fliegerisch schon das so. Aber es bedeutet auch, dass ich nicht so stark steige. Mhm, so, das heißt, für den Fall des Go-Arounds muss ich mir natürlich, und wir denken ja immer, dass wir durchstarten und, ja, haben diesen Plan abgedeckt. Ja. Den briefen wir uns, den erzählen wir uns ja. Das ist ja auch in deiner anderen Sachen haben sie ja erzählt. Wir erzählen uns nicht nur, wie wir die Landung machen, sondern auch, wie wir durchstarten. Und, ja, gerade beim Einmotorig, ja, ist der Aspekt auch, wie starte ich denn durch mit Einmotor. Ne? Ja. Kann ich das Instrumentenflugverfahren abfliegen? Oder also habe ich die Leistung, um das überhaupt abfliegen zu können? Genau. Ja. Habe ich die Leistung, um das abfliegen, ja, zu kommen? Komme ich über alle Hindernisse rüber, ja, die sich da auf dem Weg mir auftun? Oder muss ich das Verfahren fliegen, was ich zum Beispiel auch anwende, wenn ich dort starte einmotorig? Mhm. Diese Sonderverfahren, die wir haben. Ja. Das ist das alles gegeben. Ne? Und genau, das überprüfen wir. Ansonsten ist es jetzt gar nicht so, Allmotorisch landen ist jetzt ansonsten danach einfach eine normale Landung. Ja, muss halt also anders, da gibt es halt andere Sachen, die sind denn. Die Füße haben mehr zu tun, ne? Damit die Nase in der Mitte bleibt. Mit dem Ruder, aber sobald ich die Leistung auf Leerlauf habe bei der Landung, habe ich kaum Giermoment mehr. Also rein fliegerisch ist es so, ich muss natürlich die ganze Zeit Ruder geben, um den asymmetrischen Schub auszugleichen. Ja. Werde dann. Was viele Kollegen machen, ist, kurz vor der Landung nehmen sie diesen Ruderinput, man kann das Ruder auch trimmen. Ja. Ne? Also du kannst einen permanenten Ruderdruck vorgeben, mit Hilfe der Rudertrimmung. Viele Kollegen lassen sich die rausnehmen, vor der Landung, sodass ich dann mit dem Fuß wieder drinne stehe und diesen asymmetrischen Schub ausgleiche. Und sodass sie dann, wenn sie dann landen, brauchen Sie diesen Ruderdruck noch rausnehmen und fahren geradeaus und müssen nicht ins Anruder auf einmal reintreten, um diesen falsch eingestellten Ruderdruck dann nach der Landung irgendwie auszugleichen. Ja. Das machen viele. Und wenn ich den Schubumkehr gebe, dann habe ich natürlich wieder so ein bisschen Asymmetrie, aber das ist nicht viel. Ne? Schubumkehr ist ja auch nicht Vollgas, das sind ja irgendwie auch nur. Im Prozent sind das bis zu 60-70% Drehzahl, aber das in Drehzahltechnisch und es wird ja nicht alles umgeleitet. Ne? Also genau. Es wird nur ein Teil des Schubs wird umgeleitet und der Unterschied zwischen 70 und 100% ist gewaltig, was an Schub da rauskommt. Ja. Ja. Generell hat man natürlich mit einem Motor, man hat das ist alles irgendwie doppelt. Ne? Wenn ich sage, ich möchte 10 Knoten schneller fliegen, gebe ich 2% Leistung drauf, muss ich da halt 6% oder 4% oder irgendwie sowas ein bisschen mehr reingeben, um das irgendwie auszugleichen. Ja. Das ist alles und jede, wie gesagt, es hat keinen dreiachsigen Autopilot. Selbst wenn ich mit Autopilot fliege und ich gebe mehr Gas, muss ich es von Hand ausgleichen. Muss ich mehr Ruder reintreten. Ja. Gebe ich weniger Gas, muss ich Ruder rausnehmen. Ja. Werde ich schneller, muss ich Ruder rausnehmen. Wenn ich langsamer werde, muss ich Ruder reinnehmen. Ja, also es ist immer das Spiel. Und das muss ich auch machen, wenn der Autopilot eingeschaltet ist. Ja. Und das muss man einfach auch üben, dass man das ein bisschen ins Gefühl kriegt. Ja, und das üben wir auch regelmäßig aus. Aber es ist aber auch kein Voodoo. Also man kann es dann. Die 707 ist gutmütig. Ist ein schneller Flieger, man muss sich daran gewöhnen. Klar, ist ein Jet. Ja. Aber es beinhaltet alles, das, was man fliegerisch irgendwie braucht. Und es ist eigentlich auch das, was man als Pilot können konnte. Ja. Nicht umsonst wird bei vielen Airlines das Training oder beziehungsweise die Feststellung, ist der Mensch in der Lage fähig, also ist das ein normal haptischer, guter Pilot, wird auf der 707 dann getestet im Simulator. Also diese Ready Entries, diese Einstellungstests werden oft bei der 707 gemacht, weil sie alles beinhalten, was man von der Flugschule mitbringen muss, sagen wir mal so, oder von wo wir herkommen. Und sie fliegt wahrscheinlich im Gegensatz zu so einem Dickschiff auch noch für jemanden, der vielleicht von der General Aviation kommt, irgendwie von den ganzen Reaktions- und Rollraten und vom Gewicht und von der Trägheit halbwegs handelbar. Ja. Also ich bin ja mal die Falcon 50 geflogen im Simulator, den kleinen Dreistrahler, und ich bin mal im Simulator die 767 geflogen. Mit der Falcon 50 bin ich ganz gut klargekommen. Die habe ich auch vernünftig runtergekriegt und so, auch mehrmals, also war nicht nur Zufall. Mit der 767 habe ich schon schwer getan, weil das Ding einfach, es braucht einfach. Und dann muss man auch wissen, dass man, wenn man Höhe halten will, halt irgendwie 3-4 Grad Pitch braucht. Und das muss man erst mal in den Kopf reinkriegen. Also ich denke, die kleineren Flugzeuge sind einfach einfacher für jemanden, der da keine Erfahrung auf den Dickschiffen hat. Ja, genau. Aber ist natürlich ein Jet. Das hat schnell, schnell und es hat alle Nachteile oder Vorteile eines Jets. Das heißt, wenn ich die, anders als beim Propeller, wenn ich einen Propellerflieger habe und ich nehme die Leistung auf Leerlauf, dann habe ich da vorne eine große Bremse. Das heißt, die Geschwindigkeit ist sofort raus. Ja. Wenn ich beim Jet die Leistung auf Leerlauf ziehe und der Flieger ist schwer, dann dauert das 5-6 Meilen, bis er dann von Maximalgeschwindigkeit auf niedrige Geschwindigkeit angekommen ist. Wie sieht es denn aus, wenn das Fahrwerk nicht rausgeht und man ohne Fahrwerk landen muss? Also klar, man wird einen Schaumteppich legen, wie es so schön heißt. Nicht klar, nicht unbedingt? Also ist nicht unbedingt recommended. Ach so, okay. Also ein Schaumteppich ist nicht recommended. Ich habe mich mal mit so einem Feuerwehrmenschen unterhalten, weil mir wurde damals mal erzählt, dass weil der Feuerwagen kann Schaum auslegen und dann muss er erstmal den Tank wieder neu füllen, um seinen Schaum zu haben. Ne? Okay. Aber er meinte, nee, das stimmt nicht. Also mittlerweile haben sie da verschiedene Systeme irgendwie, also man kann Löschschaum haben und gleichzeitig Schaum für die Bahn. Aber es bringt nicht große Vorteile, Schaum zu haben. Dieser Schaumteppich, ist not necessary, not recommended, not required, heißt es dann auch. Also ich glaube, ich würde keinen Schaumteppich machen. Also selbst Boeing sagt, nö, also brauchst nicht. Einfach auf die Triebwerke landen. Einfach auf den Triebwerken lassen. Generell, grundsätzlich, man soll den Teil, der kein Fahrwerk hat, soll man versuchen, so lange wie möglich in der Luft zu halten. Also wenn jetzt nur auf einer Seite das Hauptfahrwerk zum Beispiel rauskommt. Klar, genau. Also Entschuldigung. Alles, was du an Fahrwerk hast, bitte ausfahren. Okay. Und wenn es nur eins ist und wenn das nur das hintere Bugfahrwerk ist, dann auf der linken Seite, dann fährst du halt nur diese eine Fahrwerk aus. Aber alles, was du hast, sollst du bitte ausfahren. Ja. Und dann sollst du versuchen, nachdem du, man wird bei der Landung auch versuchen, die automatischen Spoiler nicht zu aktivieren. Mhm. Weil normalerweise würden die bei der Landung würden die Spoiler rausfahren. Und sofort Gewicht produzieren. Ja, genau. Den Auftrieb, den du hast, auf der Tragfläche, die du möglicherweise noch ein bisschen nach oben halten möchtest, wegnehmen. Und das heißt, sie würde definitiv dann runterkommen bei höherer Geschwindigkeit. Ja. Und du willst eigentlich so langsam wie möglich aufsetzen. Also wirst du versuchen, die Spoiler halt nicht zu armieren, dass sie nicht automatisch rauskommen bei der Landung und jeden Teil, der nicht, wie gesagt, so lange wie möglich oben halten. Das ist natürlich, stelle ich mir sehr exotisch vor, mit einem Fahrwerk nur, das wird dir nicht so grundsätzlich gut gelingen. Aber nehmen wir mal an, du dann Bugfahrwerk, dein Nasenfahrwerk ist nicht ausgefahren, da kann man die Nase relativ lange eigentlich oben halten. Das geht, sodass sie dann bei den letzten 90 Knoten, die man hat, runtergeht und man hat dann echt wahrscheinlich minimal Schaden. Und das ist jetzt wieder eine persönliche Meinung, die ich sage. Wie gehe ich danach vor? Ne? Also mache ich danach eine Evakuierung, ja oder nein? Und es gibt diverse Videos, die bei kontrollierten Landungen dieser Art, also meistens hat man das ja irgendwie vorher schon erfahren, das kriegt das Fahrwerk nicht raus. Man versucht ein Trapper-Shooting, man versucht es irgendwie manuell auszufahren, das funktioniert nicht, man, keine Ahnung, vielleicht versucht man verzweifelt, das nochmal ein- und auszufahren, was auch nicht recommended ist mittlerweile. Und man fliegt dann noch ein bisschen rum, versucht leichter zu werden, Sprit, also zu verfliegen sozusagen. Und da werden natürlich alle Medien und sowas sind da schon scharf drauf und bringen ihre Kameras in Position und nehmen das auf. Und man stellt fest, wenn man so guckt, dass diese kontrollierten, vorher geplanten Landungen, habe ich zumindest für meinen Teil entschlossen, das ist keine Empfehlung an alle anderen, die es zuhören oder irgendwie so, dass man wahrscheinlich die Evakuierung sich in dem Sinne möglicherweise sogar sparen kann. Weil die Feuerwehr ist sofort da. Das, was da mit dem Boden in Berührung ist, wird mit Schaum überschüttet, sodass die Feuerquellen alle aus sind. Weil man macht die Triebwerke auch sofort bei Touchdown einigermaßen aus. Ja. Ne? Also möglichst schnell schaltet man sie aus, dass da Feuerquellen abgeschaltet sind. Und kann dann sogar sein, dass man möglicherweise ganz normal über Treppen aussteigen kann oder dass man nicht evakuiert, so wie wir das vom Funk und Fernsehen kriegen, alle Leute springen da raus, alles liegen lassen, sondern dass man ein sogenanntes kontrolliertes Aussteigen macht. Dass man sich zwar die Rutschen ausbringt, aber nur auf die Rutsche sich setzt, so wie im Kindergarten, und dann runterrutscht. Ja. Dadurch einfach die Sache wesentlich sicher, langsamer, aber sicher geht. Ja. Ich habe kürzlich ein Video gesehen von einer 767, komplett ohne Fahrwerk in Warschau. Warschau, ja. Genau, von 4-5 Jahren oder sowas. Mhm. Und der hat auch die Richtung gut gehalten. Das hat alles relativ undramatisch ausgesehen. Ja, der hat es nicht gebrannt. Dann ein paar Funken sind geflogen klar durch das Metall. Aber der hatte Schaum, weiß ich. Ne? Also das hat handelbar ausgesehen. Genau. Die haben aber evakuiert danach. Das kann sein, soweit habe ich nicht mehr gehört. Ja, gut. Die haben evakuiert, ist auch alles legitim. Das ist alles in Ordnung. Man muss sich auch vorstellen, dass wenn das passiert, wenn man da so auch so Berichte verfolgt, ist es so, dass wenn man am Boden aufsetzt, es gibt Funkenflug, es wird eine Art Rauchqualm, irgendwas sowas wird entstehen. Das wird die Klimaanlage möglicherweise, wenn es vorne passiert, auch aufnehmen. Das heißt, du wirst in der Kabine diesen Rauch und sowas auch wahrnehmen. Und das wird natürlich ein ganz unangenehmes Eindruck auch für alle Beteiligten an Bord, also dass man sich praktisch dass man wahrscheinlich, ich mache eine Evakuierung, obwohl das eigentlich nur Folgen sind des kurzfristigen Aufsetzens, die da passiert sind. Und so Geschichten wie keine Klappen, keine Spoiler, kein ABS, solange das beidseitig ist, braucht man einfach nur mehr Landebahn. Bitte? Was? Solange was? Solange auf beiden Seiten. Schwäbisch kam gerade durch. Ehrlich? Okay. Das ist nur ganz selten hier in dem Podcast. Ja, ich bin ein Nordenkind, ne? Genau, also solange es beidseitig passiert, brauchen wir halt mehr Landebahn. Ja. Du meinst, also es gibt natürlich asymmetrische Klappen, die ausgefahren sind. Genau, dann wird es halt interessant, denke ich. Der wird es in dem Sinne gefahren, aber in dem Moment ist auch die Sache eindeutig. Also bei der 737, wenn diese Asymmetrie Protection, die da drin ist, angeschlagen hat. Also das ist sogar teilweise bei uns in dem Klappenstellungsmesser richtig in diesem Gerät, was wir da vorne haben, eingebaut. Mhm. Da sind zwei analoge Zeiger, die sich über ein Skalenblatt bewegen und die linke und rechte Klappenstellung anzeigen. Mhm. Und sobald die um mehr als 3, 4, 5 Grad unterschiedlich werden, greift einfach die Bremse an. Da wird die Hydraulik abgenabelt und die Klappen werden da in der Stellung, in der sie sind, festhalten. Ach so, du kannst die quasi gar nicht so weit ausfahren, dass sich diese Asymmetrie ausprägen würde. Signifikant merkbar. Also man hat dann, man muss dann auch, man fliegt dann in Slip an. Ja, also ist schon, dass man dann mit 3, 4, 5 Grad Bank anfliegen muss. Teilweise je, wann die aufgetreten ist. Ja. Ne? Das hängt ab, mal wirklich, je nachdem, wie gesagt, wo die Klappen, wo das passiert ist. Und das Einzige, was diese Checkliste da macht, relativ komplizierten Wording, fragt sie einen ab, ja, wo stehen sie denn die Landeklappen? Mhm. Und man sucht sich dann praktisch nur die Geschwindigkeit raus, die dazu passen. Die dazu passt. Ja. Ja? Und selbst wenn da irgendwie ruckelt und die fahren jetzt wieder auf die Stellung ein weiter nach oben ein, also nehmen wir mal, das bei Klappenstellung zwischen 2 und 5 passiert, dann würde man sagen, wir suchen uns die Geschwindigkeit für Klappen 1 oder Klappen 2 so raus, und wenn sie wieder einfahren sollten auf 2, zufälligerweise durch irgendein Geruckel oder dass man dann die sichere Geschwindigkeit für diese niedrige Klappenstellung dann irgendwie hat. Ja. Und dann landet man. Und man stellt natürlich die Landedistanz fest, die da. Man braucht einfach mehr Bahn. Genau, man braucht mehr Bahn. Gleiches gilt halt für Spoiler oder wenn die Bremse nicht... Genau, Anti-Skid, also unser ABS-System, wenn das kaputt ist, das ist schon so ein bisschen interessanter, weil man hat sehr wenig haptisches Gefühl, ob nur die Bremsen unten blockieren oder nicht. Mhm. Und das wird da wirklich auch dann auch vom Boeing vorgesagt, Bremse bitte vorsichtig, minimaler Bremsdruck, benutze viel Schubumkehr lieber, insbesondere bei nasser Bahn. Du merkst nicht, wann die anfangen, die Bremsen, die Reifen zu blockieren. Aber ihr kriegt es gemeldet, dass das ABS, das alles dem kaputt ist. Das wisst ihr. Das wissen wir. Das Licht ist drin. Ja. Und mit dem dürfen wir auch nicht losfliegen, wenn so ein Licht am Boden angeht. Also das ist ein operationelles No-Go. Mhm. Ne? Bevor wir nicht abgeklärt haben, ob das alles stimmt. Man kann theoretisch laut Mail mitfliegen, aber man sollte sich das echt überlegen. Also nasse Bahn geht zum Beispiel gar nicht. Ja. Ne? Ja. Man darf natürlich überall landen, weil das ist selten, dass einem der Operator oder die Hersteller verbietet, mit einem Fehler nicht mehr zu landen, wenn man in der Luft ist. Gibt selten Einschränkungen. Ne? Das ist schon... Bremssystem, Anti-Skid ist schon operationell anspruchsvoller. Ja. Ne? Machst du nochmal Landung, das schon, aber dann das abbremsen. Ja, ne? Lass uns noch über ein einziges Thema reden und dann zoomen wir noch raus und bringen das Ganze hier langsam zu einem sicheren Ende. dieses ganze Thema Sprit, Alternates, wie viel tanke ich lieber noch für 10% mehr, weil ich glaube, dass das Wetter vielleicht haarig ist. Da gibt es auch wieder sinnliche Vorschriften und Messensspielraum. Es gibt erstmal die Minimummenge, die man an Bord haben muss. Die geht für VFA-Flieger wie genauso für Instrumentenflieger auch. Ich muss natürlich Sprit mit haben, um von meinem Startflughafen zum Zielflughafen zu haben. Unter Berücksichtigung von Wind zum Beispiel. Alles Streckenführung, den Flugplan, den man da hat, der da eine Rolle spielt. Manchmal fliegt man halt links rum, manchmal rechts rum und den Berg. Ne? Und das muss halt alles berücksichtigt sein. Ich muss in der Lage sein, von meinem, soll ich das erzählen? Ist das okay. Ich muss sein, von meinem Zielflughafen noch zu meinem Ausflughafen zu fliegen. Einem, genau. Und ich muss dann in der Lage sein, dort in einer bestimmten relativ niedrigen Höhe noch eine halbe Stunde lang Warteschleifen zu fliegen. Und einmal durchstarten. Durchstart ist natürlich mit einberechnet beim Zielflughafen, nicht beim Ausweichflughafen. Ah, beim Ausflughafen, weißt du, das heißt, ich darf am Zielflughafen einmal durchstarten, dann Alternate und da Alternate dann landen und noch eine halbe Stunde warten. Okay. Irgendwie sowas. Stimmt, eigentlich müsste Bohrhauen mit dabei sein. Da nagel mich nicht fest. Natürlich hört sich so an, als müsste es mit dabei sein. Ja, ne? Genau. Ich muss Sprit über dem Flughafen haben. Also da ist nicht irgendwie festgelegt, weil durchstarten kann ja dann auch heißen, ich muss jedes Instrument am Flug, Fehlanflugverfahren hat ja auch einen Punkt, der dann irgendwo ins Holding geht. Ja. Und dieses Verfahren ist da beim Olde den auf jeden Fall nicht mit drin. Es ist mit drin, dass ich das Fehlanflugverfahren fliege im Zielflughafen und dann zum Ausweichflughafen fliege. Weil ich da dann erst bemerke, dass die Minimums halt tief unten nicht mehr reichen. Genau. So, das ist das, was ich mithaben muss. Ja. Ich muss auch noch zusätzlich eine Contingency, eine operationelle Reserve für den Teil von Start bis Zielflughafen mithaben. Da gibt es verschiedene Regeln, die man darauf anwenden kann. Minimum muss es 5 Minuten sein oder Minimum 20 Minuten, wenn andere Werte darunter. Also im Praktischen so eine Art Puffer muss ich auch noch mitnehmen für unexpected deviations, also um eine Gewitterzelle rum oder sowas. So, das ist, was ich mitnehmen muss. Ja. Das ist relativ konservativ berechnet, wenn man es mal ganz ehrlich nimmt. Ne? Also das ist denn laut Flugplan berechnet, da ist denn teilweise Transitions, also so Abflugrouten mit reinberechnet, die wir oft nicht kriegen. Also es ist so generell, dass man jetzt am Ende dann trotzdem immer noch 15 Minuten plus hat, wenn man, obwohl man mit praktisch dieses Minimum getankt hat, hat man gerne mal trotzdem noch 15 Minuten irgendwie gewonnen auf der Reise, weil man dieses Contingency nicht aufgebraucht hat und irgendwie sowas. Das bei so schönem Wetter. Also da kann man sagen, wenn das Wetter alles gut ist, da kann man mit solchen Werten auch losfliegen. Und hört sich für die Gäste, wenn sie hören, was, wie, wir haben nur so viel. Aber das ist in der Regel, ist das komplett ausreichend. Mhm. So, und alles andere, wenn man ein bisschen mehr mithaben möchte, also wenn der Flughafen ein bisschen größer ist. Wegen Rollen. Das ist noch ein anderer Fuel, das ist der Taxi-Fuel. Ah, den gibt's auch noch. Den muss ich auch noch haben. Also der zum Anlassen der Triebwerke und zur Startbahnrollen, den Sprit muss ich auch haben. Da gibt's Standardwerte. Okay. Aber viele Firmen haben mittlerweile so den Durchschnitt ausgerechnet, dass sie sagen, okay, also der Standardwert ist bei der 737 200 Kilo. Standard ist es so. Aber man kann auch sagen, du, hier brauchst du nur 100, aber in Amsterdam, da brauchst du 300, ne? Oder irgendwie sowas, ne? Genau. Das reicht das einfach nicht aus. Ja, genau. Ja. Richtig. Irgendwie sowas, ne? In Amsterdam steht auch explizit dran, dass Pilots who arrive service, the minimum fuel, also, das hört sich, Minimum hört sich jetzt an wie, oh Gott, ihr habt zu wenig, aber did not understand the type of operation we have here. Echt? Statt Madrid, also haben sie wieder rausgenommen. Aber da heißt es also, Leute, nimmt ein bisschen extra mit. So. Ja. Und und da kommt so ein bisschen Erfahrung mit rein von den Piloten, von der Crew. Wenn sie dann Flughafen haben, den ihnen total unbekannt sind, da werden sie sicherlich, ich weiß jetzt nicht viel, aber so ein paar Minuten oder mehrere 10 Minuten extra mitnehmen, einfach nur, um sich wohlzufühlen. Ja. Ne? Ja. Viele nehmen sowieso ein bisschen mehr mit, aber wir reden ja immer nur so um 10 Minuten. Einfach nur, um sich einmal einen Durchstarten am Zielflughafen zu erlauben, ohne dann gleich in die Entscheidung reinrennen zu müssen, ich muss zum Ausweichflughafen oder ich bleibe jetzt hier an meinem... Man kann ja auch sagen, es gibt diverse feine Regeln, was ich mit dem Sprit am Ende machen kann, dass ich zum Beispiel mich dagegen entscheide, zum Ausweichflughafen zu fliegen, sondern diesen Kraftstoff, den ich eigentlich brauche, um Ausweich zu Flughafen zu fliegen, dass ich sage, nee, den verbrauche ich jetzt hier an meinem Zielflughafen, weil ich erwarte die Landung in 3 Minuten und jetzt müsste ich eigentlich zum Ausweichflughafen haben, weil ich sonst den nicht mehr hätte, aber macht keinen Sinn, ich lande hier ist Amsterdam, wir haben 3-4 Landebahnen und ich fliege jetzt nicht nach Rotterdam, wo sie nur einen Flug, eine Landebahn haben. Das macht keinen Sinn. Dann kann man diese Entscheidung treffen. Ja. Und man kommt aber sehr selten dahin. Man kommt echt selten in diese Entscheidung bei normalen Wetter. Interessant wird es, wenn das Wetter nicht normal ist. Ne? Weil dann eben... Wetter vorher gesagt ist und irgendwas. Und also es ist meine persönliche Meinung, ich kleckere da nicht, klotze dann eher, weil das ist dann, und das machen viele Kollegen dann auch, dass sie sagen, also jetzt nicht, wenn ich sage, ich habe jetzt ein Gewitter Vorhersage, ich nehme mal 10 Minuten extra mit. Das ist nicht schlau. Also da nehmen dann Leute schon vielleicht eine Stunde Kraftstoff extra mit und gucken dann, ob es der Alternate auch dementsprechend dann im Wetter anbietet, dass ich, selbst wenn ich wie ein Gewitter da im Zielflughafen rumkreise, weil ich nicht landen kann, weil das Gewitter ist eine halbe Stunde über dem Platz und zieht dann weg und dann kann ich erst landen, dass ich dann immer noch genügend meine Puffer habe, um dann die ganzen Entscheidungen, die ich bei Schönwetter treiben würde, dann immer noch treiben. Ich bin mal nach Madeira geflogen an Weihnachten, da war eben auch so Gewitterwetter und so weiter und da sind wir eben erst Richtung Madeira, dann war da eben dicht, dann sind wir da erstmal ein bisschen im Holding, dann hat er beschlossen, das wird heute nichts mehr, dann sind wir auf diesen ehemaligen Militärplatz nördlich von Madeira, ich habe vergessen, wie er heißt, Los Santos, glaube ich, und da sind wir angeflogen und da war aber ziemlich windig und da ist im Anflug kurz vorm Aufsetzen steht, genau im Louvre und Berg und da hat es uns dermaßen verbeutelt, dann hat er da in 20 Meter Gas reingeschoben und ich stand von da aus noch nach irgendeiner anderen Insel da unten, ich habe vergessen, wie sie heißt, geflogen und da habe ich dann hinten drin sitzend schon mal so ein bisschen überlegt, so irgendwann mal ist aus mit dem Sprit. Ja, aber Funchal ist auch ein Platz, braucht man eine Einweisung für. Ja, genau. Und da nimmt man wahrscheinlich entsprechend Sprit mit, wenn man weiß, da ist gewittrig. Genau, genau. Da oder auch Funchal einfach nur vom Wind her sind die schon schwierig. Da braucht man, glaube ich, eine Einweisung für, für den Flugplatz. Also da kann man nicht einfach so hinfliegen. Da muss man schon mal als Kapitän dort gewesen sein, sei es nur im also mitgeflogen sein oder mit einem zweiten irgendwas, um dann überhaupt dahin fliegen zu können. Da habe ich mir gewünscht, dass die Jungs da vorne mal kurz eine kleine Ansage gemacht hätten, gesagt, übrigens, wir haben genug Sprit dabei, wir haben das eingeplant, macht doch keine Sorgen. Kam nicht, fand ich doof. Ja, Ja, also das, tut mir leid, also mir sprichst du ein wundes Thema an, wenn irgendwelche Verzögerungen gibt, ich weiß nicht, vielleicht hören ja Leute mit, keine Ahnung, ich wünsche mir auch, ich stelle mir dann teilweise die Stoppuhr und sage alle 10 Minuten aus. Auch wenn ich ihnen nichts Neues sagen kann, auch wenn wir nur am Boden stehen und warten. Ja. Aber keine Information ist auch eine Information. Genau. Also, ja, das tut mir leid. Ja. Das, ich kann mich nur entschuldigen für die Kollegen. Lass uns mal noch schön ein bisschen rauszoomen und das Big Picture nochmal zusammenfassen. Du wolltest noch einmal irgendwie, wir hatten das mehrfach erwähnt mit den, wie sammelt die Industrie Erfahrung? Genau, das ist genau dieser Punkt. Alles klar. Genau, wie funktioniert dieser Mechanismus, dass man aus Fehlern lernt? Also ich meine, die Luftfahrt ist da bekannt dafür. Mhm. Erzähl doch mal, wie das funktioniert innerhalb einer Firma, aber eben auch firmenübergreifend. Mhm. Also wie gesagt, ich bin nicht so der Behördenmensch. Ich hoffe, ich gebe da alles richtig wieder. Ne? Es gibt ja verschiedene Organisationen, selbst die ICAO, die oberste Luftfahrt hier, Zusammenschluss der Länder, die empfiehlt oder schreibt vor, dass alle teilnehmenden Länder bei Unfälle und Vorfälle, die Kritisierung für, ob es ein Unfall war, Excellent Incident, dass dort Report geschrieben werden müssen. Ja. So, das muss jedes Land machen. Die sind auch dann zugänglich, teilweise dann, ich glaube auch eigentlich in der Regel für jedermann zugänglich. Ja. Also jeder Bürger kann dort, und Bürgerin muss ich auch sagen, glaube ich, ne, kann dort diese Berichte einsehen, LBA, Bulletins, alles, was dort gibt, wenn Vorfälle sind, werden darauf veröffentlicht. Und es gibt auch die Empfehlung, dass Operational Occurrences, das sind so kleine Vorfälle, wo irgendwas kaputt gegangen ist, dass irgendwas irgendwie... Ausfallhydrauliksysteme zum Beispiel, ne? Die möglicherweise man als Passagier gar nicht merkt, wo der Flug auch ganz normal irgendwo landet, dass die niedergeschrieben, eine Empfehlung, dass die niedergeschrieben werden sollten. So. Und die EU hat diese Empfehlung übernommen und wir weitergegeben an die Länder, und das, wir machen das dann auch so, dass wenn irgendein Vorfall ist, also im Unfall sowieso muss ich sowieso reporten, habe ich jetzt ja gesagt, aber selbst eine Operation Occurrence, also wenn irgendeine Sache irgendwie passiert, bin ich verpflichtet, als Kommando einen Report zu schreiben, einen gewissen Zeitrahmen. So, diese Reports werden, da steht nicht unbedingt drin, was ich jetzt genau getan habe, welche Ansagen ich gemacht habe oder irgendwie sowas in der Art, aber einfach nur, was vorgefallen ist und welche Konsequenzen das hatte, irgendwie Diversion oder nicht oder irgendwie sowas. Und diese Berichte werden sozusagen dann zentralisiert an die Behörde weitergegeben und dann auch in der gesammelt, so dass man daraus dann Statistiken erstellen kann oder Gefahrenpunkte sammeln kann. Pass mal auf, hier in dem Bereich scheint es so sein, dass es dort Defizite gibt, dass es dort ein System besonders irgendwie ausfällt bei dem Flug oder dass die Crews die Verfahren dort nicht richtig anwenden. Oder so wie sie angewendet werden, führt das zu einer statistischen Häufung von Unfällen dann am Ende. Mhm. Ne? So dass man dann dadurch Statistiken sammelt, um das System noch besser zu machen. Es passiert so selten, das muss man halt irgendwie machen, zentralisiert machen. Ne? Irgendwie sowas, ne? Und das passiert eben teilweise durch die Behörde, wie du gerade schon gesagt hast, aber es gibt natürlich auch der Hersteller, wenn da ein Problem in der Technik war, gibt es ja dann entsprechende Lufttüchtigkeitsanweisungen oder wie auch immer das dann im Internationalen heißt, dass der im Prinzip sagt, hey, jetzt müssen alle folgende Änderungen am Flugzeug machen oder es muss bis vor dem nächsten Flug oder im nächsten Monat irgendwas repariert werden. Genau, wenn man feststellt, dass das System, so wie wir es damals eingebaut haben, hat Defizite, da gab es ganz klassische Fälle bei der 737 auch mit dem Ruderkontrollsystem. Unit, da gab es dann am Ende Unfälle, die aufgetreten ist vor 20 Jahren und hat man die ganze Ruderanlage hinten ausgetauscht und sowas. Das System an ständigen Überwachung da liegt, wenn man also feststellt, hier ist irgendwas, dann hat man einen gewissen Zeitrahmen, um die Sachen irgendwie auszutauschen. Und als Pilot kriegt man dann, also wenn sich da Dinge technisch ändern, dann kriegt ihr es wahrscheinlich gar nicht unbedingt mit, das macht halt dann die Wartung. Wenn es Dinge gibt, die das Operationelle angehen, also irgendwelche Procedures sich beim Stall zum Beispiel ändern, ich denke mal, die Firma liest quasi all diese Reports, die dann vom Amt oder vom Hersteller kommen und ihr kriegt dann, was weiß ich, regelmäßig irgendwelche Updates, irgendwelche Infos, die ihr dann lesen müsst und vielleicht auch unterschreiben dafür. Also wir haben gewisse, einmal im Jahr machen wir einen kleinen Ground Refresher, also das ist dann so einen schriftlichen Test, nochmal so ein bisschen, dass wir unsere Technik irgendwie sozusagen können, so einen kleinen Fragebogentest, den wir ausfüllen oder schreiben und auch der abgesammelt wird, gehört mit zur Lizenzverlängerung. Je nach die Airlines nutzen haben teilweise ihre eigenen Verfahren, die sie verwenden. Die richten sich dann an die Verfahren des Herstellers oder sie fliegen direkt nach dem Verfahren des Herstellers. Mhm. Ja? FCOM ist so das Beispiel, glaube ich, bei Airbus oder auch bei Boeing heißt es denn. Das sind denn die praktisch die Checklisten, so die Verfahren, wie sie Boeing direkt rausgibt. Okay. Die meistens Airlines nehmen dann noch, machen so kleine Änderungen dran, einfach nur, damit das eine Harmonisierung innerhalb ihrer Flotte ist. Die fliegen ja oftmals verschiedene Flugzeuge, sodass man dann zumindest gewisse Grundzüge, Ausrufe, gewisse Kommandos überall gleich sind. Mhm. Ne? Dass das irgendwie auf demselben Level ist. Und ja, genau, wenn dann irgendwie Änderungen festgestellt werden, und das passiert laufend am laufenden Band, das passiert am laufenden Band, dass die Checklisten irgendwie ändern. Da man aber selten die ja auswendig kennen muss, fällt einem das erst auf, wenn man, wenn sie neu sind, dann liest man sich einmal durch, sollte man, muss man auch, aber in dem Simulator fällt es einem auf, ja, okay, jetzt müssen wir sie nochmal üben, ne? Dass sie finden jetzt ein bisschen anders, das Wording. Mhm. Dann die, also so liegt das an das System einer ständigen Überwachung, und das letzte ist, dass die auch eine Empfehlung gibt der Gesellschaften selber, dass sie die Performance ihrer Piloten überwacht. Mhm. Und da schon Schwachpunkte in den Verfahren festzustellen. FODA nennt sich das. Also da wird praktisch über einen längeren Zeitraum der Flugschreiber angezapft, kann ich das mal so ganz pauschal sagen. Also automatisiert auswerten. Genau, nicht automatisiert und auch nicht punitiv. Oder wie heißt es auf Deutsch? Ich weiß gar nicht. Also nicht personenbezogen halt. Nein, nicht, dass du sagst, du pass mal auf, mir ist aufgefallen, du hast 3 unstabilisierte Anflüge letzten Monat gemacht, du bist jetzt gefeuert. Okay. So ungefähr. Das sollte eigentlich nicht so sein. Okay. Ne? Ja. Also die überwacht die Leistung ihrer Piloten und stellen fest, nehmen wir mal an, also ganz konkret kann ich sagen, dass als das System eingeführt wurde, vor mehreren Jahren hat man festgestellt, da war eine Grenze, dass man in 1500 Fuß eine gewisse Konfiguration hergestellt hatte und den Flug final alles ausgefahren hat, alles sicher ist, dann in 500 Fuß sein sollte. Stabilisierter Anflug. Ja, genau. Ich benutze das völlig Fantasiewerte. Dann hat er irgendwie keine Realität mehr. Ja. Man hat festgestellt, das reicht anscheinend nicht. Ja. Weil es gibt immer Leute, die sind erst nicht in 500, sondern in 400 Fuß dann sozusagen in dem Stadion. Nicht mehr so viel. Drinne. Und dann hat man gesagt, okay, wir müssen das irgendwie hochsetzen. Ne? Wir ändern die Verfahren und das ist, wir stellen da ein Risiko, Erhöhung mit, wir reden ja immerhin von Risiko, mehreren Stellen hinterm Komma. Klar, also ganz viele Stellen hinterm Komma. Ja. Ne? Und das wollen wir nicht haben und deswegen ändern wir jetzt die Verfahren und machen das jetzt anders. Ja. Und das wird kontinuierlich gemacht und so, dass man dann einen Überblick hat, wie ist denn so die Leistung des Personals. Stellen wir hier Defizite fest, irgendwie, ich sag mal jetzt das Banale bei den Nicht-Präzisionsanflügen, stellen wir da fest, dass die Schwankungen zu stark sind, dass die Geschwindigkeitsschwankungen zu stark sind, dass sie die Höhe nicht halten können oder irgendwie sowas. Ja. Könnte man daran feststellen und dann dementsprechend die Schulung, das ist der Sinn und Zweck dahinter, eine Schulung irgendwie reinladen. Ja. Um auch da die Sicherheit des Gesamtsystems zu erhöhen. Also wir sind relativ überwacht im Cockpit. Mhm. Fällt mir gerade noch ein letzter Punkt ein. Kennst du das Video Children of the Magenta? Nee, habe ich gehört. Ne? Das ist also Magenta ist ja die Farbe, die dir den Sollwert angibt. Ja, und da geht's halt darum, dass Piloten heutzutage zu viel ihren Instrumenten glauben und zu wenig handwerklich tatsächlich fliegen. Da ist ja gerade eine ziemlich große Debatte allgemein in der Verkehrspflegerei. Automation, ja, nein, ob man da nicht das Fliegen verlernt, weil man sich zu stark auf die Automatisierung verlässt. Ja, aber da gab's jetzt auch eine Änderung. Ich weiß nicht, EASA oder irgendwas hat eine Recommendation gewesen, das Manual Flying nicht als Training zu fördern. Nicht zu fördern. Zu fördern. Genau, das meine ich eben. Genau, diese also, Erkenntnis. Das ist eine Empfehlung, die rausgegeben worden ist, schon vor 5, 6, 7 Jahren oder irgendwie sowas. Ja. Und das bedeutet aber, dass man dann seine Piloten auch dazu, sofern die Bedingungen irgendwie herlassen. Ja, klar. Na? Also, dass man sagt, also hier, ihr könnt gerne, es ist nicht verboten bei uns, den Flieger manuell zu fliegen. Ja. Ja? Früher stand also bei, insbesondere bei kleineren Airlines, war das auch die Sicherheit ein statistisch für diese kleinere Firma irgendwie erhöht hat, sagen maximum use of automation. Ja. Also alles, was ist, schalt es an. Ja. Und jetzt sagt man, also Leute, lasst eure Piloten auch manuell fliegen, lasst sie ruhig mit Hand steuern und auch landen und fliegen und das wird also bei uns zumindest auch praktiziert. Ja. Ne? Aber auch immer dann, wenn es Sinn macht. Ne? Es nützt mir nicht in London, im Flughafen, wo extrem viel los ist, da jetzt mit manuell rumzufliegen. Kann ich lieber an anderen Flugplätzen machen, wo weniger los ist und vielleicht auch am besten im IMC, also wo ich dann wirklich Instrumentenflug und alles alles manuell trainiere. Und bei blauem Himmel kann jeder eine Sichtplatzrunde fliegen. Genau, und beziehungsweise wiederum dann, auf einer Seite sie nicht zu scheuen, zu sagen, also wenn dann ich wirklich einen Abnormal habe, dann steht auch drin, use Autopilot. Mhm. Ja? Also sofern das Verfahren es zulässt. Ja, ja. Da ist übrigens die 737 nicht so gut drin. Also, sobald ein Fehler irgendwie mit Instrumenten ist, also dass irgendwie ein Kompass ausgefallen ist, also ein Höhen hier am künstlicher Horizont oder ein Trägernavisionssystem oder sagt irgendwas, sagt hier Disengage Autopilot, Fly Manual. Das ist relativ, wo andere Flugzeuge sagen, wieso, was, wie, mit der Hand muss ich fliegen hier? Ja. 737, ja. Ist halt doch schon älter in ihrer älter in ihrem Design. Aber wie gesagt, Tausende produziert und operiert. Klar. Extrem sicher, weltweit, in jeder Sekunde. Gut, ich denke, wir sind mehr oder weniger durch, oder? Fällt dir noch irgendwas ein, was du unbedingt loswerden willst? Fliegen ist sicher, dass wir jetzt über vier Abnormals hier geredet haben. Nee, aber ich meine, das war ja eben auch, ich meine, der Sinn der Sache. Ich meine, auf der einen Seite gibt es Risiken, das ist ja logisch. Ich meine, großen Metallklumpen mit Feuer unterm Flügel in der Luft. Ja. Das ist klar, dass das nicht völlig risikolos ist. Ja, aber es für alles ist ein Plan B immer schon ausgedacht. Eben, und das für jeden ein Plan das B war schon eben, das war eben das, was auch irgendwie rauskommen soll. Ja. Ich glaube, die Episode ist durchaus interessant für Leute, die Flugangst haben. Ja. Weil sie eben vielleicht ein bisschen mehr Einblick kriegen, dass es eben diese B-Pläne gibt. Ja. Und dass es Redundanz gibt und dass eben nicht. Und dass wir sogar den Plan C eben, selbst wenn wir auf Plan B greifen müssen, haben wir den Plan C immer im Kopf. Und wenn dann wirklich mal was passiert, dann sind es halt diese klassischen Fälle, wo dann halt wie üblich eine Kette von Dingen dann zugeführt hat, dass der Pilot den Plan C halt vergessen hat oder nicht umsetzen konnte, oder wo dann halt wirklich alles zusammenkommt. Und deshalb passiert halt so selten was. Da muss man auch drüber reden. Okay, cool. Alles klar. Herzlichen Dank. Doch nicht für. So, das war's dann mal wieder. Ich hoffe, ihr habt was gelernt. Ich habe definitiv was gelernt. Viele Details, die ich vorher so nicht gewusst habe, obwohl ich natürlich mit dem Thema in gewissen Grenzen vertraut bin oder war. Bedanke mich auch ganz, ganz herzlich natürlich bei Stefan, dass er sich die 3,5 Stunden Zeit genommen hat und auch über dieses Thema zu reden. Super Sache. Herzlichen Dank, Stefan. Wenn euch die Episode gefallen hat und auch wenn sie euch nicht gefallen hat, dann dürft ihr sie bewerten auf der Webseite zur Episode omegataupodcast.net, derzeit vermutlich ganz oben die betreffende Episode. Ihr dürft auch bei Google+, Facebook und Twitter entsprechend euch äußern beziehungsweise uns eine E-Mail an feedback@omegataupodcast.net schreiben. Ich leite das dann sicherlich auch an unseren geheimen Gast weiter, wenn ihr euch da äußern wollt. Gut, ich wünsche euch noch einen schönen, was auch immer, Abend, Tag, Wochenende, wo auch immer ihr das gerade hört. Und ich gehe jetzt dann ins Bett. Gute Nacht. Hier ist Omega Tau. Vielen Dank fürs Anhören dieser Episode. Im Netz findet sich Omega Tau unter omegataupodcast.net. Wir sind außerdem auf Facebook, Google+ und Twitter, jeweils unter dem Namen Omega Tau Podcast. Wir freuen uns auf euer Feedback. Ihr erreicht uns entweder durch Kommentare zu den Episoden auf der Webseite, durch die sozialen Netzwerke oder per Mail unter feedback@omegataupodcast.net. Omega Tau ist ein unabhängiger und nicht kommerzieller Podcast, produziert von Nora Ludewig und Markus Völter. Omega Tau ist lizenziert mit der Creative Commons Lizenz Namensnennung nicht kommerziell, keine Bearbeitung 3.0. Das bedeutet, dass ihr die Episoden beliebig weiterleiten könnt, aber ihr dürft sie nicht kommerziell verwenden und ihr dürft veränderte Versionen nicht verbreiten. Zitate sind natürlich völlig in Ordnung. Außerdem müsst ihr immer omegataupodcast.net als Quelle angeben. Details zur Lizenz finden sich unter creativecommons.org.